Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Na? Sagt der andere Weltraumaffe auch irgendwas? Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ich begrüße euch zum Tag des Grundgesetzes. Ja, es ist nicht schön. Tag des Grundgesetzes heute. Ist heute, ja. Okay. Und was machen wir da? Ja, nichts. Wir feiern das Grundgesetz, wie immer. Ole, ole, ole, ole. Ja, das ist Tag des Inkrafttretens des Grundgesetzes. Stellen also wir da unseren Pressefreiheitsbaum auf aus alten Zeitungen und. Den verbrennen wir dann. Zusammen mit der Pressefreiheit. Das ist beim Gleichstellungsfeuer ein Tag vorher. Geschlechtswendfeier. Ist ja das ist auch bald, ja. Ja, der arme Mammon ist vom Internet-industriellen Komplex vom Netz getrennt worden. Sie arbeiten dran, aber ich zweifle mal dran, dass der heute noch auftaucht. Das heißt, wir schlagen uns heute zu dritt durch den Wahnsinn. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Das ist doch kein Wahnsinn. Hier ist doch alles nur, oh mein Gott, Bundestag. Ah. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Ach ja. Ja, wir sind ja zum Glück nicht in der Hölle, sondern im Weltraum. Deswegen können wir ganz gelassen jetzt zum Bundestag schauen, nicht wahr? Meinst du, ja, betrifft uns eh nicht. Wo, Filmförderung, okay. Genau, Filmförderung. Wir brauchen ganz dringend noch mehr Filmförderung. Weil das ist ja jetzt schon so, dass wenn ihr ins Kino geht, also es geht ja im Moment nicht, aber mal angenommen, ihr würdet ins Kino gehen können und euch dann eine Karte kauft für irgendeinen amerikanischen Spielfilm oder so, dann ist da ja immer ein bisschen Geld mit bei, was ihr da bezahlt in dem Ticketpreis, was an wunderbare deutsche Filmförderung geht. Ja, um dann damit halt super Projekte zu starten, die ganz besonders politisch korrekt sind, aber immer noch nicht politisch korrekt genug. Es ist noch nicht genug dabei. Zum Beispiel der Klimaschutz war ja noch gar nicht verankert, dass wir den in unseren filmgeförderten Projekten mal ein bisschen mehr voranbringen müssen. Und es gibt ja auch noch überhaupt gar keine Quoten und noch viel zu wenig Frauen hinter der Kamera vor allen Dingen. Und ja, weil wir ja nicht so ein sozial-darwinistischer, maskulinistischer, liberaler Schweinestaat sind, greifen wir da natürlich ein und reißen das Ruder herum, damit natürlich unsere Gesellschaft von den Experten und den guten Menschen und den ganzen Leuten halt besser gemacht wird. Ist das nicht schön? Und nun die Nationalhymne. Nein, Spaß. Aber das muss ja nicht treiben. Ja, aber ich wollte euch mal Herrn Jongen, den hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Der hat es eigentlich mal wieder aufgezählt, was die Probleme sind. Oh Gott. Na dann. Der Marc Jongen, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Filmförderung in Deutschland ist Wirtschaftsförderung einer Branche, die gar nicht imstande bzw. willens ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Lieber werden durch Förderung erzielte Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Das schrieb Lars-Henrik Gass, Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen 2015 in einem FAZ-Artikel, und er bestätigt damit genau meine Ausführungen vor 2 Monaten hier an dieser Stelle. Das System erzieht die Akteure also, sich möglichst unaufwendig im Brot zu halten und nicht dazu, Filme zu entwickeln, die es wert sind, sagt er weiter. Herauskomme eine Diktatur des Mittelmaßes, das ist leider die Wahrheit und das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Hinzu kommt, immer öfter politisch korrekter Kitsch, wie im Falle des Antifa-Films Und morgen die ganze Welt, der als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar grandios gescheitert ist. Das Ausland will ganz offensichtlich nicht mit deutscher Kampf gegen Rechtspropaganda beglückt werden. Die politisch korrekte Gesinnung macht eben noch keine guten Filme, meine Damen und Herren. Das ganze System der Filmförderung bedarf also einer grundlegenden Reform. Statt aber eine solche endlich vorzulegen, will die halbherzige Gesetzesnovelle der GroKo allen Ernstes mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität herstellen. Die Grünen erklären diese in ihrem Antrag sogar zum zentralen Problem der Filmförderung. Das hat bei Ihnen ja schon obsessiven Charakter angenommen. Die feministische Lobbyorganisation Pro Quote Film soll nach dem Willen der Grünen einen Platz im Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt bekommen. Die Grünen führen ja immer so gerne die Kunstfreiheit im Munde und geben sich hip und kulturnah. Unter einer grünen Bundesregierung würde die Kunst so sehr gegängelt, reglementiert und politisch korrekt auf Linie gebracht, wie seit den Zeiten der DDR nicht mehr, meine Damen und Herren. Gott bewahre uns vor so einer Regierung. Und wer glaubt, ich übertreibe, Herr Grundl, jetzt hören Sie mal zu, sollte einen Blick werfen auf die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, wo es heute schon Checklisten für politische Linientreue sozusagen gibt. Auf deren Webseite heißt es, ab sofort sind AntragstellerInnen dazu verpflichtet, einen Fragenkatalog zur Diversität ihres geplanten Projekts zu beantworten. So sollen sie zur bewussten Beschäftigung mit dem Thema Diversität und zur kritischen Überprüfung des eigenen Handelns angeregt werden. Sehen wir im geplanten Filmprojekt Menschen mit Behinderung? Wie viele Frauen sind in leitenden Funktionen am Projekt beteiligt? Gibt es im Team People of Color? Und wenn nein, warum nicht? Wir wissen, heißt es dann noch, dass diese Checkliste nur ein Anfang sein kann. Meine Damen und Herren, wenn das nur ein Anfang ist, was ist dann das Ende? Vielleicht, dass die Künstler sich entscheiden müssen für eine künstlerische Praxis, die durchdrungen ist von dem Bewusstsein, dass in der Kunst nur nützlich ist, was dem sozialistischen Aufbau dient. Paul Rilla, Originalton DDR, 50er Jahre, es klingt wie eine Drohung aus der nahen Zukunft. Eines ist sicher, geniale Filmemacher wie Woody Allen, Ingmar Bergman, Rainer Werner Fassbinder oder Fellini hätten in einem derartigen ideologisch totalitären Regulierungssystem, auf das wir hier zusteuern, keine Chance gehabt. Aber das sind ja auch alles lauter alte, weise Männer, die Sie ohnehin loswerden wollen. Unser Antrag verteidigt die Ästhetik des Films vor dem Hypermoralismus und schlägt substanzielle Reformmaßnahmen bei den Fördergremien vor in der Referenzfilmförderung im Sinne von Wirtschaftlichkeit und fairer Mittelvergabe. Und auch wenn Sie unseren Antrag ablehnen werden, das Publikum wird den Filmen, die Sie hier heranzüchten wollen, an der Kinokasse die rote Karte zeigen. Spätestens beim Exportversuch ins Ausland wird sich das totale Scheitern dieser Filmpolitik, Förderpolitik erweisen. Nur leider wird bis dahin viel Steuergeld verschwendet worden sein und die Talente, die wir in Deutschland haben, werden sich auch nicht richtig entfalten können. Und ein letztes Wort zu Frau Motschmann, was die Kinos angeht. Öffnen Sie sie doch wieder, Sie regieren doch. Beenden Sie diesen schädlichen und sinnlosen Lockdown. Das war doch eine Heuchelei, was Sie hier vorgetragen haben. Vielen Dank. Ja. Oh, war ja wieder viel los. 9.53 Uhr. Und keiner da. Ja, ist ein korruptes System mit der Filmförderung, ja. Ja, und es vor allem ist es auch ein Circle-Jerk. Also es kommen ja dann immer wieder die gleichen dran. Es werden immer die gleichen Sachen gefördert. Und ich meine, er hat schon recht. Also so dieser Antifa-Film zum Beispiel, das Ausland braucht das nicht. Also Export von deutschem Kram. Deutscher Kram, also grundsätzlich kannst du sagen, es ist was mit Nazis. Oder ist es was mit DDR? Oder was mit Nazis und DDR? DDR-Nazis. Ja, also. Wobei mir DDR gar nicht mal so häufig auffällt. Das waren auf jeden Fall die erfolgreichsten Sachen, glaube ich. Das Leben der anderen, Goodbye Lenin, Sonnenallee. Achso, du meinst jetzt überhaupt. Ich dachte jetzt so in deutscher Film, 15 Jahren. Ja, nur die besten deutschen Filme, würde ich auch sagen. Nur die, die noch ein bisschen Niveau haben. Also, Fuck You Goethe 3, kennen Sie den? Ja, haben Sie Fuck. Der ist im Bundestag zitierfähig, ja, also das ist ein Niveau. Ja, aber die gibt es ja nicht mehr, die Ministerin, die den zitiert hat, deswegen, tja. Naja, es ist ja nicht wirklich ein Geheimnis, dass wenn man wirklich ein guter Schauspieler werden will, dass man nicht in Deutschland bleibt. Ist das so? Das hat aber auch nicht viel mit der Filmförderung zu tun. Hier haben wir eher verfestigte Strukturen mit einem extrem steilen Gehaltsgefüge, was zementiert ist und nicht nur gewerkschaftlich abgesichert ist, sondern halt auch durch dieses ganze rechte Proports, Länderproports, was die ganzen Filmanstalten angeht und die Vergabepraktiken an die Produktionsfirmen. Die Filmförderung. Ich kann mich noch erinnern, früher war es so, wenn man an amerikanische Firmen quasi Risikokapital gegeben hat, damit die Firmen Filme produziert haben, dann konnte man das hier von der Steuer absetzen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Es wurde meines Wissens nochmal irgendwann abgeschafft. Ich weiß nicht, ob es eine Variante für deutsche Filmförderungen gibt. Das Schlupfloch haben sie doch zugemacht, vor allem wegen Uwe Boll auch halt, weil da unheimlich viel Kohle in Projekte geflossen ist, über die man dann keine Kontrolle hatte. Ja, Kontrolle ist wichtig. Ich habe übrigens vor 2 Wochen oder so nach ewig langer Zeit mal wieder den Tarantino-Film Inglourious Basterds gesehen. Und das fand ich auch ganz witzig. So im Endeffekt, da steht natürlich im Abspann, den haben sie auch in Deutschland gedreht, da sind wir im Abspann auf diese ganzen Filmförderungsanstalten, die da alle ihre Knete dazu gegeben haben. Und vor allen Dingen, du guckst dir so einen Film an mit Nazis drin und so und denkst dir so, weil der ist ja produziert von, na, wer weiß es? Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, genau. Also du guckst dir so einen Nazi-Film mit Nazis an und denkst dir so, Harvey Weinstein. Also das ist schon eine Leistung. Ich denke dann auch, aber bei Inglourious Basterds denke ich auch immer, Diane Krüger. Was die dafür machen musste. Denke ich mir jetzt auch. Leute. Ja. Leute. Ja, aber deutscher Film, ich meine, wir waren mal führend, ganz früh. Ja, das Opolis, ist echt wahr. Der Golem. Ja, und auch Nosferatu. Ja, ich habe mir irgendwann mal so eine Dokumentation über Hitchcock angeguckt und der hat auch als er angefangen hat, diese ganzen Leute, die da irgendwie Kamera und solche Sachen gemacht haben, es waren alles Deutsche. Und weil diese ganze Innovation kam komplett aus Deutschland von dem Kram. Also da war richtig viel los in der Anfangszeit von Filmen. Aber ja, das hilft dann natürlich auch nichts mehr. Aber das ist auch wirklich so, ja, ich habe nachher noch den Eurovision Song Contest Beitrag, den hätte ich jetzt hier auch schon einfügen können. Das war ja auch so ein bisschen so ein Ding, wo man sich halt an den Kopf fasst und ja, was man eigentlich nur unter der Voraussetzung versteht, dass es halt dem NDR gefällt und jetziges Jahr Politikkram ist. Aber das habe ich nachher noch, dann werden wir uns auch nochmal das anschauen. Ui. Ja. Kommen wir nun zum Corona-Teil. Und zwar, dieses hier ist der Volksverpetzer. Und es geht hier um diesen Artikel aus der Welt, wo sie da jemanden zitiert hatten, der da diverse Anschuldigungen erhoben hat an die ganze Intensivmedizin-Aufstellung und Förderung und was da alles so über die Zeit passiert sein soll. Und der Volksverpetzer nennt das hier natürlich alles wieder Fake und geht natürlich davon aus, dass das alles ein abgekatertes Spiel ist, um die Leute halt eben irgendwie aufzuhetzen oder so. Weil das kann ja auch nicht einfach nur sein, dass sich jemand einfach nur irrt, ne? Irgendwelche Dinge halt, also das war ja zum Beispiel dieses Ding mit, wo sind plötzlich so und so viele Intensivbetten verschwunden? Und das haben sie dann hier auch in ihrem Artikel dann drin, dass sie halt in dieser Statistik in diesem Bericht über die Auslastung, dass sie da geschrieben haben, den einen Tag, dass sie halt so und so viel da rausgerechnet haben, weil das Intensivbetten war, die speziell für Kinder vorgehalten worden sind. Und die haben sie halt von einem Tag auf den anderen dann aus dieser Statistik rausgenommen, weil die für diese Corona-Geschichte halt nicht relevant waren. Da quasi sowieso nicht zur Verfügung stehen. Und das ist ja eine Sache, die man einfach sich dann erklären kann. Und das ist ja auch eine Sache, die jemand einfach mal nicht gewusst haben kann, eventuell, ne? Also das ist ja eine Information, klar, die kann man vielleicht irgendwie recherchieren und so, aber dann immer gleich wieder da den dicken Fake-Stempel drauf zu drücken und zu sagen, weil das hier unten in dem Artikel, da geht's dann wieder, da wird dann wieder so ein bisschen Kulturkampf direkt betrieben, indem man dann halt eben irgendwelche Zusammenhänge natürlich wieder da sieht, wer jetzt was irgendwie retweetet und wer irgendwie wo mit wem irgendwie hier das verteilt und bla bla bla und auch die AfD sagt auch direkt, das ist ja alles hier Betrug und bla bla bla und irgendwelche Telegram-Kanäle und so, ne? Ja, und das ist halt wieder das, was bei diesen Leuten hier natürlich dann wieder sofort da alles irgendwie abgespielt wird, was sie dann halt da daraus wieder irgendwie machen wollen, um dann irgendwelche Sachen daraus zu konstruieren und irgendwie zu behaupten hier, das ist halt ein abgekatertes Spiel, irgendwie die Leute, die Welt probiert hier irgendwie mit ihren Freunden mal kompakt dann irgendwie zusammen und Frieden total und Dr. Birgit Winkelmann, MdB und Wissen ist Macht und weiß ich nicht was, hier jetzt irgendwie die Gesellschaft zu verwirren. Ne, weil es ja nicht sein kann, dass jemand einfach irgendwelche Informationen nicht nachgeguckt hat oder so und sich da einfach seinen eigenen Reim drauf macht und das dann halt der Grund ist, warum man Sachen dann halt so darstellt und nicht anders und so. Wir hatten ja es gibt ja, glaube ich, dann direkt daneben den Artikel, wo Frau Baerbock runtergemacht wird dafür, dass sie die 37.000 Euro gefunden hat irgendwo, oder? Weil das ist ja auch, also wenn man der Logik des Volksverpetzers folgt, hat die das ja auch mit Absicht gemacht. Nee, das ist natürlich, ja. Ach, das ist dann ein Fehler und ein bedauernswert und kann jedem mal passieren. Ah, okay. Wahrscheinlich, ja. Ich verstehe langsam, wie der Volksverpetzer funktioniert, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hatten sie dann hier auch diesen PR-Artikel hier irgendwie da reingepackt, wo ich mir halt auch denke, so ja, das ist halt ein PR-Artikel, so, ne? Klar, die weisen das ja alles von sich. Gemeinsame Erklärung von Divi, Marburger Bund und DKG. Also Marburger Bund ist, glaube ich, irgendwie dieser Ärztezusammenschluss. Ja. Und ja, Intensivstation. Das ist sogar die erste Gewerkschaft, aber ich meine, also. Sowas in der Richtung. So eine Vertretung auf jeden Fall, ja. Intensivstationen haben großartige Arbeit geleistet und das geht dann hier natürlich auch in die Richtung, so nach dem Motto, ja, hier, ja, meckert hier irgendwie, aber wir machen noch so viel und tralala. Und was übrigens in diesen beiden Sachen nicht richtig entkräftet wurde, war diese Geschichte, also zumindest, also ich weiß jetzt nicht, ob es da noch eine Differenz gibt oder so, wir sind halt nicht eingegangen auf diesen Vorwurf mit der Förderung, dass da so viel Förderung geflossen wäre für Sachen, die irgendwie nicht passiert sind oder so. Was halt auch eine von diesen Vorwürfen da war, die relativ schwer wiegt von diesem Artikel aus der Welt. Ja. Aber ja, ne, das, also, wie gesagt, da gibt's sicherlich einiges dran auszusetzen. Halt eben, ich wusste das halt auch nicht, dass, wir hatten ja, glaube ich, auch schon so einen Artikel, wo das ja gesagt wurde, dass dass da irgendwelche Betten verschwunden sein sollen aus der Statistik. Und das scheint ja auch so zu sein, aber dafür gibt es halt eine Erklärung. Das ist eben diese Erklärung, dass sie diese Kinderintensivbetten da von einem Tag auf den anderen dann halt rausgerechnet haben. Und da steht dann da ja auch so in diesem Bericht dann halt eben drin, aus welchem Grund das geschehen ist. Und das kann man natürlich alles recherchieren. Und das haben die jeweiligen Leute dann nicht gemacht. Das kann man ja auch kritisieren. Aber ne, ja, aber das, was Volksverpetzer und dieser ganze Komplex natürlich immer wieder ist, es ist alles ein abgekatertes Spiel und tralala, ne? Also das ist gerade die Sache, die so die was mir dann nennt daran man ja erfällt. Eigentlich eine Verschwörungsideologie, ne? Wenn man überall so Sachen sieht, die abgekatert sind die von zentralen Stellen ausgelenkt werden, um das große Gute zu zerstören. Ja, vor allen Dingen, wenn ich hier jetzt ankomme mit irgendwelchen wer verbreitet was Sachen und das ist bei denen da hier auch wieder ein Beweis für Zusammenhänge, dann habe ich hier nämlich auch noch eine schöne Sache für euch, einen schönen Beweis für Zusammenhänge. Das ist der Twitter-Kanal @marxist und guck mal, was der hier alles Schönes verbreitet. Er verbreitet neue deutsche Medienmacher, weil sie wissenschaftliche Themen erklärt und einordnet, wird hier die Dame Mighty Nguyen Kim bedroht und kann nicht mehr ohne persönliche Security bewegen. Das ist die wahre Cancel Culture. Mehr erzählt sie im Interview. Retweetet von @marxist. Hier auch retweetet von @marxist. Jemand von der Operation Heuss. Von diesen Leuten da, die irgendwie zur FDP dazu gehören. Argo Nerd gehört zu wichtigsten DeviGate-Verbreitern. Wer sich dafür interessiert, in welcher Blase er verstärkten Ausgangspunkt für Desinformationen ist, sollte die nachfolgende Analyse basierend auf 1,3 Millionen Tweets lesen. 92% seiner Fans retweeten auch Reitschuster. Nein! Reitschuster! Oh mein Gott! Welche Accounts retweeten Argonaut-Retweeter? Es ist wirklich 7 Degrees auf Adolf Nazi. Ja. Wacht auf, schlaf, schlaf. Sippenhaft 2.0, ne? Ja, aber... Und warum bin ich wieder mal nicht auf der Liste? Ich retweete den doch auch. Mann, aber das nie ist auf bin jeden ich Fall, auf euren Scheißlisten. Das ist auf jeden Fall das schönste Bild ever hier. Marxist mit drei roten Punkten retweetet jemanden von dieser Operation Heuss. Und wir machen unser schönes Assoziationsspiel. Aber sowas hat natürlich alles nichts mit nichts zu tun. Ne? Das hat überhaupt nichts mit nichts zu tun. Volksverpetzer-Artikel natürlich direkt. Hat auch nichts mit nichts zu tun. Drüber aufregen über die Welt. Alles nichts mit nichts zu tun. Marxist. Er retweetet irgendwas über Wuppertal. Ist das ein Deck? Ist das vielleicht ein Deck-Account von Helge Lind? Keine Ahnung. Eine gute Einschätzung von Ahmad Mansur retweetet er auch. Okay. Ja, es ist fast so, als könnten Leute differenzierte Meinungen haben, ne? Also. Auch wenn sie den Namen @marxist tragen. Und drei rote Punkte. Ja. Aber das ist wieder so das Ding, ne? Hier. Das sind die Leute, die auf eurer Seite sind, auf jeden Fall. Und wenn das wichtig ist, welche Leute das sind, und wenn man sich dafür rechtfertigen muss, welche Leute das sind, dann rechtfertigt euch mal bitte. Dann will ich das jetzt hören. Ja, wir wissen ja noch, letzte Woche war Krieg in Israel. Jetzt ist Waffenruhe in Israel. Und viele Presseoutlets haben sich dazu geäußert. Unter anderem auch IGN, eine der größeren Games-Seiten im englischsprachigen Raum. Die haben nämlich einen Post gemacht auf Twitter, auch in dem sie praktisch ja die Seite der Palästinenser eingenommen haben. Und um Spenden gebeten haben für Save the Children, eine Organisation, die Kinder unterstützt und Emergency Aid in Natural Disasters und anderen Konflikten zur Verfügung stellt. Ist ja grundsätzlich nicht falsch, halt wohltätige Organisationen zu Spenden aufzurufen, aber halt hatte dieses Ding hatte einen ziemlich israelfeindlichen Drall. Und auch IGN Israel hat sofort gesagt, wir haben, also dieser Unsinn ist nicht auf unserem Mist gewachsen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das Statement wurde erst veröffentlicht, dann wurde es gelöscht von IGN Israel. Und es gab auch hier einen Managing Editor von GameSpot namens Tamur Hussein, der hat ein Video Video gemacht darüber, wie die Spieleindustrie praktisch durch ihr Stillhalten und Nicht-Kommentieren des Israel-Palästina-Konflikts halt Israels Seite einnimmt und dabei würden doch Spieler und Streamer halt die Seite der Palästinenser natürlich einnehmen. Ja, am Ende wurde von IGN oberen offensichtlich die Notbremse gezogen. Dieser Post wurde gelöscht. Und Industrie Insider, wie die Überschrift uns schon zeigt, Industrie Insider sagen, der IGN-Staff ist pissed, nachdem dieser Post gelöscht wurde. Ja, läuft. Ich weiß zwar nicht, warum eine Spiele-Website überhaupt vor der Wahl steht, welcher Seite des Konflikts man sich anschließen muss. Ich dachte immer, es geht um Spiele und nicht um Krieg oder um Gebietskonflikte. Die haben dann angefangen, halt praktisch die Botschaften dann über ihre privaten Kanäle zu verbreiten oder über IGN Südafrika, wo das wohl mit mehr Wohlwollen aufgenommen wurde. Ja. Ja, und dann hat man halt beschlossen, wenn man das offiziell nicht machen kann, macht man Streams und educated die Menschen über das Leid der Palästinenser. Natürlich kein Wort darüber, dass diese Palästinenser mehrere tausend Raketen geschossen haben auf die israelischen Ziele. Und zwar ohne die Vorsicht der israelischen Armee, die noch vorher anruft und sagt, bitte verlass das Haus, weil wir werden das jetzt bombardieren. Das tun die Palästinenser sicherlich nicht. Und dieses endgültige Ziel, das wir ja auch leider auf deutschen Demos öfter bestaunen durften in den letzten Wochen, Palästina vom Jordan bis zum Meer und ähnlicher Blödsinn. Und denkt an die Schlacht von Kaibar und so ein Blödsinn. Ja, muss sich jeder selber einen Reim drauf machen, warum eine Videospielseite sich da ins Feuer begibt. Und dann hinterher beleidigt ist, wenn die Erwachsenen sagen, hört mit dem Blödsinn auf. Auch nochmal Israel, das ist mehr oder weniger eine Leseempfehlung, weil es ist ein sehr, sehr langer Artikel von Blake Ezra von der Israel Times in der deutschen Übersetzung hier. Wie kommen europäische Medien in Israel an? Ich habe die Schnauze voll. Ich will das nicht schreiben, aber ich habe die Schnauze voll. Ich habe es satt und ich habe all das schon einmal gesehen. Vor 2 Wochen sah ich eine Sendung der BBC über Ostern an den heiligen Städten Israels. Die Moderatorin, eine bekannte und wohlmeinende britische Schauspielerin, sah die Sicherheitsbarrieren, die Israel und das Westjordanland trennen, und bemerkte, wie falsch diese sei. Spulen wir 20 Jahre zurück. Es war 2001. Ich stand in Jerusalem und überlegte, wohin ich mit Freunden zum Abendessen gehen sollte. Unsere Unentschlossenheit führte dazu, dass wir nicht weit kamen. 2 Minuten später explodierte eine Bombe 50 Meter entfernt, in der Pizzeria, in die wir gehen wollten. Sie tötete über 20 unschuldige Teenager und verletzte Hunderte. Der Selbstmordattentäter war von der Hamas. Wir sprangen in ein Taxi und verließen die Gegend, während die Leute rannten und die Sirenen heulten. Augenblicke später explodierte eine zweite Bombe, genau dort, wo ich gestanden hatte, als die erste Bombe hochging. Die Sicherheitsbarriere, die falsch sei, wurde in den Jahren meiner eigenen von der Hamas hervorgerufenen Nahtoderfahrung gebaut. Sie setzte im Wesentlichen den Selbstmordattentaten in Bussen, in Restaurants und während religiöser Feste in Israel ein Ende. Manchmal dienen Dinge, die für unsere naiven westlichen Augen falsch aussehen mögen, auch dazu, unschuldige Leben zu retten. Manchmal verhindern Dinge, die falsch erscheinen, andere Dinge, die noch viel falscher sind. Unvollkommen vielleicht, notwendig definitiv. Nichts ist einfach. Ja, das sei als Ausschnitt genug. Ja, wie gesagt, super interessanter Artikel, um sich mal da reinzufühlen, wie die Israelis dann das sehen, wenn unsere Videospieljournalisten die Seite der Palästinenser ergreifen, ohne wirklich eine Ahnung von dem Konflikt zu haben. Da heißt dann einfach, ja, der Rami Ismail hat mir gesagt, das sind Unterdrückte und dann nehme ich halt deren Seite, ohne zu gucken, was vorher vorgefallen ist, ohne zu wissen, was die Geschichte des Ganzen seit den 40er Jahren ist. Ein Kommentar von Wolf Wiedemann-Schmidt, der Antisemit ist immer der andere. Es ist eine Tatsache, dass manchen Einwanderern der Hass auf Israel und die Juden anerzogen wurde. Aber so zu tun, als wäre der Antisemitismus vor allem ein importiertes Problem, verbietet sich im Land der NS-Mörder. Ja, nee. Also, nee. Das verbietet sich nicht. Weil ich weiß, okay, wir haben einen gewissen Prozentsatz an Antisemiten in Deutschland, auch Bio-Deutsch, wie man so gerne sagt. Sicher. Ich kenne selber mindestens eine Person, die glaubt, Rothschild und Co. würden irgendwie die Welt lenken. Ja, es gibt diese Idioten und die werden von mir auch immer kräftig angezählt, wenn sie mit dem Blödsinn anfangen. Gibt's. Aber das sind, und ich wiederhole, nicht die Leute, die auf die Straße gehen und halt, wie ich es eben schon gesagt habe, ein Palästina vom Jordan bis zum Meer fordern oder die Juden an die Eroberung von Kaiba erinnern und an Mohammeds Armee, die wiederkommen wird. Das sind nicht die deutschen Antisemiten, die es natürlich gibt. Aber die deutschen Antisemiten, die haben 40 Jahre lang, 50 Jahre lang Druck bekommen. Und das sind meistens sehr klein mit Hut und kriegen meistens auch sofort Gegenrede, wenn sie in irgendeiner Gemeinschaft von dem Blödsinn anfangen. Jetzt so zu tun, als wäre irgendwie, ja, als würde es da eine Verbindung geben oder als würde das die Ausbrüche der letzten Wochen durch Migranten weniger schlimm machen, ist einfach ziemlich widerlich, muss ich sagen. Schon der Begriff importierter Antisemitismus ist problematisch. Zum einen wird damit ein Wort aus der Welt der Waren auf Menschen übertragen. Ja, das macht ja sonst nie einer, ne? Also ja, man importiert nicht irgendwie Dinge aus Amerika oder... Ich weiß auch nicht, wo das herkommt genau, weil also ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt damit angefangen hat. Ob jetzt Leute damit angefangen haben, die gesagt haben, das ist alles importiert, oder ob da jetzt Leute mit angefangen haben, die gesagt haben, das ist nicht alles importiert. Das, keine Ahnung. Also ich habe beide Dinge... Ich denke, viele Leute werden schon, das sagt er hier auch gleich, werden schon, als sie diese Demo-Bilder gesehen haben, gesagt haben, Angela, das hast du mit verursacht. Der Meinung bin ich grundsätzlich auch. Also wenn man halt... Menschen aus Syrien zu großen Teilen nach Deutschland holen und weiß, dass Israel einen Teil Syriens besetzt hält und diese Länder Todfeinde sind, dann ist klar, dass da auch Antisemiten drunter sind. Also muss einem klar sein, wenn man das tut. Muss man wissen. Ja, ich meine ja nur diese Verwendung von dem Begriff importiert. Ne? Wenn Sie sich da jetzt schon wieder so dran hochschaukeln an irgendwelchen Begrifflichkeiten, da steckt ja auch schon wieder so dahinter, das wird alles... mit Absicht gemacht, irgendwelche Begriffe werden eingeführt, die Sprache wird verroht, bla bla bla, tralala, Waren, Menschen, bla blub, ne? Also das sehe ich da schon wieder so ein Diskurs auf der Metaebene irgendwie darüber, wie man reden darf und tralala, na, also das ist eine Nebelkerze aus meiner Sicht. Ja, wir wollen uns nicht über darüber unterhalten, über das, was du gerade gesagt hast, ne, also über die Tatsachen, sondern wir wollen lieber darüber reden, dass irgendwer Import gesagt hat und Import, das ist ja aus der Welt der Waren, bla bla. Zum anderen schwingt bei der Formulierung importiert mit, jemand habe aktiv ein Problem nach Deutschland geholt. Dieser unterschwellige Vorwurf scheint bei manchen Rechtskonservativen auch beabsichtigt zu sein. Sie nutzen die Debatte für eine erneute Abrechnung mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Ja, als wenn das schon vorbei wäre, das Problem. Ne? Ich finde das auch mal wieder lustig, wie diese Rechtskonservativen, die angeblich diese Juden so unglaublich stark hassen, dann ihr das zum Vorwurf irgendwie machen oder so. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es kommt natürlich, wie es kommen muss. Dabei hat keine Partei in den letzten Jahren antisemitische Denkmuster so salonfähig gemacht wie die AfD. Der Judenhass mag dabei modern verpackt und hinter Chiffren verstecken sein. Verpackt, ja. Aber was etwa der Thüringer Parteichef Björn Höcke von sich gibt, ist unmissverständlich. Er raunt von globalen Geldeliten, die eine gleichgeschaltete Welt ohne Nationen und Kulturen anstrebten, und wirft der EU vor, den volkszerstörenden Ungeist des aus einer ungarisch-jüdischen Familie stammenden Investors George Soros zu vollstrecken. Das ist purer Antisemitismus und angesichts der deutschen Geschichte eine echte Schande. Das ist purer Antisemitismus, wenn man nicht will, dass ein Milliardär mit seiner Kohle Einfluss auf Politik und Kultur nimmt. Es ist purer Antisemitismus, wenn man von globalen Geldeliten spricht. Wie ist es denn dann noch erlaubt, zum Beispiel Banker zu kritisieren? Wie darf ich das denn noch machen? Muss ich dann Disclaimer darunter setzen? Wir hatten das oder? Ja auch letzte Woche schon, dieses Ding von wegen, wir sind immer auf der Seite der Unterdrückten und niemals auf der von den Unterdrückern, was die Linke sagt. Ne? Also, und das, was der Höcke sagt, das sehe ich auch so. Das finde ich schon relativ geschmacklos. Aber halt eben, ja, weil es dieses Höcke-Ding halt eben ist, mit, wie wir ja auch schon rausgearbeitet haben, ja eindeutigen Verweisen auf irgendwelche Sachen, die Nazis auch meinen mit Naturreligionen, mit beseelter Natur und lauter so ein Zeug, was er da irgendwie für Deutschland haben will, eine Religion und so ein Kram. Ja, aber also, für den Zaubertrick muss er ja die AfD schon auf Höcke reduzieren, ne? Ja, das also, ist auch wahr, ja. Das ist auch das wahr. Das ist ja der Witz. Aber ich will das nur noch mal klar rausgearbeitet haben, ne, dass diese ganzen Geschichten, also erstmal stimme ich ihm nicht zu, dass das jetzt nur die AfD irgendwie betreibt, weil dieses ganze Ding, das hat man ja auch in England mit diesem Wahlkampfslogan da die hatten ja dieses Ding mit von wegen for the many, not the few, womit dann die Labour-Partei irgendwie geworben hat, was manche Leute ja auch so interpretiert haben mit for the many, not the Jew und so, ne? Oh. Ja. Und da gab es ja auch ganz starke, die haben ja auch gespielt mit solchen Sachen. Und das ist da die Labour-Partei gewesen, ne? Und hier in Deutschland auf jeden Fall. Also dieses ganze Ding, das haben wir in der Linken halt auch drin. Nicht zu 100%, da gab es ja auch andere Beispiele, aber das ist da auf jeden Fall auch drin. Und wenn wir davon reden, ne, was hier irgendwie importiert ist und so weiter und so fort. Und das kann man halt nicht, das ist nicht nur das rechte Lager in Deutschland, ne, was da auf diesem Trip ist, sondern dieses ganz andere Zeug mit, also ich meine, die RAF-Terroristen waren ja auch bei den Palästinensern und wurden da ausgebildet und so. Mhm. Ne? Und das hatte ich euch ja letzte Woche vorgelesen, die Sympathiebekundung von Frau Meinhof gegenüber der Ermordung von Sportlern, um irgendwelche politischen Ziele zu erreichen, wo man sich damit solidarisiert hat und gegenseitig solidarisiert hat ja auch noch, weil die haben ja quasi auch die Freilassung von der Meinhof gefordert mit ihrer Aktion, die Menschenleben gekostet hat von Sportlern. Und ja, also nee, tut mir leid, das ist definitiv nicht beschränkt auf Rechte in Deutschland. Und was ich richtig perfide finde an dem Artikel, lieber Wolf Wiedmann-Schmidt, ist das Ende. Inzwischen kennt wohl jeder jemanden aus dem Bekanntenkreis, der auf Facebook oder über WhatsApp abstruse Thesen über die Corona-Pandemie verbreitet und damit oft auch judenfeindliche Hirngespinster. Schön zusammengebracht. die beiden Themen, die wenig miteinander zu tun haben. Ja, das meinen sie aber wieder, ne? Mit World Economic Forum und ihrem Great Reset, was ja einfach nur eine Tatsache ist, dass die da irgendwas fordern, wo der Dingens ja ein Buch geschrieben hat, was man sich durchlesen kann mit Sachen, die er irgendwie meint. Und ja, da muss man jetzt nicht irgendwie, alle möglichen Leute schreiben Bücher mit Sachen, die sie irgendwie meinen, ne? Und auch da wieder, ne, die können sich dann auch einfach mal irren oder irgendwelchen Quatsch irgendwie meinen oder so, aber sich dann irgendwie hinzustellen und zu sagen, wenn man jetzt behauptet, dass die Leute dann ein Buch schreiben und irgendwelchen Quatsch wollen, das sei eine Verschwörungstheorie. Nee, tut mir leid, das ist dann einfach eine Tatsache, dass sie das vertreten, solche Dinge. Aber das wollen sie auch dann wieder zusammenrühren mit allen möglichen anderen und dass man das dann irgendwie kritisch sieht, wenn die da irgendwie schreiben, es soll keinen Besitz mehr geben oder so. Ja, irgendwelche Utopien, die Leute irgendwie vertreten. Nee, das muss man alles für sich sehen, das muss man alles getrennt sehen. Und wenn man das machen würde, dann wäre das auch besser für dieses ganze alles Mögliche da immer mit reinrechnen, alle möglichen Leute da immer mit zuzählen. Aber ihr könnt es halt nicht in beide Richtungen haben. Ihr könnt nicht auf der einen Seite eure Listen da irgendwie machen, wer was wie mit wem irgendwie angeblich kommuniziert und dem seine Sachen verteilt und deswegen auf seiner Seite ist oder so. Jetzt haben wir es durchschaut, Netzwerkanalyse, und auf der anderen Seite sagen, ja, irgendwelche Leute schreiben mir irgendwas vom World Economic Forum und Great Reset und das bedeutet jetzt noch dies, das, jenes und was weiß ich nicht, was alles. Na, das funktioniert halt nicht. Tut mir leid. Also, ihr müsst euch mal entscheiden. Entweder es ist alles mit, hat alles mit allem zu tun oder das sind alles getrennte Phänomene, die sich hin und wieder mal überschneiden, aber nicht zwangsläufig, das eine führt zum anderen und alles ist irgendwie miteinander verwoben und überall dahinter steckt das große Design von irgendwelchen Leuten, die das da die da irgendwas mit erreichen wollen, was man genau sich denken kann und so, und mit Memes wird eines Gehirn gewaschen und dann kommen die 4chan-Angesteckten und Zombies und Inselrebellen und weiß ich nicht was. Ja, also, das ist halt ein bisschen lächerlich. Da merkt man eigentlich nur, dass es halt das Ding ist, was ihr bei anderen Leuten immer denkt. Und deswegen denkt ihr natürlich auch, dass die das dann auch denken. Aber das ist nicht zwangsläufig der Fall. Also. Ja, die wissen ganz genau, wie der deutsche Konservative funktioniert. Und am Ende kommt immer Adolf Nazi raus. Das ist halt so. Sekunde. Ach, hier haben wir das, was der Marxist wahrscheinlich getweetet hat. Oder? Das kann gut sein, ja. Aber es war auch vernünftig und deswegen spiele ich das jetzt nochmal ab. Wir reden hier von einem Problem unter Muslimen, aber ich habe es sehr deutlich gesagt, nicht alle Flüchtlinge, nicht alle Muslime sind betroffen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, 50% haben antisemitische Einstellungen. Diejenigen, die auf der Straße gegangen sind, eine absolute kleine Gruppe von Hooligans, die muss man auch benennen, sie müssen bestraft werden, aber das sind nicht alle Muslime. Aber das Problem zu benennen, wenn wir von 50% Menschen, die zu uns kommen oder hier im zweiten, dritten Generation leben, die durch unsere Bildungssysteme sozusagen gegangen sind und trotzdem nicht bereit sind, das Existenz Israel zu akzeptieren, nicht mal eine anti-israelische Haltung haben, sondern Juden beschimpfen, vor Synagogen gehen, um ihren Unmut über einen Konflikt im Nahen Osten zu äußern. Das zeigt, wir haben ein Problem. Und wir haben ein Problem und es ist natürlich völlig falsch und fehlgeleitet, seine Kritik gegenüber der israelischen Regierung vor einer Synagoge auszutragen. Das ist schon mal das Erste. Wir reden hier von einem Problem. Ja. 50% ist zu viel. Ja, das ist Herr Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Experte von für gegen Rechtsextremismus, angeblich. Und ich hatte aber mal was anderes gefunden und das wollte ich deswegen dann auch mal highlighten. Also ganz blind sind sie ja nicht. Fridays for Future ist jetzt bei Blut und Boden angekommen, schreibt er hier, weil hier nämlich Fridays for Future, das ist der internationale Account von Fridays for Future, hier schreibt, was war hier das? Die The connection between a people and land transcends political motives. Land fosters spiritual and cultural prosperity with the responsibility to care for it, passing down from generation to generation, connecting them in the process. Our hearts are with all the martyrs and lives lost. The violence and loss of life is a tragedy, and their blood will not be forgotten. May their memories be a blessing and a revolution. Ja, also das Land ist spirituell und man gibt es von Generation zu Generation weiter und es ist mit den Menschen verbunden, die dort leben. Und was für Nazis sind das eigentlich bei Fridays for Future? Ja, stimmt. So, das ist auf jeden blood Fall. Blood will not be forgotten. Könnte auch zum hier, wie hieß das Ding damals, der Putsch in München, könnte auch, also so ähnlich haben die Nazis über ihre Märtyrer auch gesprochen. Their blood will not be forgotten. Oh Gott, echt. Aber ich finde es interessant. Also das zeigt halt, dass diese Ideologie sich hinten und vorne nicht, also dass man das nicht unter einen Hut kriegt, diesen ganzen intersektionellen Irrsinn. Dass man halt nicht auf der einen Seite halt gegen Antisemitismus sein kann und auf der anderen Seite irgendwie immer schön die Augen zumachen kann, wenn dieser Antisemitismus von der linken Seite kommt oder von Migranten kommt. Also das wird auch diese Geschichte irgendwann an solchen Punkten zerreißen, diese Allianz zwischen diesen ganzen merkwürdigen Strömungen. Ja, und ich meine, wie der Herr Dietrich das ja hier schon richtig erkennt, im Endeffekt, es ist halt wirklich rechtsextreme Talking Points, die raushauen mit diesem Ding von wegen das Land und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch von diesen ganzen Parteien diesen Spruch von wegen, also schon seit den 90er Jahren kenne ich den schon, mit Umweltschutz, Heimatschutz, was die immer sich da irgendwie hinschreiben. Sei das jetzt dieser dritte Weg oder die Rechte oder diese ganzen, die haben eigentlich alle schon mal so ein Plakat gemacht, wo das so drauf stand. Und das geht ja hier im Endeffekt ja von, wenn das von Fridays for Future kommt, wahrscheinlich so ein bisschen in dieselbe Ecke. Und ja, also man muss ja zur Ehrenrettung. Hufeisen ist alles, das ist alles Quatsch, ne? Also veraltet, die veraltete Hufeisentheorie. Ja, genau. In Wahrheit ist ja die Mitte komplett radikal und nur die Linksextremen, die vermeintlich Linksextremen, das sind die einzig normalen Leute, ja. Alle anderen sind natürlich rechtsradikal. Aber man darf auch nicht sagen, Linkspol, vom Linkspol aus ist alles rechts. Steven Pinker, da kommen dann sofort auch die Hammer und Sichel Twitter-Accounts und sagen einem, der Pinker ist auch nicht so toll, Leute finden ihn auch blöd. Ja, ach übrigens, lest Black Slate, haben wir glaube ich schon lange nicht mehr gesagt. Von Steven Pinker. Man muss auch dazu sagen, dass Fridays for Future Deutschland sich umgehend von dem Blödsinn distanziert hat. Ja, also, das stimmt. Das muss man um der Vollständigkeit halber. Also, so viel war in den Köpfen noch drin. Ja, auch bei Herrn Dietrich, dass er das dann noch hier merkt, ne? Also, das fand ich ja auch schon bemerkenswert, deswegen habe ich das ja hier auch mit aufgenommen. Hm. Normalerweise hätte ich ihn jetzt auch so als einen von den Leuten gehabt, die sowas eher ausblenden. Naja, vielleicht ist er auch von der Caracalla-Fraktion, so Fridays for Future so white und solche Sachen, dass er da irgendwie die sowieso nicht so gern mag. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist erschreckend, auf jeden Fall. So wenig, das ist aber, ich meine, das ist ja relativ symptomatisch für Fridays for Future. Wenig Wissen, viel fordern und viel irgendwie so tun halt. A press corps deceived and the Gaza invasion that wasn't. Das war von Price. Ist der gerade abwesend? Nö, press corps deceived and the Gaza invasion that wasn't. Hier geht es auch nochmal um Israel. Und ja, da ist im Endeffekt Folgendes passiert. Es ging ja durch die Presse, dass Israel in den Gazastreifen einmarschiert ist mit Soldaten. Und das ist aber gar nicht passiert, sondern das haben die, so wie die New York Times das halt darlegt hier, absichtlich gemacht. Zumindest über einen Presseoffizier absichtlich so lanciert, dass es berichtet wurde, um eine Reaktion der Hamas im Gazastreifen quasi hervorzurufen. Einerseits, dass sie gewisse Posten aufgeben und dann dadurch, dass sie sich bewegen, auffällig wurden. Und andererseits, dass sie halt sich zu anderen Positionen begeben haben, gewissen Tunneln, die dem Geheimdienst schon vorher bekannt waren. Und das konnte dann halt gezielt bombardiert werden. Und die Presse regt sich auf, dass sie von dem Militärsprecher quasi hinters Licht geführt wurde und instrumentalisiert wurde und quasi missbraucht wurde in dieser Kriegsstrategie. Ist nichts Neues, dass sowas passiert. Israelis machen sowas öfters mal, aber generell machen das fast alle Staaten so. Das ist einfach so mit der Presse und fand ich aber trotzdem eine ganz interessante Story. Finde ich auch lustig, dass das so hier besprochen wird oder auch so als Angriff auf die Presse und so. Ich meine, wir erinnern uns alle an den D-Day, dass die Deutschen da verladen worden sind, weil sie die Invasion ganz woanders erwartet haben, wegen ihren Intelligence-Sachen. Oder wir wissen auch, dass der Vietnamkrieg mit so einer Geschichte angefangen hat, wo ein Angriff auf ein Schiff aufgebauscht wurde, der gar nicht stattgefunden hat, mit Hilfe der Medien und so, um einen Kriegsgrund zu haben. Ja, also wir erinnern uns an die Babys in den Brutkästen in Kuwait, die der Saddam angeblich eigenhändig irgendwie aus ihren von der Energieversorgung getrennt hat und so weiter und so fort. Also zu glauben, dass in einem Kriegsfall irgendjemand einen Schissdreck drauf gibt, ob er die Presse benutzt oder nicht, ist so unsagbar blauäugig und so unsagbar, als wüsste, ich dachte immer, Journalisten müssen auch ein bisschen was wissen über die Geschichte und über Zusammenhänge, aber offensichtlich. Ja, und Leute reden ja auch immer so gerne von Desinformationen, ne? Auch wieder Volksverpetzer ja wieder im Zusammenhang mit diesem Corona-Kram und so. Aber was sie halt nicht wissen, ist dieses ganze Desinformationsding, das wurde schon immer auch mit den Medien als Gehilfe gemacht, ne? Also das die sind dafür die Besten eigentlich, um diese Sachen halt weiterzutragen. Gerade ja auch, weil man eigentlich davon eher erwartet, dass, was ich in den Medien irgendwie lese, dass das ja auch irgendwo Hand und Fuß hat und recherchiert wurde und irgendwie nicht nur Behauptungen von irgendwem sind. Aber da gibt es aus der Vergangenheit sowohl, ne, da kann ich auch nochmal diese Buchempfehlung machen hier von dem Active Measures, dem Buch, was ein sehr gutes Buch ist über diese Desinformationskampagnen aus dem Kalten Krieg, wo es da auch ganz speziell um Journalismus nochmal geht und wo auch einer von diesen Leuten, ich weiß nicht mehr, ob das von der Stasi oder vom KGB war, irgendwie gesagt hat, so ja, wenn wir die Journalisten nicht hätten, dann müssten wir die eigentlich erfinden. Für unsere Zwecke sozusagen sind eigentlich die besten Komplizen halt, die wir uns wünschen können. Und da gibt es ja auch diverse Beispiele von Sachen, wo man die dann halt dafür verwendet hat und auch aus der jüngeren Vergangenheit, da gibt es ganz tolle Beschreibungen hier von dem Matt Taibbi in seinem Buch Hate Inc., wie das da teilweise gemacht wird mit so Quellen aus Geheimdienstkreisen, wo dann irgendwie direkt mitgeliefert wird, quasi an wen man sich wenden müsste, um die Sache zu bestätigen. Also man sagt irgendwie so, ja, dies und das ist so und so. Und wenn das bestätigt haben willst, dann ruf doch nochmal den und den an, irgendwie so. Und dann geht das da so im Kreis herum und irgendwelche Journalisten spielen das dann mit, solche Spielchen und solche Dinge. Also Journalismus ist dafür also weit offen und wenn man sagt, ich würde sogar nicht sagen weit offen, sondern sehr viele Journalisten haben das als Berufsverständnis. Ja, das sind dann die Insider in Regierungskreisen. Ja. Läuft ja hier bei irgendwelchen Regierungs-Hauptstadtjournalisten in Anführungszeichen, in den Hauptstadtbüros in Anführungszeichen ja auch nicht anders. Die sind da, weil die Leute kennen, von denen die Informationen durchgesteckt bekommen und die kriegen oftmals auch Informationen durchgesteckt, die nicht nur, weil es Nachrichtenwert hat, sondern weil eine gewisse Agenda von den Politikern verfolgt werden will. Ich meine, das ist ja wohl mehr als offensichtlich. Ne, das ist, und das ist noch eine relativ normale Variante. Es gibt ja schon sehr viele Journalisten, die quasi als Aktivisten, als Journalisten mit Haltung halt direkt reingehen, um politische Propaganda zu machen und das als Nachrichten zu tarnen. Das ist ja schon, ja, das ist ja die Realität, ja, die wir erleben. Das, mittlerweile. Ich, ja. Das ist ja noch ein sehr traditionelles Journalistenverständnis. Also es heißt immer Desinformation und dann wird halt gemeckert über Axel Springer und über das Internet, so über die normalen Leute halt. Ne? Aber im Endeffekt, wenn man wirklich diese Desinformation stören will, müsste man im Endeffekt den ganzen Journalismus abschaffen. Also das ist auch wieder so ein Ding, so ein Ast eigentlich, an dem die da sägen, auf dem sie selber drauf sitzen. Aber das wissen die Leute natürlich immer wieder nicht. Das ist, ja, und bei dieser ganzen Gaza-Streifen-Angelegenheit, es ist sehr interessant. Ich habe auch ein paar Sachen rausgefunden, einfach nebenbei aus bestimmten amerikanischen und australischen Nachrichtenquellen, was da einfach noch vorher passiert ist. Das hat ja, da gab es noch ein paar andere Tabubrüche und Eskalationsschritte in letzter Zeit, dass beispielsweise die Moschee geräumt wurde mit Polizeigewalt und noch ein paar andere Eskalationsstufen, bevor das Ganze passiert ist. Hier hat man sich ja wirklich nur darauf konzentriert, Raketen hier, Iron Dome da und die Armee rückt ein. Und mehr hat man hier ja gar nicht mitbekommen. Ist schon lustig, wie viel da an Hintergrundinformationen einfach außen vor gelassen wird. Aber die meisten Leute haben ja auch nur ein Interesse daran, zu sagen, okay, wir sind für die eine oder die andere Seite und ignorieren alle Fakten sowieso. Naja, und dann schreibt man Antisemitismus. Oder systemischen Rassismus. Tackling systemic racism requires the system of science to change. Natürlich, was auch sonst. Von mir war da jetzt aber, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das Traurige an dem Artikel ist, dass es hier sich nicht um irgendwen handelt, sondern um das Magazin Nature. Also eins der führenden Wissenschaftsmagazine der Welt sozusagen. Und danke an den harten Eddie von Twitter, dass er mir den Artikel geschickt hat. Ja, George Floyd, bla bla bla, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Als Teil dieser Reaktion erkannte Nature den systemischen Rassismus in der Wissenschaft und den eigenen Anteil daran und verpflichtete sich dagegen zu stellen. Wir wissen, dass auf solche Aussagen Maßnahmen folgen müssen. Bei Nature haben wir es uns zur redaktionellen Priorität gemacht, Rassismus in der Wissenschaft aufzudecken und zu bekämpfen, indem wir mehr Forschung, Kommentare und Journalismus über Rassismus und rassistische Ungerechtigkeit veröffentlichen. Nächstes Jahr werden wir unter Anleitung einer Gruppe externer Redakteure eine Sonderausgabe herausgeben, die den systemischen Rassismus in der Forschung untersucht. Wir werden später in diesem Jahr ein Nachrichtenpraktikum für schwarze Journalisten starten. Wir unternehmen weitere Schritte, um unsere Autoren, Rezensenten und Mitwirkenden zu diversifizieren. Und wir wissen, dass zu wenige unserer Redakteure People of Color sind und deshalb arbeiten wir daran, dies zu ändern. Wir wissen, dass wir nur am Fuße sind. Vor uns liegt ein Berg. Wir müssen noch viel mehr tun und sind entschlossen, dies zu tun. Gleichzeitig erkennen wir an, dass solche Zusagen und Handlungen für sich genommen keine systemische Veränderung darstellen. Rassismus in der Wissenschaft ist endemisch, weil die Systeme, die wissenschaftliches Wissen produzieren und lehren, seit Jahrhunderten farbige Menschen und unterrepräsentierte Gemeinschaften falsch darstellen, marginalisieren und misshandeln. Das Forschungssystem hat Rassismus gerechtfertigt und zu oft haben Wissenschaftler in Machtpositionen davon profitiert. Dieses System umfasst die Organisation der Forschung, wie sie finanziert, veröffentlicht und bewertet wird. Was ich sehr interessant finde, bewertet. Das hört sich wieder so ein bisschen nach an, Peer Review ist voll gemein. Warum kann ich nicht einfach irgendwie meine Hausarbeit über Harry Potter schreiben und krieg eine Eins? Warum muss das noch jemand lesen? Warum muss ich was leisten? Eine zweite Änderung, die Institutionen vornehmen sollten, besteht darin, zusammenzukommen, um Rassismus zu bekämpfen, wie es bereits einige tun. Zumindest bedeutet dies, mit einer Vielzahl von Gemeinschaften zu sprechen und von ihnen zu lernen und konventionelle Grenzen zu überschreiten. Das hört sich nach feministischer Gletscherforschung an. Ihr wisst schon, keine Hühnersuppe in der Nähe von Gletschern kochen und so. Wir müssen auch solche Theorien ernst nehmen. Geldgeber, Forschungseinrichtungen und Verlage müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Forschung verschiedener Wissenschaftler finanziert und veröffentlicht wird. Als Teil des Wissenschaftssystems beginnt die Nature, solche Partnerschaften aufzubauen, und wir freuen uns darauf, mehr zu tun. Gemeinsam werden wir weiter und schneller vorankommen. Gemeinsam werdet ihr dazu beitragen, dass die Qualität sinken wird, weil ihr euch nicht mehr auf fachliche Kompetenz und Ähnliches bezieht, sondern ihr bezieht euch auf solche unveränderlichen Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft etc. pp. Das ist nicht Wissenschaft, das ist traurig. Und klar, ja, natürlich finde ich... Ich finde, das führt im Endeffekt dazu, dass man der Wissenschaft einfach immer skeptischer gegenübertreten kann. Ja, weil da wird halt auf institutioneller, administrativer Ebene das ganze wissenschaftliche Modell auf den Kopf gestellt. Ja, wie du es eben gesagt hast, weg von den empirischen Fakten hin zu den arbiträren Eigenschaften. Ja, wunderbar. Also, ja, ist der übliche... Und viel Ideologie natürlich. Aber nein, das ist ja alles nur, ne, wir müssen der Wissenschaft vertrauen, wenn sie uns sagt, die Wissenschaft ist rassistisch, wir können ihr nicht vertrauen. Das ist der übliche postmoderne Blödsinn, ne, also... Das ja, als Machtstrukturen und ja, eben. Es ist ja nicht wise, es ist Nature. Ja, aber das ist, es ist ja die, ich hatte auch noch einen anderen Artikel vom Lancet, aber das ist ein ähnlich reputables Wissenschaftsmagazin, aber da kommen manchmal einfach wirklich Sachen, da, man kann einfach nicht mehr sagen, hier habe ich eine Studie, die ist da veröffentlicht und darum kann man vertrauen, dass es ordentlich ist. Die Zeiten sind einfach komplett vorbei. Ja, weil wir jetzt gegen die Macht anarbeiten müssen, indem wir solchen Leuten halt die Macht geben, die meinen, wir werden ja unterdrückt und wie war hier eben die Formulierung, irgendwas mit Gewalt oder auch gerade irgendwas mit Misshandlung, genau. Misshandelt, alter Schwede. Es steht ja nicht in Frage, dass Menschen von der Wissenschaft misshandelt wurden und dass zum Beispiel irgendwie dann Medikamententests an irgendwelchen armen Leuten durchgeführt worden. Das meinen die aber, glaube ich, nicht. Naja, aber ich meine, klar hat es das gegeben, aber es ist nicht alles von Rassismus motiviert oder Ähnlichem. Ne? Die Amis haben damals... Haben wir daraus ja auch schon gelernt und diese schlimme rassistische Wissenschaft hat ja sowas aufgestellt wie die Nürnberg-Codes. Ja, die aus den Nürnberger Gesetzgebungen, aus den Aufarbeitungsprozessen in Nürnberg quasi auch herausgekommen sind. Und da ging es ganz explizit um medizinische Versuche an Menschen und dass es halt nur unter gewissen Bedingungen stattfinden darf. Unter anderem, dass sie freiwillig zustimmen und vorher alle Informationen bekommen und. Aber das sind halt prinzipielle Grundsätze. Ein unnatürlicher Fall einer epidemischen Notlage nationaler Tragweite. Ups. Die Wissenschaft wird sich selber, ja, wie du sagst, das ist eine Aushöhlung von innen. Und irgendwann werden die Leute einfach sagen, warum soll ich das glauben, was der Typ da sagt? Der ist, ich weiß, wer das ist und ich weiß, was er macht. Es wird vor allem, ich meine, einerseits hat man die Zutrittsbarriere, dass nur gewisse Leute in Positionen kommen und andere ausgeschlossen werden, was halt schlimm ist. Absichtlich, ja, nicht aufgrund von irgendeinem Schwurbel, Patriarchat, sonst irgendwas, sondern halt mit Ansage werden Leute diskriminiert deswegen. Und das fördert die Forschung nicht, weil da dann vielleicht weniger gute Leute in die Position kommen und nicht so gute Forschungsergebnisse liefern, wie man sie sonst hätte bekommen können. Ja, also es ist total das Gegenteil von dem, was erzielt werden kann, sollte. Ja, und es ist wirklich schlimm. Ne? Und ich meine, was sollen die ganzen Wissenschaftler in der Zukunft denn machen? Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass die Leute halt im Online die Sachen publizieren und die nutzen ja gar nicht mehr hauptsächlich für die Publikation diese großen Magazine, weil da ja der Platz schon knapp ist und man nur über Beziehungen reinkommt und so weiter und so fort. Deswegen wird sich dieses ganze System einfach, ja, es ist in der Forschung halt noch so, man muss halt bei bestimmten Forschungsarbeiten aus bestimmten Publikationen auch zitieren, weil nur die einen Peer-Review-Prozess garantieren, der halt gut sein soll, was er ja nicht ist, wie sich rausgestellt hat. Ja, also auf jeden Fall in der akademischen Forschung ist das einfach schlimm, ja, weil man vielleicht in ein paar Jahren einfach keine ordentlichen zitierfähigen Sachen mehr hat, wenn man wirklich ordentliche Forschung machen will, in der Physik beispielsweise, Materialtechnik oder sowas. Und das ist ja auch dann der schleichende Prozess, dass man dann mangels Möglichkeiten oder weil der Professor einem auch nur gewisse Themen zulässt, dass man dann gar nicht mehr in seinem eigenen Forschungsgebiet forschen kann, sondern dass man dann über die Intersektionalität in seinem Forschungszweig quasi, also diese Sozialwissenschaftskomponente dann in alle anderen Wissenschaftsgebiete reinholt und das führt doch einfach zu nichts. Das führt doch einfach wirklich zu gar nichts. Ja, dann. Ja, da hatten wir schon ganz zu Anfang, kann ich mich noch erinnern, als wir noch GEMA geht als Hauptthema hatten. Ganz im Gegensatz zu heute natürlich. Aber ja, ganz zu Anfang auf jeden Fall, bevor wir die Weltraumaffen waren, da hatten wir schon so einen Artikel, beziehungsweise so eine Idee von irgendwelchen Leuten aus dem Gender-Bereich, wie sie sich das vorstellen, halt in sämtlichen Studienfächern ihre Perspektive reinzubringen. Also wirklich in allen, inklusive Informatik und was weiß ich nicht, was alles. Also es ist nicht so, als ob das da nicht schon längst irgendwelche Ideen irgendwie geben würde in diese Richtung, falls jetzt jemand irgendwie meint, das ist doch alles Quatsch und das ist natürlich alles für sich und das eine ist ja hier eine Wissenschaft und das andere ist da eine Wissenschaft, aber ja, die wollen da auf jeden Fall alle überall rein. Und das sieht ja auch im Moment, also ich sag mal so, wenn jetzt die Grünen da an der Regierung beteiligt sind Ende des Jahres, wonach es ja aussieht, dann wird das auf jeden Fall zunehmen. Weil die da auf jeden Fall der Meinung sind, dass das alles sinnvoll ist und definitiv weiter so laufen sollte. Von daher, ja, ja, Wissenschaft halt. Ist alles nicht so einfach, aber es wird immer schwieriger, ja. Und dann denken die Leute dann auch wieder, dass das einzige Problem irgendwie für die offene Gesellschaft die AfD ist. Was sie ja sicherlich auch in Teilen ist, zum Beispiel hier mit Herrn Höcke, dem man ja jetzt das Haus durchsucht hat wegen irgendeinem Facebook-Post, wo er der Frau Rakete vorgeworfen hat oder ihr quasi als ja irgendwie Zitat angeschrieben hat: Ich habe Folter, sexuelle Gewalt, Menschenhandel und Mord importiert. Und worauf sich das dann bezieht, ist diese Geschichte hier. Danke an den Zuschauer, der mich hier darauf aufmerksam gemacht hat. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist vom letzten Jahr hier schon, von 5.6.20 von Panorama, vom NDR, wo sie darüber berichten, dass also explizit von diesen Leuten, die sie mit der Sea-Watch 3 da damals da illegalerweise in den Hafen eingefahren sind, dass da von diesen Flüchtlingen jetzt welche hier in Italien wegen Folter von Leuten in Libyen verurteilt worden sind letztes Jahr. Also speziell von diesen Leuten, die da halt auf diesem Boot dann da drauf waren. Und ja, das finde ich schon relativ heftig. Das wird ja natürlich von den Sprechern von dieser Sea-Watch natürlich gesagt, so ja, ist doch gut, dann sind die da jetzt ihrer gerechten Strafe zugeführt worden. Dem kann man natürlich ein bisschen was abgewinnen. Das ist schon irgendwo wahr, aber wenn die jetzt in Libyen geblieben wären, dann wäre es wahrscheinlich nicht geschehen. Dann hätten sie wahrscheinlich da weiter gefoltert oder so, keine Ahnung. Aber ich finde es schon relativ schwierig jetzt so für dieses ganze Ding von wegen, ja, ist doch egal, alle Leute sind doch eigentlich prinzipiell gut, ne, und sind ja nur geflohen und so. Und auf der anderen Seite jetzt im Zusammenhang mit dem Höcke, also hier steht halt dieses Ding von wegen Kidnapping und Folter und Erpressung, was sie hier machen wollten, und von irgendwie sexueller Gewalt und Mord ist da jetzt nicht die Rede. Also das ist halt wieder so ein bisschen, ich mache einfach mal diese ganzen Sachen, schmeiße ich hier irgendwie zusammen und irgendwas wird schon dran sein und ja. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch überhaupt nicht gerechtfertigt, egal eigentlich, was die Leute bei Facebook oder sonst wo schreiben, denen halt in ihr Haus was soll das bringen? Bei dem ist das Haus zu untersuchen. Denken die dann, dass sie da noch irgendwie drei Entwürfe finden von dem Facebook-Post, die noch schlimmer sind oder wie? Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Also das ist ohne Zweifel aus meiner Sicht schon halt eben ja, das noch schlechter darzustellen, als es ohnehin schon ist. Und ja, mit Sicherheit auch natürlich, um den Leuten damit wieder zu suggerieren, wir sind ja alle hilflos und die wollen uns ja alle schaden, indem sie irgendwelche Leute hierher holen und so, das denke ich schon. Also insofern lasse ich mich da nicht drauf ein, dass sich jetzt irgendwie Höcke irgendwie nur der gute Typ ist, irgendwie, der jetzt hier verfolgt wird, weil er die Wahrheit ausspricht oder so ein Kram. Da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Und ich mache mich da auch nicht gemein mit dem Typen, weil wir hatten das ja erst, wann war es, letzte Woche oder vor 2 Wochen, diese Geschichten da mit seinem Buch, die aus meiner Sicht halt eben wirklich nationalsozialistische Ideologie sind. Und zwar nicht nur durch die Blume, sondern halt eben wortwörtlich das. Da steht jetzt dann zwar nicht drin, dass man irgendwelche Leute irgendwo einsperren soll oder so und vernichten soll oder so, aber aus meiner Sicht ergibt sich das, wenn man das machen würde. Wenn man diese Ideologie da irgendwie vorantreibt, das führt auf jeden Fall nicht zu mehr Freiheit und so, da sind solche Leute ja eh dagegen. Sondern stattdessen halt irgendwelche okkulte, irgendwelche schwachsinnige Volksreligion. Ja, Volksreligion und magisches Denken, Bullshit irgendwie mit hier und da und dort, dies, das und jenes, wir und unsere umgebenden Völker und Stämme und was er da irgendwie schreibt und so ein Zeug. Also das ist alles auch Humbug. Und nur aber weil, was ich hier sehe, ist doch eher, meiner Meinung nach, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Also man nimmt einen von diesen herausragenden Leuten aus einer politischen Ecke, watscht den ordentlich ab, durchsucht ihm das Haus, stresst ihn. 100 andere werden sich überlegen, was Ähnliches zu posten. Ja, das wird daraus jetzt sicherlich auf jeden Fall, wenn das viele Leute so sehen. Ja, ich sehe es im Endeffekt. Also wie gesagt, ich finde das schon überzogen, was er geschrieben hat. Ja. Auch wenn es halt einen wahren Kern hat, aber in halt, also er hätte es einfach sicher formulieren können und den gleichen Impact haben können. Ja, ja, und ich denke auch schon, er hätte wie gesagt, dass er es auch drauf angelegt müssen. Hat. Ja, genau, das finde ich halt schon kritikwürdig auf jeden Fall. Ich sehe es halt nicht als gerechtfertigt an wegen irgendwas, was man im Internet geschrieben hat, was ja auch im Endeffekt ja, dafür muss ich ja jetzt nicht jemanden in die Wohnung gehen, um jetzt zu wissen, was der irgendwie geschrieben hat, weil das wissen wir ja schon. Und das würde mich ja wirklich mal interessieren von denjenigen, die sowas dann anordnen oder so, was sie sich davon versprechen. Also, weil aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich ein Propagandasieg für irgendwelche Leute, die den Höcke sowieso gut finden. Oder es ist auch geeignet, um halt Leute, ja, halt denen zu suggerieren, ja, so nach dem Motto halt, hier werden halt die Leute, die die Wahrheit aussprechen, irgendwie zum Schweigen gebracht oder sollen zum Schweigen gebracht werden oder so. Und ja, und das auf der anderen Seite können dann wieder 1000 andere Leute da draus irgendwas dann, der sagt hier sexuelle Gewalt und das geht dann wieder irgendwie, wir wissen es ja, Antifeminismus und tralala und dann sind dann plötzlich irgendwelche anderen Dinge, dann das ist dann Arne Hoffmann wieder Nazi oder irgend sowas, ne, also da werden dann wieder die tollsten Sachen draus konstruiert von Leuten, die mit der Ideologie von Herrn Höcke überhaupt nichts zu tun haben und nichts anzufangen wissen. Und das auch schlecht finden. Die werden halt auch in die Nähe gebracht, weil der jetzt hier irgendwas von sexueller Gewalt erzählt, was jetzt mit diesem konkreten Fall halt überhaupt nichts zu tun hat, soweit ich weiß, zumindest wenn jetzt nicht Panorama da irgendwas weggelassen hat, was woanders irgendwo steht oder so. Ja. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft könnte Höcke damit eine bestimmte Menschengruppe Flüchtlinge pauschal als kriminell stigmatisieren. Also will ich noch nicht mal anzweifeln, dass das seine Intention war, weil es das halt eben so weit gefasst hat, ne? Über Dinge, die da halt nicht jetzt zu diesem konkreten Fall mit dazugehören, der schon für sich ja schon schlimm genug ist. Also, und ich halte das schon für gut möglich, dass das halt eben von ihm da Trommeln ist, um halt den Leuten zu suggerieren, dass das alles irgendwie auch da wieder halt, die Leute wollen halt uns explizit schaden und so. Und das fand ich auch bisher im Bundestag von den Sachen von der AfD. Da war ja viel dabei, wo Leute sich drüber aufgeregt haben, wo ich mich nicht drüber aufgeregt habe. Aber ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt über so Sachen hier von dem Baum oder wie der heißt, wo er da irgendwie meinte, wo er auch sowas in die Richtung irgendwie meinte, mit von wegen, das wollen die Leute ja, dass hier irgendwelche Flüchtlinge hier Straftaten begehen oder so. Und das denke ich nun wirklich nicht. Also man kann den Leuten sicherlich viel vorwerfen, irgendwie Naivität oder so. Und auch irgendwie dieses Denke von wegen, dass ja hier in der heutigen Gesellschaft die Leute alle so schlimm sind, aber in irgendwelchen anderen Gesellschaften die Leute alle Engel sind und prima sind. Dass diese Denke, die ist auf jeden Fall weit verbreitet, aber den Leuten dann noch vorzuwerfen, dass sie explizit quasi solche dann hier irgendwelche Leute hierher holen, damit die dann hier irgendwie Straftaten begehen oder so. Also das halte ich schon für ein bisschen weit hergeholt. Ja, das halte ich auch überzogen. Allerdings gibt es noch eine Dimension, und zwar einfach Profit machen und das einfach in Kauf nehmen, dass es passiert. Das ist auch noch eine Variante, die ich vielen Leuten zutraue. Inwiefern? Aber das ist ja noch nicht, es absichtlich zu tun. Aber einfach zu sagen, oh, mir doch egal, ich verdiene damit mein Geld. Ja, wie viele Leute verdienen denn damit schon ihr Geld? Ja, einige. Und zwar? Sehr viele Leute verdienen damit ihr Geld. Ja, also wie viele Spendenorganisationen gibt es? Ja, wie viele Leute verdienen damit ihr Geld? Sehr viele Leute. Ja, ich sage ja nicht, dass das alle Leute nur aus geldorientierten Zwecken machen. Und du hast ja mehrere Sachen gesagt, ne, dass sie es aus guten Motiven machen, dass sie naiv sind. Und ich wollte halt nur sagen, es gibt bestimmt auch Leute, die das halt einfach in Kauf nehmen, dass es passiert. Ja, also ich erinnere mich da nicht nur an dieses ganze Ehrenamtszeug in Deutschland, dass ja alle möglichen Leute dann da sich da überschlagen haben mit Deutschkursen und dies, das, jenes und hier und da ehrenamtlich geackert haben bis zum Abwinken. Ja, über solche Leute rede ich doch nicht. Und das, was Privatpersonen, die sich privat im Alltag haben. Ja, aber das scheint mir eigentlich eher die Regel gewesen zu sein. Und diese ganze Unterbringungsgeschichte war jetzt für die Kommunen auch nicht unbedingt so ohne jede Belastung. Also weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so weit verbreitet ist, dass die Leute ja, also mehr Geld verdient haben. Also wenn du das jetzt so weit greifst, ich hatte jetzt an sich nur über diese ganze Schlepperangelegenheit und sowas. Ja, okay. Ja, dann aber haben wir das hier ja gab jetzt es doch auch irgendwelche Hotelbesitzer, die schön Geld verdient haben mit dieser Angelegenheit und so. Profiteure gibt es überall. Ich möchte es halt nur nicht so darstellen, als ob das jetzt so ein weit verbreitetes Phänomen wäre. Das meine ich ja nur. Weil das scheint mir eher nicht so zu sein. Aber gut. Ach, ich sehe das allerdings schon. Ich sehe es aber genauso wie du nicht so, dass die Leute das machen, damit die Leute absichtlich hier Straftaten begehen. Das ist daneben, auf jeden Fall. I don't feel hate, oh yeah. Genau. Ja, das war, falls ich es nicht mitbekommen habe, ich habe es auch erstmal nicht mitbekommen. mir hat jemand gesagt, ich sollte mir das mal anschauen, daraufhin habe ich es dann getan. Also hier dieses Lied zumindest hier von dem Jendrik. Das war hier derjenige, der bei diesem Eurovision Song Contest teilgenommen hat, auf Berufung vom NDR. Dann dieses Lied vorgetragen hat, was da heißt I Don't Feel Hate. Und in dem Video sieht man auf jeden Fall, wie der da irgendwie rumtanzt. Der hat eine Kette um, auf der steht Annoying. Und singt dann hier, wie wir diesen Text hier lesen, I Don't Feel Hate. I just feel sorry und so weiter. Und dann sind die irgendwie so, I don't care that you want to bash me. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt gemeint ist, im übertragenen Sinne oder im wörtlichen Sinne. Also, weil sonst würde ich das nicht glauben, dass das egal ist. Also es liest sich irgendwie wie ein Song, der eher so eine Aneinanderreihung von gut klingenden Lauten ist, als ein hochanspruchsvoller lyrischer Text. Ja, es ist auf jeden Fall dieses ganze Ding von wegen Hass und so. Ne? Es ist auf jeden Fall komplett drin im heutigen, jetzigen Jahr öffentlich-rechtliche, was ist wichtig, was ist relevant für die Gesellschaft. Diskurs, ne? Ich hoffe, also, sie haben noch ein derbe, nices Leben. Mehr muss ich von dem Text nicht lesen. möchte ich schon aus dem Fenster springen. Ja, bis bald. Ja, er hat auch irgendwo, hieß es dann auch irgendwie von wegen, oder hat er das dann noch hinzugefügt, von wegen, egal ob Herr oder Frau oder nicht, oder sie können sich nicht entscheiden, irgendwie so war die Formulierung. Und ja, es ist auf jeden Fall, also dieses Lied wäre, was vielleicht, also normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so 10 Jahre oder so übersprungen hätte, und würde das jemand vorspielen und würde irgendwie sagen so, was ist das hier? Ist das Satire oder ist das ernst gemeint? Dann würde ich eigentlich denken, erlaubt sich jemand Spaß irgendwie mit überempfindlichen oder so. Weil, also, und ich habe es auch ehrlich gesagt, ich fand es gar nicht mal so schlecht, aber halt insofern, dass ich es halt wirklich witzig fand, das so zu hören, weil, also, ich habe da echt drüber lachen müssen, über manche von diesen Sachen und auch dieser ganzen Darbietung mit diesem Stinkefinger, der dann da irgendwie Trompete spielt, weil es ist einfach so aberwitzig, dass irgendwelche Leute sich dann aber denken, so, das ist jetzt hier irgendwie ein wichtiger Beitrag, irgendwie so. Irgendwie ein Zeichen gegen diesen Hass, der ja so allgegenwärtig ist von den Leuten oder keine Ahnung. Dass du dann Deutschen dann hast, der irgendwie mit dem Stinkefinger tanzt und ich spüre keinen Hass singt. Und dann noch so ein bisschen, ja, irgendwie, ja, es ist halt, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach so aberwitzig. Diese ganze Darbietung, dieser ganze Text, dieses ganze Zeug, und dass sich irgendwer gedacht hat, so, das wäre von Relevanz oder so, oder da gehe ich jetzt mit los. Und also wenn jetzt einer in der Fußgängerzone, weil er selber irgendwie meint, dass das wichtig ist oder so eine Darbietung machen würde, dann würde ich sagen, okay, du weißt halt einfach nicht so ganz, wo Schluss ist oder so. Aber dass dann irgendwelche Leute halt echt gedacht haben, keine Ahnung, das ist jetzt hier irgendwie was. Das finden jetzt alle in Europa irgendwie geil. Irgendwie so. Nee, Chris, du verstehst das falsch. Das ist nicht, die haben nicht gedacht, das finden alle in Europa geil, sondern das ist jetzt wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich wäre froh gewesen, wenn das auch die Filmmusik zu Fuck You Goethe 3 gewesen wäre. Ja, das ist der richtige Song zum richtigen Zeitpunkt. Denn wir müssen vorangehen. Wir müssen vorangehen. Deutschland muss in allem vorangehen. Ja, genau. Wie war und der Spruch dabei von Englisch der, singen. Ja, wie war der Spruch von der Meinhof irgendwie? Das muss ich auch als Avantgarde. Und das kann auch sehen, gesungen ja. werden. Nee, Mann, wir müssen uns auch als Avantgarde sehen. Das war ja irgendwie das Ding. So eine Speerspitze, ne? Da gab es doch auch mal so einen schönen Artikel darüber, dass die Gegner von Gamergate eigentlich die Speerspitze der Spielekultur waren und doch nur Gutes wollten. Welchen Platz hat das denn gemacht, lieber Onkel Chris? Den vorletzten. Oh. Aber das liegt eigentlich nur daran, ja, dass irgendwie, keine Ahnung, die Leute das Vereinigte Königreich gar nicht mehr leiden können, was den allerletzten Platz belegt hat. Mit einem Song, also, den ich jetzt auf jeden Fall nicht schlechter fand als. Also den ich vom musikalischen. Was hast du denn? Hast du dir das etwa gestern angeguckt? Nee, ich habe mir das nicht gestern angeguckt, aber ich habe mir auf jeden Fall ein paar jetzt von den Darbietungen angeschaut. Also ich habe mir das angeguckt, ich habe mir das von England angeguckt, ich habe mir das von Frankreich angeguckt und ich habe mir das von Italien angeguckt. Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, die Griechen hätte sich gelohnt. Okay. Vom Angucken her. Aber ich habe es nicht gesehen. Also wie gesagt, ich. Ja, auf aber jeden Fall. Price, du hättest den Gag nicht einfach im Chat verschleudern sollen. Du musst das eigentlich dann auch nochmal sagen. Was? Warte, Hasseldude da? Oder warte, Hasseldude da. Warte, Hasseldude da. Wäre auch ein guter Titel für heute gewesen. Ja, das stimmt wohl wirklich, ja. Guido hasst euch lieb. Ja. Also jetzt mal ganz unironisch, ich fand das absolut dämlich natürlich, aber bei so einem Lied achtet man auch gar nicht auf den Text. Das ist einfach nur und dann ist es vorbei und dann vergisst man, dass man es gehört hat. So ein Lied ist das. Ja, aber gab schon schlimmere Beiträge. Aber ja, aber die Leute auf jeden Fall, also du weißt ja halt wirklich, es ist eigentlich ein Ding geschrieben, um von irgendwelchen NDR-Leuten da eingefügt zu werden. Also ich habe vorhin schon bei Twitter gewitzelt, nächstes Jahr wird dann unser Beitrag, wer auch immer das als erster irgendwie schafft, einen Reim auf diese Genderpause zu finden, die man singen kann oder so. Nee, ich denke, nächstes Jahr wird Marco Mohanwe für Deutschland antreten. Der war ja auch bei DSDS damals. Ach echt? Und der singt, so, ja, der singt ein Duett mit dem Mohammed Amjahid. Genau. Oder vielleicht machen die Mohammed mal. Singt Falsett. Aber ja. Ja, nee, also Eurovision Song Contest. Ich kann es mir schon vorstellen. Grand Prix de la Chanson und wenn Eurovision. Die, und wenn sie gewinnen, ist der nächste Contest dann in Palästina, oder wie? Oh, das wird interessant. Also vom River bis an den See, oder wo? Ja, ich weiß nicht, ob Palästina mit der Queerness des ESC so richtig zurechtkommt, aber... Also ich habe gehört, die finden das total gut. Also entweder das oder irgendwelche Demonstranten haben keine Ahnung, wovon sie reden. Eins von beiden. Ja. Also ja, was war eigentlich Ding, das Konzept von dem Eurovision nochmal eigentlich? Sollten da Nachwuchskünstler dargestellt werden oder einfach bekannte Künstler aus den jeweiligen Ländern? Weil ich verstehe das Konzept einfach nicht mehr. Ich glaube, es war halt auch anders. Früher war es ja so, dass du in deiner Landessprache singen musstest und irgendwie die Leute auch daherkommen mussten und so. Und heute ist es ja, heute kannst du ja die Griechin, die in Wirklichkeit eigentlich eine Holländerin ist und solche Sachen. Also heute ist das alles sehr aufgeweicht worden. Ja, ich meine, das wäre ja immer noch egal, aber ich meine, was ist das Konzept? Einfach ein berühmter, ich meine, die werden ja in den Ländern gewählt, aber... Nee, das war früher auch nicht so, Preis. Früher sind die hinter verschlossenen Türen ausgekungelt worden und dahin geschickt worden. Oftmals waren es halt Sachen, die noch nicht so bekannt waren. Halt wie zum Beispiel diese kleine schwedische Band, ich glaube 1976 mit Waterloo, die erst danach so richtig abgegangen sind. Und oft war es halt auch einfach Mist. Oder wir erinnern uns an ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Für alle Menschen auf dieser Erde und so. Oder halt Wada hatte Dude da und Gildo hat ja, vielleicht haben das. Sie, vielleicht haben sie echt gedacht, dass sie sich mit dem Kram in die Tradition irgendwie stellen davon. Also würde mich noch nicht mal wundern, wenn die das denken. Das ist so eine Tradition, in der möchte ich nicht mal zu nahe kommen, geschweige denn mich da reinstellen. Also die Zeit, in der da anspruchsvolle Musik gemacht worden ist, ist doch lange vorbei inzwischen. Spätestens nach halt dieser Phase mit Lordi und Gildo Horn und Stefan Raab ist das doch nur noch. Ja ich glaube sowohl als auch. Ne? Also das, zumindest dieses Ding, was ich gesehen hatte von der Französin, das war, die hat auf jeden Fall eine gute Stimme, auf jeden Fall. Also. Mireille Mathieu? Oder nee, war jetzt, die da gestern war. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja. Also, ist halt unten. Jetzt haben sie auch wieder irgendwie so eine Jury dann da irgendwie drin und so. Das hat sich ja voll gelohnt. Auch nicht und so weiter und so fort, ja. Doch, die gab es früher. Es gab früher nur, es gab früher kein Voting ja, in dem Sinne. Ja, aber zwischendrin und so weiter. Ne, ja. Also, die ändern das ja da irgendwie immer. Und der Witz ist ja auch, dass wir im Endeffekt mit den Franzosen, glaube ich, zusammen den Laden so ziemlich komplett bezahlen, ne? Also. Deswegen dürfen wir ja auch immer mitmachen und die kleinen Länder müssen sich da seit ein paar Jahren durch irgendeine Qualifikation, also... Nochmal durchwursteln, ja. Aber was ist denn der letzte Song, der irgendwie aus einem ESC kam? Und, ja gut, okay, Satellite. Ja, der hat schon Erfolg gehabt dann. Aber oft sind das doch so Sachen, die werden dann da einmal irgendwie kurz ins Rampenlicht gestellt und dann, du hörst nie wieder von den Sachen, von den Künstlern oder... Sie versuchen dann irgendwie da dran anzuschließen, aber alle sagen so, ja, du warst doch dieser ESC-Typ, geh weg. Ja, ich glaube auch hier, okay, Jendrik so, ne, wird also nicht mehr viel Karriere machen. Ich denke mal auch nicht, ne. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so den Massen-Appeal irgendwie hat, aber es gefällt halt irgendwie den NDR-Funktionären und das ist ja im Endeffekt das, was bei dieser Sache von Relevanz ist. Die Venora hat im Chat gesagt, man sollte einfach Rammstein schicken, damit wir jedes Mal gewinnen. Das frage ich mich auch seit längerem, warum wir nicht einfach halt wirklich mal eine gute Band dahin schicken und sagen hier, also nicht, ich mag Rammstein persönlich nicht, aber warum schicken wir nicht mal die Ärzte oder so? Ja? Irgendwen, der irgendwie gute Musik macht. Ja, das war ja irgendwie noch bei diesem Ding, was der Raab selber gemacht hatte damals. Da war es ja auch mal so, dass die gewonnen haben, die am bekanntesten waren. Vorher schon. Das war auch so ein bisschen witzlos. Aber ja, ich meine, gut, wenn die Leute das machen wollen, aber das ist halt, ja, mit diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Heinis da. Dann wieder eine andere Geschichte. Oh, Urtika schlägt im Chat vor, den Weltraumaffenchor mit dem Song Marsch auf Berlin auftreten zu lassen. Das ja, der Ebel hat es immer noch nicht fertig komponiert, glaube ich. Ja, da ist aber dran. Vielleicht marschiert er immer hin und her und feilt da dran und deswegen ist er die ganze Zeit nicht da. Vielleicht. Und nein, ich meinte Lordi jetzt nicht im Sinne von dem, die Musik ist Trash, aber ich meinte so dieses, da, zu der Zeit ging es halt mehr um Gimmicks als zu der Zeit von ABBA und weniger um jetzt, also es ging eher darum, eine gute Show hinzulegen und das haben Lordi zweifellos getan. Tja, also hier wurde gerade schon im Chat gesagt, Udo Jürgens kam auch aus dem ESC, deswegen habe ich mal kurz gegoogelt. Im griechischer Wein. Ne? Udo Jürgens, Olivia Newton-John, wer auch immer das ist. Ja, schon mal gut, Olivia Newton-John war aber vorher schon bekannt. Toto Cotugno, Céline Dion, die kennt man ja noch. Cliff Richard kennt man ja auch noch irgendwie. Katrina and the Waves, naja, okay. Johnny Logan, den kann man noch kennen. Und Bonnie Tyler, hat man auch schon mal gehört. Ja, die, ne, ich denke mal, aber... Mein Herz verfinstert sich vollständig gerade, wenn du den Namen sagst. Tja, beim ESC wird die Seele zur ideologischen Knetmasse. Nein, das Kind wird zur ideologischen Knetmasse. Das ist ein Artikel der FAZ, der ziemliche Wellen geschlagen hat bei den Leuten, die irgendwie sich für... progressiv halten, von Thomas Thiel. Es geht um das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das ja diese Woche im Bundestag vorgelegt und abgelehnt wurde, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Feministinnen, für die Frauen mehr als soziale Konstrukte sind, sehen die Errungenschaften der Frauenbewegung bedroht, weil jeder Mann sich nun durch eine einfache Erklärung zur Frau deklarieren und in deren Schutzzonen eindringen könne. Maßnahmen zur Frauenförderung wurden ebenso ausgehöhlt wie ihr Schutz vor Gewalt. Kinderschützer und Elternverbände laufen Sturm, weil Kindern noch vor vollendeter Geschlechtsreife mitten in den Wirren der Pubertät eine Entscheidung in die Hände gelegt wird, deren Folgen sie nicht überblicken können. Die Sexualmedizinerin Renate Försterling, selbst Transsexuelle, warnt in einer aktuellen Eingabe an beide Parteien, also FDP und Grüne, die das zusammen eingebracht haben, vor dem fatalen Irrglauben, Kinder könnten die Tragweite der irreversiblen Entscheidung, die mit Amputationen, lebenslanger Hormongabe und Nachfolgeoperationen sowie für Frauen mit dem Verlust der Gebärfähigkeit einhergeht, auch nur annähernd einschätzen. Die Ärztin fühlt sich daran erinnert, wie die Grünen die kindliche Autonomie bei ihrer verhängnisvollen Parteinahme für pädophilen Sex überschätzten. Besonders auffällig sei, wie in den Entwürfen das Tempo für die Entscheidung zur Geschlechtsumwandlung forciert werde. Eine unumkehrbare Lebensentscheidung soll offensichtlich im Schnelldurchgang getroffen werden. Mit gutem Grund ist der Geschlechtswechsel von Kindern bisher an einen Eingewöhnungsprozess, ärztlichen Rat und die Zustimmung der Eltern gebunden. An die Einnahme von Pubertätsblockern, die den kindlichen Körper massiv verändern, schließt sich einer britischen Studie zufolge in 98% der Fälle der operative Geschlechtswechsel an. Kinder, die keine Hormone einnehmen, geben den Wunsch zum Geschlechtswechsel dagegen nach Langzeitstudien zu 90% nach der Pubertät auf. Die in ihrer Langzeitwirkung kaum erforschten Pubertätsblocker sind nicht neutral. Sie fördern den Wunsch nach Geschlechtswechsel. Der Londoner High Court bezeichnete ihren Einsatz als experimentellen Akt an Kindern. Die Schauspielerin Ellen Page, die Ende 2020 den Namen Elliot annahm und seither die Ikone der Transgender-Bewegung ist, bezeichnete all diejenigen als Mörder, die vom Einsatz von Pubertätsblockern im Kindesalter abraten. Ja, Elliot, du hast sie auch nicht mehr alle an der Waffel, nehme ich an. Nun täuscht das Konzept der Geschlechtsidentität aber nur darüber hinweg, dass es sich bei der Geschlechtsumwandlung nicht nur um Sprechakte, sondern auch um folgenreiche Eingriffe in den Körper geht. Das Konzept, dass körperliche Tatsachen wie die Unterscheidung von Ei- und Samenzellen in einem sprachmagischen Akt aufhebt, folgt einer ideologischen Sichtweise, die Geschlecht rein von der sozialen Seite in den Blick nimmt und die natürliche Basis unterschlägt. Führende Vertreter dieser Ideologie, wie Judith Butler, gehen davon aus, man könne Materie, also auch Keimzellen, rein durch Sprache verwandeln. Den praktischen Nachweis sind sie bislang schuldig geblieben. Eine Transition ist eine nur unter großen Schmerzen umkehrbare Lebensentscheidung. Liberal sind diese Reformanstrengungen nur dem Namen nach. Beide Entwürfe versuchen, die Bevölkerung per Gesetz auf eine Ideologie zu verpflichten. Wer das vergangene Geschlecht einer geschlechtsumgewandelten Person benennt, kann nach dem Entwurf der Grünen zu einer Strafzahlung von 2.500 Euro verurteilt werden. Die Pflicht zum Beschweigen der Vergangenheit kennt man aus autoritären Regimen. Was ist von Parteien, die Bürger unter Strafandrohung zur Lüge auffordern, noch zu erwarten? Deutliche Worte, harte Worte, wie gesagt, hat ordentlich Diskussionen darüber gegeben auf Twitter und im Netz. Aber ja, genau der Artikel, den es momentan zu solchen Gesetzesvorhaben braucht. Dann war es aber auch genau der Artikel, den wir vor ein paar Wochen schon mal hatten. Echt? Ja. Das war auch der, ja, wo sie dann hinterher nochmal irgendwie wieder was rausgenommen hatten oder so. Haben sie es jetzt wieder reingepackt? Ach stimmt, der ist aktualisiert. Oder? Deswegen, der ist aktualisiert worden. Na ja gut, aber egal. Also war ja jetzt, war passend, wenn der nochmal verändert worden ist, da nochmal was zu sagen. Siehst du, so verlaufen diese Streams, laufen alle zu einem zusammen in meinem Kopf. Ja, genau, das war ja diese Geschichte und ich habe es auch selber schon falsch gelesen gehabt, weil ich gehe nochmal zu dem genauen Wortlaut von dieser Geschichte mit den Operationen. Also das ist hier der Antrag von der FDP. Genau, diese Sache hier. Verbot genital verändernder chirurgischer Eingriffe. Und dann wollen sie halt, dass die Eltern das nicht mehr entscheiden können, dass man irgendwelche angleichenden Operationen macht. Diese Geschichte ist auch, da scheint ja durchaus halbwegs sinnvoll zu sein. Da ist auf jeden Fall in der Vergangenheit viel Mist passiert. Also, dass man halt irgendwelche angleichenden Operationen gemacht hat und hinterher sehen sich die Leute dann, also bei irgendwelchen intersexuellen Geschichten, hinterher sehen sich die Leute dann gar nicht so. Also, dass man dann meistens, also ich hatte mal so eine Dokumentation gesehen von so einem, über so einen Betroffenen und der hat dann gemeint, so ja, die Ärzte hätten damals einfach irgendwie gesagt, so ja, dann machen wir da jetzt einfach ein Loch sozusagen, das geht am einfachsten und haben den dann quasi da zur Frau operiert und der hat sich aber halt nie als Frau dann gesehen im späteren Verlauf und das ist ja halt eigentlich nochmal die gegensätzliche Sache. Zu diesem immer früher und so früh wie es geht und keine Ahnung wie was, dass sie da halt eben dann sagen, man sollte das vielleicht dann doch besser mal abwarten, was da in der Pubertät dann aus den Leuten wird, aus den Intersexuellen, bevor man da halt irgendwelche Tatsachen schafft, ne? Und das ist, denke ich mal, schon sinnvoll, aber dann haben sie hier halt unter Platz 2, das hier Paragraph 2, das ist ja dann, oder Absatz 2, das ist jetzt diese Geschichte, ein Kind, das 14. Lebensjahr beendet, hat, kann abweichen von Absatz 1.1 in einer operativen Eingriff an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen einwilligen. Die Einwilligung nach Satz 1 bedarf zusätzlich der Einwilligung der sorgeberechtigten Person. Und das hatte ich hier im Endeffekt nur gelesen und dieses Wörtchen oder hatte ich hier überlesen, weil ich dachte schon, naja, das ist ja dann eigentlich okay, ne, wenn die dann da einwilligen müssen und das sonst nicht geht. Aber hier steht ja oder der Genehmigung des Familiengerichts. Das Familiengericht erteilt die Genehmigung, wenn das Kind einwilligungsfähig ist und der Eingriff dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Wo ich mir da denke, wenn diese Zahlen stimmen, die wir gerade gehört haben, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht unmöglich, dass es dem Wohl irgendeiner Art und Weise entsprechen kann. Also der Eingriff widerspricht in der Regel dem Wohl des Kindes, wenn keine Beratung des Kindes stattgefunden hat. Ja, Beratung inwiefern? Also Dann von irgendwelchen Transgender-Verbänden oder was? Das Ding ist halt, wir erlauben denen nicht Auto zu fahren, wir erlauben denen nicht zu heiraten, die dürften keinen Schnaps trinken, all diese Dinge. Aber hier ist jetzt auf einmal alles, hier muss sofort irgendwie gehandelt werden, wo das Kind auch nur Piep sagt. Ja, ich glaube, ich habe da aber noch ein Aber. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wo da die Grenze ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze, ab wann die Kinder selber entscheiden müssen, ob sie jetzt zum Beispiel, wenn sie sich jetzt irgendwie verletzt haben oder so, behandelt werden selber und das nicht die Eltern entscheiden. Und diese Grenze ist, glaube ich, nicht erst bei 18, sondern die ist entweder bei 14 oder bei 12. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, aber das ist natürlich jetzt mit dieser Sache nicht unbedingt gleichzusetzen, weil hier geht es ja im Endeffekt um Körper. Also hier geht es ja auch um Leute, die jetzt im Endeffekt ja, also nicht nur um Intersexuelle, sondern hier geht es ja auch um Leute, die jetzt komplett physiologisch gesund sind. Also die einfach einen weiblichen Körper haben, männlichen Körper, ohne irgendwelche Syndrome. Die dann aber der Meinung sind, dass sie sich eigentlich anders fühlen und da dann halt ihre Physiologie dann daran angleichen wollen, an das, was sie dann da irgendwie meinen. Und insofern. Können sie gerne tun, sobald sie volljährig sind. Und ja. Also ich. Ja, ich meine ja nur, dass der Vergleich mit, die können ja auch nichts trinken, der hinkt halt schon ein bisschen, aber ja, es ist trotzdem so, ja, dass wegen den Zahlen, die wir halt gerade schon gehört haben, das eigentlich nicht im Sinne der Leute sein kann, wenn sie das so früh wie möglich und vor Abschluss der Pubertät und so da dann irgendwelche Entscheidungen für den Rest ihres Lebens treffen. Und es gibt ja auch genug Leute, die das bereuen. Auch wenn das ja immer wieder von dieser ganzen Buntheit und Sache da irgendwie dann verschwiegen wird. Ne? Weil also auch diese ganzen Vergleiche mit Homosexualität, die hinken meines Erachtens nach ganz stark. Weil das Problem mit Kindern ist einfach, dass sie noch nicht zu selbstreflektierenden Handeln in der Lage sind. A, B, sehr leicht beeinflussbar sind durch ihr Umfeld, besonders durch Autoritätspersonen, und C, es einfach eine Sache ist, die so früh im Leben nicht absehbare Folgen hat für den Rest der Lebenserwartung an sich. Ja, ja, weil sie sind ja auch vor der Pubertät verändert sich im Körper noch so viel, ja, und das dann halt vor allem durch diese Hormonbehandlung zu unterdrücken, ist ja, es ist wirklich tragisch, aber ja, Selbstbestimmung des Menschen, Eltern müssen dann die Entscheidung für die Kinder treffen und ja, ne, das ist halt, das, ne, die Eltern müssen irgendwie einsehen, dass es nicht vom Kind ausgeht, dann hat man eine Chance, das Problem zu lösen, ne? Aber was soll man machen? Soll man Regeln machen, dass da eingegriffen wird in die, ich meine, das ist ja wie es hier steht, ist es ja noch halbwegs vernünftig, ja, aber an sich ist es ja so, dass die Eltern das Sorgerecht haben und über das Kind das Wohl entscheiden dürfen, nach ihrem eigenen Ermessen, auch wenn das ein schlechtes Ermessen ist. Und das ist ja auch eine Freiheit, die ich an sich auch nicht missen möchte. Ja, eben, das ist eventuell noch ein Problem, was sich auch noch auftut. Was ist eigentlich, wenn jetzt, weil solche Fälle kennen wir ja auch schon, aus den Medien zumindest, von irgendwelchen, ja, meistens sind es Mütter, die irgendwie meinen, ihre Kinder mit 2, 3 Jahren oder so wären schon irgendwie Transgender oder weiß ich nicht was. Und ja, es gibt da ja das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja. Ich habe den Link auch gerade mal in den Chat gepackt, vorhin ein paar Minuten schon, weil das ist halt auch eine Sache, wo ich immer dann denke. Und deswegen sage ich, man muss halt gucken, was mit den Eltern ist. Ja, weil man hat ja oftmals auch die Dynamiken, dass die Eltern zerstritten sind, was gemacht werden soll, beispielsweise. Ja, aber wenn die Eltern halt das nicht wollen, dann, ne, wir sind ja nicht in einer Situation, wo das Kind nach Hause kommt und sagt, hier, ich möchte jetzt Hormonbehandlung nehmen, weil ich habe irgendwo, wo auch immer gehört, das ist gut und ich möchte das jetzt tun und die Eltern wollen das nicht und das Kind kann das dann gegen den Willen der Eltern durchdrücken. Da wären wir dann ja bei den Kinderrechten. Und so weit ist es ja noch nicht. Da will man ja hin irgendwie. Ja, und hier ist halt das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja, also es geht da im Endeffekt einfach nur, dass ich es auch nochmal reingesprochen habe, es ist das Erfinden, Übersteigern oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder deren Symptomen bei Dritten, mehrheitlich Kindern, meist um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen und oder um selbst die Rolle eines scheinbar liebe- und aufopferungsvoll Pflegenden zu übernehmen. Es handelt sich um eine subtile Form der Kindesmisshandlung, die bis zum Tod des Opfers führen kann. Täter sind meist Frauen, meistens die leiblichen Mütter. Handelt es sich bei dem Opfer um einen Erwachsenen, spricht man auch von Münchhausen bei Adult Proxy Syndrom. Egal. Ja, nur. Und die Abkürzung ist FDP, ja. Ja, ja, das ist Factitious Disorder by Proxy, FTP, habe ich vorhin auch gesehen. Ja, ja. Sehr schön. Okay. So kann man sich's vielleicht merken, das FTP. Das FDP-Syndrom, ja. Oh, ja. Jetzt kriege ich mein Parteiausschlussverfahren. Ich sehe es kommen. Ja. Ja, genau. Und dann war ja noch die Geschichte mit den Ordnungswidrigkeiten. Das war die Sache mit, wenn man das alte Geschlecht noch nennt. Und das meinen sie dann hier entschädigende Absicht. Ja, was auch immer die Leute in entschädigende Absicht verstehen. Ne? Also, was ist dann eine schädigende Absicht? Wenn man jetzt, weil das Phänomen gibt es ja auch, irgendwelche Leute, die so Transgender-Männer, die dann irgendwie meinen, sie werden jetzt lesbische Frauen und dann sich darüber aufregen, wenn irgendwelche Lesben keine Frauen mit Penis attraktiv finden und gegen die dann demnächst los und sagen dann, jetzt wurde ich hier irgendwie geschädigt, weil ich habe einen Penis und man sagt nee. Naja gut, nach intersektioneller Lesart ist es ja so, es ist in böswilliger Absicht passiert, wenn das der Betroffene so fühlt. Ist doch eigentlich ganz klar. Ja, schädigend halt, ne? Hm. Ja, also. Ja, also da fällt mir auch vieles ein, ne, was man damit anstellen kann. Und das finde ich dann auch wieder schade, dass ja unsere wunderbare, sich immer gerne auf Rechtsstaatlichkeit und so berufene FDP-Partei dann hier so Gummikrempel da gerne schreiben möchte. Gut, es ist eine Ordnungswidrigkeit, meinen sie dann irgendwie, aber wenn sie dann 2000 Euro aufrufen, ja, und ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise fair irgendwie gehandhabt werden wird oder so. Das ist eine Einladung dafür, für J.K. Rowling-Syndrom. Ja, also wir kennen ja alle schon jetzt schon diese Fälle von dieser Gruppe, die da ja teilweise wirklich sehr biestig wird gegen irgendwelche Leute, die so Sachen sagen wie nur biologische Frauen sind Frauen oder so. Und die das ja auch nicht einfach mal hinnehmen können, dass es halt Menschen gibt, die diese Meinung vertreten, selbst wenn man die jetzt selber irgendwie falsch findet oder so. Sondern da wird ja auch immer sofort das höchste Geschütz aufgefahren mit von wegen unsere wie war es, was wir mit Jordan Peterson immer gesagt haben, unsere Existenz wird geleugnet oder irgendwie so. Na, das wird ja immer direkt immer auf hier, wir sollen vernichtet werden, irgendwie so, bla bla bla, unsere Existenz und so weiter. In die Richtung geht es ja dann immer sofort. Und auch allein, dass sie sowas hier schon meinen. Ich meine, es kommt jetzt niemand auf die Idee, irgendwie zu sagen, so, ja, hier, wer jetzt in diskriminierender oder schädigender Absicht irgendwie einen Mann irgendwie als Mädchen bezeichnet oder so, was es ja auch gibt, irgendwie zur Beleidigung oder so, Geldstrafe bis 2000 Euro oder so. Wer will sowas machen? Ne, das ist ja nur irgendwelche dummen Sprüche von irgendwelchen Leuten, und fertig so, ne? Aber hier in diesem Zusammenhang meinen sie jetzt, dass das ja dann die Leute nicht ertragen können, nicht hinnehmen können und deswegen muss dann der Staat da irgendwie kommen und den Leuten auf die Pfoten hauen. Na, also ja, das tut mir leid. Und vor allen Dingen, wenn ihr uns da noch verklickern wollt, so die Leute sind alles auch quasi gleichwertig und so. Das hilft dann nicht, wenn man dann sich gleichzeitig noch umdreht und irgendwie sagt so, ja, ach ja, übrigens, die missbrauchen natürlich besonderen Schutz vor den Worten anderer Leute und den Ansichten anderer Leute. weil das ja dann schädigend für die ist und die ja total verletzt und so. Und die kommen damit natürlich nicht klar, weil die sind ja so verletzlich. Na, also das passt nicht zusammen, tut mir leid. Entweder für alle das Gleiche und dann sind die Leute auch gleichwertig. Oder, nee, diese Leute brauchen hier einen Sonderschutz, dann sind die halt zerbrechlicher als die anderen Leute. Tut mir leid, das ist dann so. Also, das widerspricht sich. Da müsst ihr mal irgendwie euch überlegen, was die Implikationen von euren Forderungen sind. Aber das wird irgendwie nie gemacht. Man denkt immer nur noch an Rechte, Rechte, Rechte, Rechte, Rechte, ne? Das wird, so wird es ja immer geframed. Es geht ja immer nur um Rechte. Und, ja, die Tatsache, dass die Rechte des einen die Pflichten der anderen sind, was man ja in diesem Punkt hier ganz stark sieht, dass da wird überhaupt gar kein Gedanke dran verschwendet. Weil, ja, die anderen Leute, das sind ja die mit den schädigenden Absichten und so. Das haben wir ja nur reingeschrieben. Wer keine schädigende Absicht hat, der kann das ja eigentlich egal sein. Ne? Ist ja nur wegen schädigender Absicht halt. Und das hatten wir ja ganz zu Anfang schon, diese Unterstellung von allen möglichen schädigenden Absichten. Das ist ja auch ein wöchentlicher, wiederkehrender Punkt, dass alle möglichen Leute, allen möglichen anderen Leuten ständig irgendwelche schädigenden Absichten unterstellen, die da nicht zwangsläufig vorhanden sein müssen. Ja, und das war die ganze Debatte dazu und da wollte ich euch hier mal die Kurzintervention von Frau Doppelname geben. Meldete Kurzintervention geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin, das ist sehr freundlich von Ihnen. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Deutschen Bundestag und nicht irgendwo in einer Kneipe in der hinteren Ecke. Wenn Sie, und ich muss sagen, ich bedauere fast, dass Sie gerade nicht mitbekommen, was sich hier, wenn ich mich umdrehe, rechts von mir abspielt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir sind gewählt hier im Bundestag und das ist ein Privileg und eine Ehre. Und dass wir hier herzhaft miteinander diskutieren, gerade bei einem solchen emotionalen Thema, ist selbstverständlich. Und auch ich bin immer gerne bereit, eine fröhlich-lustige Auseinandersetzung zu führen. Wenn aber hier die Damen und Herren, Frau von Storch und vor allen Dingen die Herren, im Kontext von Transgender, von Schweinen und Kühen sprechen, dann möchte ich hier eindeutig sagen, ich bedauere sehr, Frau Präsidentin, deswegen bin ich nach vorne gekommen, Sie hören das nicht, was sich hier abspielt. Und ich möchte das nur, dass das jeder weiß. Diese despektierliche Art hier in diesem Hause ist unerträglich. Und die Tatsache, dass wir das ertragen müssen, ist das eine. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das alle wissen. Und ich frage Herrn Gauland als Fraktionsvorsitzenden, inwieweit Sie eigentlich in einer Fraktionssitzung darüber mal reflektieren, was Ihre Kollegin schreiend und Ihre Kollegen unter der Hand, aber so laut, dass wir es deutlich hören können, hier raushauen. Ich möchte, dass Sie, Herr Gauland, uns mal erklären, ob das einmal reflektiert wird und was wir hier eigentlich alles ertragen müssen. Und das im Namen des deutschen Volkes. Ich wehre mich dagegen und ich ertrage es auch nicht länger. Ja, ist jetzt doof, darüber zu sprechen, ohne gehört zu haben, was die Frau gehört hat, ne? Ja, ich habe mir die Zwischenrufe jetzt auch nicht im Transkript nachgelesen. Ich wollte eigentlich den Brandenburg, den habe ich mir angehört, das fand ich auch erhellend, was die FDP okay. angeht. Ja, können wir uns gleich auch noch gerne anhören. Ich wollte noch mal die Antwort von Frau von Storch dazu geben. Ja, das ist auch ein bisschen Zirkus ist auch gut. Ja eben, also zu der Sache jetzt auf jeden Fall von der Strack-Zimmermann, also ich weiß echt nicht, also ich würde eigentlich nicht so weit gehen zu sagen, die hat sich das alles nur ausgedacht oder so. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, was da jetzt an Vergleichen mit, was hat sie gesagt, Schweinen und Kühen oder so. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo da Schweine und Kühe irgendwie, also was das mit irgendwas zu tun haben soll, wie man da hinkommt, also. Ja. Ja, also wie man da hinkommt, dass irgendwie Schwule und Lesben mit Schwein Transgender und Transgender hat sie ja gemeint, dass wir ich verstehe es auch nicht so ganz. Gegangen. Vielleicht war es halt wirklich ein Bezug auf was, was ein Vorredner gesagt hat, aber ich weiß es nicht. Tja. Wir dürfen hier antworten, wer möchte, auf diese ungeheuerlichen Anwürfe. Sie haben hier gerade so ganz pauschal in diese Richtung gezeigt. Sie können nicht sagen, was gesagt worden ist, wer es gesagt worden ist. Außer Ihnen hat es niemand gehört. Im Protokoll steht nichts drin. Das ist die reine und pure Propaganda, die Sie hier machen. Und Sie wollen von diesem ganzen irren Zeug ablenken, das wir hier verlesen haben, von Ihren vollkommen verrückten Anträgen. Sie wollen, dass minderjährige Kinder ihr Geschlecht gegen den Willen der Eltern umoperieren können. So viel dummes Zeug, das steht hier drin, Paragraph 11. Das haben wir alles verlesen. Es ist gut, dass wir darüber diskutieren und es ist gut, dass das in der Öffentlichkeit ist. Aber hören Sie auf mit diesen Anwürfen, die Sie nicht begründen können. Danke sehr. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, vielleicht könnte man das in der nächsten Legislaturperiode ändern, dass man tatsächlich auch akustisch versteht, was aus den Fraktionen gesprochen wird. Das ist weder für das Präsidium noch für die Schriftführerinnen und Schriftführer möglich. Und deshalb bitte ich noch mal alle, die Würde des Hauses auch einzuhalten und dementsprechend sich auch zu verhalten. Das gilt für alle Fraktionen. Und ich bitte es ernst zu nehmen, wenn eine Kollegin aus einer daneben sitzenden Fraktion so etwas entgegennimmt, dass sie das sich nicht einfallen lässt. Vielen Dank. Nee, das wäre ja auch ganz neu in der Politik, dass man versucht, den politischen Gegner irgendwie schlecht aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Ich traue durchaus Primitivlingen zu, irgendwelche dummen Sprüche zu machen. Primitivlinge gibt es überall in jeder Fraktion des Bundestags, denke ich. Ja. Aber der Bundestag tut sich keinen Gefallen mit solchem kindischen Gehampel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen Sie eigentlich Damenunterwäsche? Erzählen Sie doch mal, wie masturbieren Sie denn? Fanden Sie das jetzt übergriffig? Solche Fragen müssen transgeschlechtliche Menschen in Deutschland beantworten, wenn sie beim Standesamt ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde korrigieren lassen wollen. Nach dem transsexuellen Gesetz brauchen sie dafür zwei unabhängige Gutachten und ein gerichtliches Verfahren. Das empfinden viele Betroffene zu Recht als demütigende Schikane. Diese Verfahren sind teuer, sie belasten die Menschen in einer ohnehin schon schwierigen Lebenssituation und sie sind unnötig. Sie sind unnötig, weil spätestens seit Öffnung der Ehe für alle und seit Aussetzung der Wehrpflicht ohnehin kaum noch rechtliche Konsequenzen mit diesem Geschlechtseintrag verbunden sind. Und sie sind unnötig, weil in all den Ländern weltweit, die sich längst von diesen Verfahren verabschiedet haben, es gerade nicht... Ja, kaum Konsequenzen, ne? Keine Konsequenzen mehr? Also erstmal diese Gutachten, die werden ja nicht vom Standesamt gemacht, ne? Der Standesbeamte sagt auch nicht, ja okay, haben Sie noch alles? Lassen Sie mal die Hüllen fallen. Es geht um medizinische Gutachten. Gut, da kann man jetzt fragen, braucht man zwei medizinische Gutachten? Da wird es bestimmt irgendeinen Grund für geben. Aber reine Schikane wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, reine Schikane ist sowieso relativ. Wir dürfen nicht vergessen, es geht ja auch immer um Kostenerstattung von den Krankenkassen. Ne, da hat man auch eine gewisse Nachweispflicht so gesehen. Ja, was heißt immer, wenn die Leute sich jetzt operieren lassen wollen auch noch. Er redet jetzt gerade von dem Eintrag. Aber ja. Ja, das hier wird noch so einiges kommen. Gleich macht auch unser ich fahre einfach mal weiter. Zu den oft beschworenen Falschangaben oder Hin- und Herwechseln des Geschlechtseintrags gekommen ist. Und auch in Deutschland, nach dem transsexuellen Gesetz und der langjährigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, kommt es bei diesem Geschlechtseintrag gerade nicht auf das rein biologische Geschlecht. Ja, also dass das überhaupt nicht von niemandem irgendwie verwendet wird. Also da kann ich mich noch erinnern an die Lawrence Sazan, die sich in Kanada ja hat ihren Geschlechtseintrag ändern lassen und dann irgendwelche Leute damit konfrontiert hat. Ja klar, das kann man irgendwie als Trollen sehen oder so, aber die Leute da haben das schon ernst genommen dann. und das mitgemacht und so. Also irgendwelche öffentlichen Stellen. Also dass dann niemand dann einfach so auf die Idee kommt, sowas auszunutzen, ja, halte ich damit für widerlegt, Herr Brandenburg. Ja, dass es hier ein Troll irgendwie gemacht hat, das ist bestimmt schon vorgekommen, aber ist mir jetzt auch noch nicht bekannt. Also in Deutschland. Ja, in Deutschland geht's ja auch nicht. Wegen dem Gutachten und so. Schlecht an, sondern auf das subjektive Geschlechtsempfinden, die geschlechtliche Identität. Und dafür gibt es keinen besseren Experten als diesen Menschen selbst. Deshalb muss die reine Selbstauskunft beim Standesamt auch ausreichen und wir sollten das Transsexuellengesetz endlich abschaffen. Und ja, nur das Empfinden der Menschen selbst, ja. Also, ich meine, das kann man bei so vielen Dingen machen, ne? Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland ja auch dieses Ding, dass wir den Leuten erlauben, dass sie ihren männlichen Nachkommen was abschneiden dürfen aus religiösen Gründen. Da werden die auch vorher nicht gefragt und hinterher nicht und so. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, der ja eigentlich auch mal kollidiert mit eurem Gesetzesentwurf, wo ihr ja irgendwelche Eingriffe da verbieten wollt zum Anfang. Was ich ja gerade schon gesagt habe, was durchaus sinnvoll wäre. Aber das kollidiert ja dann damit zum Beispiel ja schon mal. Wenn ihr jetzt hier irgendwie meint, so das Geschlecht ist ja im Endeffekt einfach nur davon abhängig, was die Leute jetzt selber irgendwie meinen. Ja, also ich denke immer ja mal, die religiösen Überzeugungen von den Leuten sind erst recht davon abhängig, was die Leute meinen. Aber da irgendwie macht man sich dann, da kannst du noch schön einen Verwaltungsakt geben, ne? Und lauter so ein Zeug. Da reicht euch das nicht, wenn die Leute das einfach nur selber sagen. Da darfst du noch wieder deine. Da darfst du auch zum Standesamt gehen. In diesem ganzen Krempel. Ja, also. Finde ich so ein bisschen. Stellen sich die Leute das als ein bisschen zu einfach vor. Und ich glaube, das. Ja, das ist auf jeden Fall so ein zeitgeistliches Ding. Das ist jetzt gerade irgendwie in aller Munde und es wird überall gepusht. Und klar, es gibt diese richtigen Fälle von den Leuten, aber das ist deutlich weniger als diejenigen, die da jetzt gerade zur Debatte stehen. Und wer da wirklich betroffen ist von solchen Dingen, ja, das mag ja sein, dass der das nicht angenehm findet, wenn man sich dann da irgendwie vom Staat erklären muss, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch keine Verpflichtung dazu. Dann stehen die Leute halt als Männer da eingetragen. Aber das ist natürlich heutzutage, ja, mit unseren, oh mein Gott, man kann nur Herr oder Frau sagen oder hier steht nur Herr Kunde oder Frau Kunde oder so. Das geht ja nicht. Das muss ja Kundin dann heißen und solche Dinge, dieses magische Denken, dass sie da irgendwie meinen, die Sprache würde dann irgendwie die Realität herstellen. Oder irgend so ein Wisch vom Amt würde dann irgendwie bedeuten, dass man jetzt wirklich eine Frau ist oder ein Mann oder so, obwohl es vorher nicht war. Und 4 Jahre lang hatten Sie in der Koalition, auch die SPD, jetzt Zeit gehabt. Es gab ja viele Versprechen, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Kollege, erlauben Sie leider, eine Zwischenfrage vor dem Kollegen? Nein, erlaube ich nicht. Leider liegen momentan nur 2 Gesetzentwürfe vor, einer von uns Freien Demokraten und einer von den Grünen. Sie unterscheiden sich durch ganz wenige rechtliche Details und haben doch ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Denn gemeinsam wollen wir die geschlechtliche Selbstbestimmung trans- und intergeschlechtlicher Menschen in Deutschland stärken. Mit einer Abschaffung des transsexuellen Gesetzes einerseits, aber auch mit einem Ausbau der Aufklärungs- und Beratungsangebote, mit einer Sicherung der medizinischen Versorgung und mit einem Schutz vor ungewollten Outings, beispielsweise durch öffentliche Behörden. Ja, und zu diesem transsexuellen Gesetz, wenn ich da richtig informiert bin, ist das damals gekommen durch die FDP, das transsexuellen Gesetz. Und es war im Endeffekt ein großer Schritt nach vorne, weil es halt da überhaupt dann halt möglich ist, den Leuten da in irgendeiner Art und Weise die halt vernünftig zu behandeln und nicht quasi sozusagen, das gibt's alles nicht und das ist alles nur Perversion oder keine Ahnung wie was, sondern dass man da dann halt einen rechtlichen Rahmen für die Leute dann überhaupt geschaffen hat. Und jetzt ist das alles Unterdrückung und furchtbar. Genau, weil, natürlich. Hast du doch gerade gehört. Jetzt muss man es genauso machen wie die Grünen. Man darf sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden. Dann ist man auf der richtigen Seite. Also da habe ich mir wirklich gedacht so, oh ja, es gibt 2 Vorschläge, einen von der FDP, einen von den Grünen und die unterscheiden sich ja minimal. Alles klar, mehr muss man nicht sagen, oder? Und ich weiß, dass heute auch viele transgeschlechtliche Jugendliche und ihre Familien, ihre Eltern dieser Debatte folgen, weil es in Deutschland vermutlich kaum ein anderes Gesetz gibt, was ihre persönliche Lebenssituation so stark beeinflusst und beeinträchtigt wie die Entscheidung, die wir heute treffen. Und in ihrem Alltag haben sie ohnehin schon viele Probleme. Was sagen die Nachbarn? Kann ich mich in der Schule outen? Die verbalen und körperlichen Übergriffe in vielen deutschen Großstädten, die gesellschaftliche Stigmatisierung, auch die vielen Hasstiraden und auch die Verschwörungstheorien. Wir hatten ja eben eine Kostprobe. Ja, es wird alles nicht aufhören, lieber Jens Brandenburg. Und wenn er da noch irgendwelche Ordnungswidrigkeiten für die Leute einführt, dass sie dann erst recht irgendwie meinen, der Staat wäre nur dazu da, um sie und ihre Ansichten da irgendwie zu gängeln und sie dazu zu zwingen, halt Sachen zu sehen, die sie halt so nicht sehen, dann wird das nicht aufhören, lieber Jens Brandenburg. Du kannst den Leuten nicht befehlen, dass sie irgendwelche Lebensentwürfe von anderen Menschen richtig finden. Das geht leider nicht, lieber Jens Brandenburg. Ja, und die Situation ist doch aber auch haltlos schlimm, ne? Man geht raus und man sieht nichts außer überall geschmierte Hakenkreuze, ne? Überall liegen tote Frauen rum. Und Gewalt gegen Frauen ist an der Tagesordnung im öffentlichen Raum, ne? Ja, und also, überall natürlich irgendwelche Sachen gegen Schwule und Lesben. Das ist doch normal, überall. Ja, also ich bin auch an dieser Stelle, ne, das wird ja immer gerne halt eben mit diesem ganzen Buchstabensalat da, LSBTI und so, so getan, als wäre alles eins, ne? Also als wäre jetzt Homosexualität dasselbe wie diese Transgeschlechtlichkeit oder so, als wäre das in irgendeiner Art und Weise überhaupt vergleichbar, was es aus meiner Sicht überhaupt nicht ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich halt ein schlimmes Schicksal so, und dass man da von allen möglichen Leuten angefeindet wird, wenn man da irgendwie nicht der Norm entspricht, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch nicht schön. Aber da kann leider der Staat nichts tun. Also tut mir ja furchtbar leid. Andere Dinge zumindest, die man mit allen anderen Menschen aus allen anderen Gründen da macht, also dass man die nicht beklaut, nicht tritt oder so. Alles, was darüber hinausgeht, das geht halt nicht, weil wir haben nun mal nur ein Gesetz für alle Leute, und das ist eigentlich auch eine Errungenschaft, dass das so ist und dass wir dann nicht irgendwie die einen Leute so behandeln und die anderen Leute so behandeln oder so, weil wir irgendwie meinen, die einen Leute verdienen es mehr oder so als die anderen oder weiß ich nicht was. Und dass jetzt jemand, dessen Ausdruck irgendwie von seinem Geschlecht nicht so eindeutig ist, wie dass der jetzt ein schlechteres Leben hat als jemand, der jetzt irgendwie klassisch in dem irgendwie ist, was er da hat, oder dass eine unattraktivere Person jetzt ein schlechteres Leben hat als eine attraktive Person oder so. Ja, das ist so. Aber das ist halt so. Was willst du da machen, Jens Brandenburg? Da müsste der Staat kommen und den Leuten vorschreiben, dass sie das alles toll zu finden haben oder wie, weil das ja wünschenswert wäre, und wir wollen doch nicht, ne, da haben wir es mal wieder, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, also 2-3 Wochen nicht mehr oder so, aber die Leute leiden, gebt uns Macht, ne, das ist dieses transsexuellen Ding irgendwie wieder, ne, wie können wir es denn verantworten, dass wir den Leuten jetzt hier keine Macht geben, weil die Leute leiden doch, ne, also. Aber nee, sorry, das funktioniert halt nicht, das geht nicht. So, man kann das nicht so machen. Das ist ein Gesetz für alle Leute. Und und ihr könnt auch gerne auf der Straße jeden beiseite nehmen, der irgendwie einen anmeckert oder so, und dem mal einpfeifen. Aber wir brauchen dafür keine Gesetze. Das ist das, was die Leute leider unter sich ausmachen müssen, ob sie da Sympathien haben, Antipathien haben, ob sie das für einen richtigen Gesellschaftsentwurf finden oder so. Und mehr als die Tatsache, dass der Staat denen gegenüber halt eben genauso auftritt wie allen anderen Menschen gegenüber, haben wir da nichts. Also, sorry. Probe bekommen, die wir immer wieder hören. Diese Probleme werden wir heute im Deutschen Bundestag nicht alle lösen, aber wir können gemeinsam sicherstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre trans- und intergeschlechtlichen BürgerInnen endlich so akzeptiert und respektiert, wie sie sind, mit ihrem Geschlecht und ihrer Selbstbestimmung. Liebe Union, auch liebe SPD, enttäuschen Sie diese Menschen nicht. Vielen Dank. Na ja, okay. Dann hatte ich das jetzt verwechselt mit einer anderen Rede, was ich vorhin noch meinte, was da noch kommen würde. Ja, da ist ich auch, weil da ist, ja, ich habe ja zwei von denen eingereicht, ja. Ich finde es halt ein bisschen krass, dass er das jetzt so auf diese Schiene dreht, weil da ist ja jetzt die Frage nach den Kindern komplett rausgenommen worden. Ja, hat er noch Er kein Wort drauf verteidigt hier nur eingelegt. Dinge für also wenn das Selbstbestimmung alles halt, Regeln ne? für Erwachsene wären und wir das mit den 2.500 € streichen, dann könnte man da mit mir sicherlich irgendwann zu einem Kompromiss kommen. Aber solange das mit den Kindern da drin ist und das hier auch noch so unter den Tisch gekehrt wird von jemandem, der das promotet. Ja, Selbstbestimmung. Das heißt nur Selbstbestimmung, ne? Anerkennung. Und hat er vielleicht schon mal zugehört, wie sich das anhört, wenn Leute über die Kleinfamilie als Keimzelle des Faschismus reden oder über die Heten und die Unterdrückung, die von angeblich von Heterosexuellen ausgeht und diese Ablehnung von Lebensentwürfen ist halt auf beiden Seiten da. Und es gibt auch die Leute, die lehnen das ab irgendwie. Die einen lehnen das Arbeiten ab, die anderen lehnen das Faulenzen ab. Und beide stehen sich diametral gegenüber und finden den Lebensentwurf des anderen scheiße. Und es gibt Eltern, die wollen nicht, dass ihre Kinder irgendwie Künstler werden. Die wollen, dass die Ärzte werden oder Rechtsanwälte. Und auch da gibt es Streit über Lebensentwürfe. Das ist nun mal so. Also so zu tun, als würden das nur Menschen aus dem Buchstabenspektrum erfahren, dass sie von anderen irgendwie für ihre Lebensentwürfe kritisiert oder sogar fertig gemacht werden. Das ist halt alles, ja, warum diskutieren wir nicht auf einer vernünftigen Ebene? Warum müssen wir Ja, das ich mit so glaube, viel. das würde er wahrscheinlich sogar noch nicht mal abstreiten, dass es auch andere Menschen gibt. Aber worauf es ja im Endeffekt hinausläuft, ist ja, dass sie meinen, dass andere Menschen halt damit klarkommen, ne? Aber diese Menschen halt eben nicht, sondern bei denen ist es halt dann alles, wie war der Spruch, schädlich, ne? Das ist dann halt schädlich so. Die Menschen leiden, ne? Die leiden halt. Das können wir ja jetzt nicht ignorieren, wie die Menschen leiden. Das ist ja dann total gemein halt, ne? Und deswegen, also, aber die, ja, ich habe die Woche über schon zynisch gewitzelt, dass sie ja am besten schon mal in ihren FDP-Antrag einen aktiengedeckten Opferfonds da einfügen sollten für den Kram von den Leuten, die dann da irgendwie in ein paar Jahren stehen und das alles bereuen, was sie da mit 14 irgendwie vom Amt entschieden gekriegt haben oder so. Also, weil ich bin mir da leider ziemlich sicher, dass da in ein paar Jahren dann echt ein paar Leute stehen werden, wo dann keine Brandenburgs mehr da sind, bei denen man sich dann beschweren kann. Also, weil die dann schon aus der Politik dann raus sind oder so und sich die nächsten dann darüber unterhalten, was man dann wieder gut machen, dann machen kann für solche super schlauen Ideen, die man hier irgendwie hat mit den Menschen. Weil die ja dann irgendwie auf der einen Seite ja immer alle komplett fluide sind und so und sich dann da hin und her entscheiden sollen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch keine Konversionstherapien machen oder so, weil die Leute ja, weil man denen ja damit unterstellt, es wäre nur eine Phase und die kommen da wieder los von, ne? Was ich halt auch für Quatsch halte. Also zumindest was Homosexualität angeht, ist auch wieder ein Grund, warum ich das halt überhaupt nicht vergleichbar finde. Diese Sachen. Ja. Was sagt eigentlich der Zentralrat der Irren zu der? Oh, da ist es ja schon. Das Ihr Auto. werdet. Ihr werdet nicht sterben, weil ein paar Homosexuelle weniger zusammengeschlagen werden. Strawman of the Year Award goes to Sibylle Berg. Ja, die Sibylle, die gute Sibylle. Wir hatten die ja schon ab und zu mal hier mit ihren Ausbrüchen, aber das hier finde ich mal wieder wirklich, finde ich wirklich großartig. Ja, die Überschrift ist auf jeden Fall schon mal genial. Aber Ja. das ist wirklich die Denke von den Leuten. Ja. Ja, die Welt brennt, die Wüsten breiten sich aus, Raketen fliegen herum, die Militärs wachsen auf absurde Größen, Rüstungsfirmen, bla bla, Pipelines, Steuersparen, bla bla bla bla bla, Pandemie, Ausnahmezustand, Millionen arbeitslos und so weiter und so fort. Und was machen die Leute? Die vornehmlich Männlichen kämpfen gegen die Verursachende des Globalen und ihres persönlichen Elends. Gegen Frauen, Queere und BIPOC, als hätten die letzten 50 Jahre nicht stattgefunden. All die Kämpfe um Frauen und andere von der Norm abweichende Lebensform. Oh Gott. Oh, Sibylle! Sibylle! Ah. Oh, Frauen und andere von der Norm abweichende, abweichende Lebensformen. Ein Oh weia, ey. Hat da jemand seinen Star Trek Recorder rausgeholt und jetzt Lebensformen, die von der Norm abweichen. Jim, diese Lebensformen weichen von der Norm. Faszinierend. Ich glaube ja. Auch, ja. All die Kämpfe um Frauen und andere von der Norm abweichen. Entschuldigung. Von der Norm abweichende Lebensform ein wenig am Glück der Kleinbürger teilhaben zu lassen. Alles wird neu verhandelt. In Frage gestellt die Gender Studies. Die Frauenrechte, das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung, als wären die Familie mit Goldkante-Gardinen aus den Gräbern aufgestanden, als hätte Europa auf den Fortschrittsstoppknopf gedrückt. Es gibt so viel Frauenhass, als gäbe es Geld dafür, dazu Angriffe auf homosexuelle Transmenschen. Flüchtlinge lässt man im Meer ersaufen, weil sie eine komplette Bedrohung unserer fantastischen Selbstausbeutung sind. Ja, also das mit den Homosexuellen passt ja schon mal mit eurem Frauending schon mal überhaupt nicht zusammen. Ne? Also. Und in Frage gestellt die Frauenrechte. Wo, Sibylle? Wo werden Frauenrechte in Frage? Also ich nehme an, dass... Ja, wir haben immer noch kein Gesetz, dass man keine unüberlegten Worte an Frauen richten darf. Also ist so das stimmt natürlich. Und man darf auch noch nicht bis zum 9. Monat abtreiben. Das ist genau, aber das ist ja deren Frauenrechte Recht, natürlich Selbstbestimmung. Die Familie mit den Goldkantengardinen aus den Gräbern auferstanden. Ja, also man kann ruhig die fremden Lebensentwürfe mit Zombies vergleichen, aber wehe, wehe. Ja, also man sagt dann was Falsches. Also, keine Ahnung. Flüchtlinge lässt man im Meer ersaufen, weil sie eine komplette Bedrohung unserer fantastischen Selbstausbildung sind. Die 1,5 Millionen, die wir aufgenommen haben, zählen nicht, ne, Sibylle? Natürlich nicht. Zählen einfach nicht. Ja, und auch da haben wir es wieder, das ist ja das Mohammed Amjad-Ding, ne? Man tut einfach mal so, als wäre die Debatte zwischen Leute ersaufen lassen oder Leute nicht ersaufen lassen, was überhaupt nicht der Fall ist. Diese Debatte wird nicht geführt. Das sind nicht die zwei Punkte, die wir haben. In vielen Ländern Europas sind Regierungen an der Macht. Die machen was Konservative oder nennen wir es endstufenkapitalistische, marktfreundliche, wirtschaftsnahe Politik so macht. Sie sorgen dafür, dass Faschismus und soziale Ungleichheit wieder verhandelbar wird. Judenhass, ditto. Hey. Ich dachte jetzt, die Juden stecken hinter dem Kapitalismus normalerweise in den Verschwörungstheorien. Jetzt ist der Kapitalismus daran schuld, dass man die nicht mag. In welchem Land Europas ist Faschismus verhandelbar? Weißt du, was Faschismus ist, Sibylle? Oder benutzt du Freiheit. Das? Freiheit ist Faschismus. Wir brauchen Sozialismus, damit wir keinen Faschismus kriegen. Weißt du doch bei den Leuten immer. Oh. Das ist nämlich kein Strohmann. Das kann ich belegen in euren Krempel, was ihr von euch gibt. Sie hetzen. Sie befeuern Konflikte, um ihren Arsch zu retten, ihren Posten in der Regierung und später in irgendeinem Aufsichtsrat. Feministen oder wie? Da stimmt's auf jeden Fall. Statt Gesetze gegen Steuervermeidung durch Stiftungen, die sich Konzerne und Erben gönnen, zu erlassen, stellen sie ihre Kernwählerschaft zufrieden, die als Erklärung für ihr fortschreitendes Unwohlsein gerne auf Minderheiten zeigt. Das raunende Unwohlsein meist männlicher Menschen, die nicht an eine Klimaveränderung glauben wollen und nicht verstanden haben, dass Arbeit sie nie zu Reichtum bringen wird, wird flankiert von den Medien, die im Untergangsmodus drucken, was Kämpfe befeuert. Liest du andere Medien als ich, Sibylle? Sibylle? Naja, oder, ich würde sagen, das ist die zutreffende Beschreibung. Geht es dir gegen den Strich, dass so Leute wie Tichy oder die Welt oder die Bild überhaupt existieren? Kann es das sein? Ich würde sagen, das ist den Splitter im Auge, ja, und den Balken der tausend anderen Medienhäuser, die genau das Gegenteil reden, teilweise genauso aggressiv, die siehst du nicht. Das ist eine zutreffende Beschreibung von dem, was so Leute wie sie halt machen, ne? Also Sachen anheizen. Wie ist das sonst was anderes? Was anheizen? Wie wenn ich hier irgendwie den Leuten komme mit, ja, die Männer, die sind so unheil. Und auf der anderen Seite, die paar Homosexuelle sind auch im überwiegenden Teil Männer, liebe Sibylle. Wenn ich Präsident Macron wäre, würde ich allen, die gerade so in Panik sind, übergriffig den Arm tätscheln und raunen. Ganz ruhig, ihr werdet benutzt von verzweifelten PolitikerInnen und Medienschaffenden, von Plattformen, die von künstlicher Intelligenz getrieben sind und die von eurer Erregung leben. Ihr werdet nicht sterben, weil ein paar Homosexuelle weniger zusammengeschlagen werden, ein paar Frauen mehr in MINT-Studienfächer wechseln oder sie in der Sprache berücksichtigt werden. Euch bleibt immer noch genug übrig, eine untergehende Welt, die man jetzt mal retten könnte, statt sich mit dem Kampf gegeneinander von den wirklichen Verbrechen ablenken zu lassen. Man kann es versuchen, ganz behutsam. Und sich fragen, was zur Hölle ändert es an meinem Leben, wenn ich Leute, die genauso abhängig von einem ungerechten Wirtschaftssystem sind wie ich, in meinem Elend gleichberechtigt sehe? Ja, würde ich mich mal fragen, wie viele Tage in ihrem Leben diese Frau schon in diesem ungerechten Wirtschaftssystem verbracht hat. Ich würde mal tippen auf 0. Also ein Kampf gegen Menschen, denen es noch schlechter geht als einem selbst, ist relativ sinnlos und macht schlechte Laune. Hassen wir lieber die Banken, die jetzt bargeldlos sind und neben der Kontoführungsgebühr noch Strafgelder von uns einziehen, egal ob wir ein Plus oder Minus haben. Fackeln wir ein paar Gaspipelines ab oder Bagger, die nach Kohle graben. Genauso sinnlos, macht aber eine bessere Stimmung. Eine schöne Woche. Fackeln wir doch ein paar Gaspipelines ab. Oder Bagger, die nach Kohle graben. Oh Gott. Und es kann natürlich auch geschossen werden. Wann taucht Frau Berg ab? Ja, ich sehe auch, also bei diesem Bild habe ich gerade auch das Gefühl, dass es irgendwie so ein Kapuzenpullover, so dass sich gleich diese schwarze Kapuze über den Kopf ziehen und dann irgendwie mit einer Kerze in der Hand. Irgendwo. Ja, bereit für die Straßenschlachten der Zukunft. Lang marschieren gehen, ja. Und ja, also es ist so heftig. Vor allen Dingen diese Projektion schon wieder. Das ist doch euer Ding. Ihr schreibt ja den ganzen Tag nur irgendwelche Artikel darüber, wie schlimm die Welt ist und wie scheiße die Leute alle sind. Also und, ehrlicher hätte ich gefunden, wenn sie das Ding Männer sind euer Unglück genannt hätte. Ja, das ist nämlich genau das, was ihr die ganze Zeit macht. Diese ganze Scheiße da gegen sämtliche Leute irgendwie prügeln und ihr rastet doch aus, wenn da mal einer ankommt und irgendwie einen Artikel schreibt und irgendwie sagt so, ja, hier dieses Geschäftsmodell und so weiter, das gefällt mir aber nicht oder euer Feminismus ist übergriffig und wertet die Leute herab, indem er ihnen irgendwie nicht zutraut, eine eigene Meinung zu haben und so. Da rennt ihr doch dann immer im Quadrat, als würde die scheiß Welt untergehen. Ihr seid die, die euch da aufheizen lassen von irgendwelchen Leuten, und zwar schon seit Jahrzehnten von irgendwelchen von Dingenskirchen hier, von den Gender-Leuten und so, dieser Dworkin und Judith Butler und diesen ganzen Leuten. Das sind doch euer Priester. Das sind die Leute, die ihr gelesen habt und jetzt alle meint, ihr hättet die Welt verstanden, weil wir alle scheiße sind. Und das sind die Leute, die ihr alle fördern wollt ohne Ende, weil davon ja die Welt besser wird. Und wenn wir das nicht machen, dann geht alles in den Arsch und so. Und dann verlieren wir alles. Und ihr seid die Leute, die, kann ich mich noch genau daran erinnern, als damals die FDP wieder eingezogen ist im Bundestag 2017, als es kurz mal so aussah, als würde hier die eine Dame von der FDP aus Hamburg hier Frauenministerin werden, wo ihr alle im Dreieck gesprungen seid über euer Geld und euer Zeug. Und ihr seid die Leute, die hier schon in ewigen Zeiten diese Förderung für die für dieses Zentrum Soziale Inklusion oder wie die heißen, da irgendwie verhindern wollt, weil es mal ein Verein ist, der nicht komplett feministisch ist und so, da kommt ihr nicht mit klar. Ne? Also, das, was ihr hier beschrieben habt, das ist eure verdammte Strömung. Und das ist wieder dieses Ding, dass ihr dann halt meint, die anderen Leute werden so wie ihr, sind sie aber nicht, Sibylle. Die anderen Leute machen das nicht. Die drehen nicht jeden Kram so, dass sie die anderen immer nur am Boden und fertig sehen wollen und so. Und davon profitiert ihr ja auch noch. Davon, dass ihr die Leute immer alle auslöschen wollt und die Leute mit euch aber immer wieder nur reden wollen. Da profitiert ihr auch noch von. Und dass die Leute dann euch doch noch irgendwelche Sympathien beibringen, weil ihr so arme Frauchen seid und so. Davon profitiert ihr nämlich. Und das ist überhaupt gar kein Makel von euch. Das ist eigentlich eure einzige Daseinsberechtigung. Weil wenn ihr nämlich denselben Kram, den ihr da verzapft, als Männer machen würdet, dann wärt ihr einfach nur irgendwie ein paar Incels, über die sich dann die Leute, die dann statt eurer Stelle eure komischen Beiträge hätten, dann drüber aufregen würden. Mit genau derselben Einstellung. Und das ist übrigens auch wieder so ein Ding mit der Meinhof, um da nochmal drauf zurückzukommen. Diese ganze sexuelle Frustration und Zeug, die kommt ja bei der Meinhof auch zur Geltung. Und die Bader und Enslin sollen die auch da die ganze Zeit quasi damit gepiesackt haben und so. Und lauter solche Sachen. Also es gibt bei Frauen auch alles. Ja, man muss sich auch nur überlegen, das sage ich ja oft, aber man überlege sich, jemand aus der konservativen Ecke hätte dazu aufgerufen, irgendwas anzuzünden. Und sei es auch nur wie hier, wo ich jetzt nicht glaube, dass Frau Berg das wirklich gutheißen würde, wenn man eine Gaspipeline anzündet, weil sie wüsste selber, dass das halt mehr Schaden verursachen würde als Nutzen. Aber stellt man sich halt vor, das hätte jemand von der AfD oder von das hätte in der neuen jungen Freiheit gestanden oder irgend so ein Scheiß. Und was dann wieder für ein Ding? Ja, Rechtsextreme drohen mit Terror. Ja, habe ich eine gute Idee, wie ich diese Überschrift hier. Stell dir mal vor, da würde jetzt stehen, Flüchtlinge werden nicht sterben, wenn ein paar Frauen weniger vergewaltigt werden. So, ne? Das wäre so eine ähnliche Aussage halt von Leuten, die so denken würden wie sie halt von der anderen Seite. Es wäre genauso ein Strom an Schwachsinn. Und das würde ja wohl niemand akzeptieren, so eine Überschrift, im Ernst. Dabei ist der Kampf gegen Menschen, denen es schlechter geht, zu einem selbst relativ sinnlos. Ja, dann seht das doch endlich mal ein, ihr privilegierten Arschlöcher, die ihr da irgendwo sitzt und Kolumnen schreibt, dass euer Leben viel, viel einfacher ist als das von den Menschen auf der Straße. Ihr lebt nämlich nicht zum Beispiel in den Vierteln, in denen die Probleme sind. Ihr lebt in Effheim und ihr lebt in Prenzlauer Berg. Die Sibylle. Eine Sibylle ist dem Mythos nach eine Prophetin, die unaufgefordert die Zukunft weissagt. Ja, die macht ihrem Namen alle Ehre. Vor allem der unaufgefordert Teil. Ja, ich finde den meisten Kram, den sie macht, echt zu billig. Ja. Ja, das hier ist eine Empfehlung. Ein Video von den Space Rocks. Die haben ja diese Woche sich mit dieser Brad Weinstein Sache mit der Universität und diesem Tag, wo keine Weißen zugelassen sind, da beschäftigt. Und haben das damit jetzt natürlich hier auch im deutschen Raum mal ein bisschen bekannter gemacht, weil ich hatte ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, dass da so viele Leute bisher darauf aufmerksam geworden sind. Das war ja schon ein ziemlich zentraler Punkt, wo viele Leute dann, also zumindest aus dem amerikanischen englischsprachigen Raum, halt mal so ein bisschen gemerkt haben, was da eigentlich für ein wirres Zeug und für ein wahnsinniger Krempel da auch hinter diesem Antirassismus-Kram irgendwie steckt. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich hatte dann natürlich dann wieder die üblichen Kritikpunkte da dran, dass man aus meiner Sicht in diesem Video halt noch, also es gibt da so einen Einschub von wegen so, ja, Antirassismus und kann man gut und schlecht machen und so. Weiß ich nicht. Also den Antirassismus, den man gut machen kann, das wäre meines Erachtens nach Sachen, die jetzt mit dem Antirassismus, der gemacht wird, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also das wäre im Endeffekt nur das, was ganz normale Bürgerrechtsarbeit von den Amerikanern damals irgendwie war. Und darauf legen es die Leute ja gerade an, auf diese Verwechslung, dass man meint, dass das jetzt irgendwie eine Fortsetzung davon wäre oder so, dieser Antirassismus, den wir heutzutage haben, aber das ist keine Fortsetzung davon. Und das scheint den Leuten hier noch nicht so richtig bewusst zu sein. Das möchte ich einfach nochmal anfügen. Also ich mache denen da jetzt keinen Vorwurf oder so. Das sieht ja für viele Leute so aus, dass es im Endeffekt nur auf die Spitze getrieben ist, aber ja eigentlich eine gute Sache ist. Aber das muss ich leider nach meinen Recherchen jetzt so sagen. Ist nicht der Fall. Und ja, und dann natürlich dieses Ding von wegen, ich hoffe, das schwappt nicht rüber zu uns nach Deutschland. Ja, wo ich mir dann wieder so denke, ja, Leute, also ich meine, er hat ja da sein Antifa-Baby da auf seinem Sofa sitzen. Und hier wird auch über Portland geredet. Also was da in Portland los ist, ist ja diese Antifa aus Amerika, die ja im Endeffekt mit Fahnen darum läuft, wo auf Deutsch antifaschistische Aktion draufsteht. Ne? Und wir wissen alle, und das ist ja komplett offen, wohin die Kreise der Antifa in Deutschland führen, nämlich in den Deutschen Bundestag. Also das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie im richtigen Raum zur richtigen Zeit gewesen ist, um dieses geheime Wissen irgendwie aufzuschnappen, sondern das sind die Buttons, die die Leute da bei ihren Reden tragen und das sind die Armbinden, die irgendwelche Mitarbeiter da irgendwie in ihren sozialen Medien posten und das sind die Sympathiebekundungen in den Reden von irgendwelchen Leuten, die eigentlich eher in der Mitte der Gesellschaft zu verordnen sein müssten und bei denen ist dieses Ding von wegen Antifa ist ja nur Antifaschismus schon komplett drin. Ne? Und wir haben die Grünen mit ihrem ja, aber Linksextremismus ist doch einfach nur gut und das ist ja eigentlich nur alles Humbug mit dieser Extremismus-Theorie, das ist ja nur eine Theorie und eine ganz schlimme Verschwörungsgeschichte und in Wahrheit ist ja die Mitte so extrem und diese ganzen Geschichten und also ich denke mal, diese Space Rocks, soweit ich die bisher einschätzen kann, sind die, glaube ich, grünen Wähler. Ne? Also, weil die machen ja auch mit dem großen Zerstörer hier zusammen irgendwelche Videos. Hier, wie heißt er nochmal? Rezo. Rezo, genau. Und was ich übrigens ganz schlecht fand von den Space Rocks war dieses Video über die Junge Union und diese Wahlkampf-App von denen, wo hier irgendwie der Rick, heißt das, glaube ich, da irgendwie sich eingetragen hat und dann irgendwie eingetragen hat, er wäre bei dem und dem hätte er da, also da gibt es irgendwelche Punkte dafür, dass man durch die Gegend geht und an irgendwelche Türen klopft und die Leute halt dann da irgendwie von der CDU überzeugen will. Das sind also Wahlkampf-Apps für irgendwelche Jugendorganisationen, die sind mittlerweile halt gang und gäbe. Also ich weiß, bei der FDP gibt es das auf jeden Fall auch. Und bei den Piraten gab es damals auch solche Geschichten. Und man macht da irgendwie halt so ein bisschen Gamification-Elemente irgendwie rein, dass die Leute dann da irgendwie Punkte sammeln halt und so. Und natürlich ist das überhaupt nicht gegen Manipulation geschützt. Das ist halt so, weil es ist halt nur ein Gag irgendwie für die Leute, die da Bock drauf haben, irgendwie Wahlkampf zu machen. Und das wurde dann irgendwie so dargestellt, als wären die da so besonders naiv oder so. Ja, vielleicht sind sie das auch, weil sie nicht damit rechnen, dass irgendwelche Leute die kriminelle Energie aufbringen. Dass da irgendwie, also es war halt ganz merkwürdig, wie das da irgendwie dargestellt wurde, als wäre das irgendwie so eine schlimme Sache irgendwie oder so blöd, besonders bescheuert oder so, dass die das da irgendwie machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder als wäre das generell irgendwie bekloppt, dass es die CDU gibt und die irgendwie Wahlkampf für sich machen, so. Und dann dachte ich mir auch so, ja, das ist dann wieder so euer Metier irgendwie, wo ihr da drin aufgeht. Ne? Aber die haben auch definitiv, also diese Geschichte hier ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Geschichte, bis auf die Einschränkungen, die ich halt gerade genannt habe. Und ja auch die Videos, die sie gemacht haben gegen diese Frontal-Doku und so, die waren natürlich auch ganz wichtig. Und wäre dann an der Stelle nur schön, wenn sie dann halt auch noch merken würden, dass, ja, jetzt bei irgendwelchen Demokratie-Leben-Broschüren und so, dann da weiter dann auch teilweise ja auch wortwörtlich gegen die Leute dann auch nochmal wieder geschossen wird und deren Sachen da entkräftet werden sollen, aber nur insofern, dass man halt irgendwie welche Behauptungen darüber auf stellt, was eigentlich der Kern der Kritik von denen gewesen wäre, die sie ja im Endeffekt so gar nicht angebracht haben. Also das fand ich schon ziemlich extrem. Die Rede ist hier natürlich von diesem Veronika-Kracher-Machwerk, was wir vor ein paar Wochen hier hatten. Krachwerk sozusagen. Krachwerk. Genau, ja. Ja, solche Sachen. Würde aber trotzdem gerne nochmal darauf hinweisen, für die Zuschauer, die in der Brad Weinstein-Geschichte nicht drin sind, dass das 2017 passiert ist, vor 4 Jahren. Hm. Das heißt, wenn man das im Raum-Zeit-Kontinuum-mäßig sich betrachtet, sind Weltraumaffen also deutlich schneller als Weltraumfrösche, weil wir haben euch das damals schon gezeigt, als es passiert ist. Die Frösche brauchen halt ein bisschen mehr. Ja, aber weißt du, Zeit ist halt relativ. Heißt, 7 Lernen. Die haben halt die größere Reichweite, da ja auch die größere Gravitation und deswegen ist natürlich bei denen die Zeit langsamer. Das wusste schon Einstein. Grün würfelt nicht. Ja, der Tag ist doch nicht vorbei. Solange man die Margarete Stokowski-Kolumne der Woche nicht gelesen hat. Allerdings ist das jetzt hier nicht so sehr unbedingt, möchte ich nicht jetzt sagen, dass man die unbedingt lesen muss oder so, aber es ist wieder mal so ein schöner Punkt von eine Sau wird durchs Dorf getrieben und alle Sautreiber, die an der Straße wohnen, kommen aus ihren Häusern und treiben mit. Wir hatten letzte Woche die toten Frauen oder vorletzte? Ich glaube vorletzte. Vorletzte, die Geschichte, dass halt tote Frauen in Krimis vorkommen, weil Männer tote Frauen so cool finden, weil die keine Widerworte geben, etc. pp. Jetzt haben wir hier Margarete Stokowski, die etwa in die gleiche Kerbe haut. Boulevard für Besserverdienende, wenn Frauen entführt, gefoltert und ermordet werden, was ist das dann? Vor allem spannend finden die zahllosen True-Crime-Formate, die pietätlos die Schicksale von Verbrechensopfern für Unterhaltung nutzen. Ja, kann man natürlich sich drüber streiten, ob das jetzt ein tolles Format ist, True Crime. Ich finde es eher deprimierend, sowas zu gucken. Ein Freund von mir guckt das gerne, aber mir macht das schlechte Laune. Vor allem ist es aber auch, soll ja den Effekt erzielen, dass es besonders schlimm ist und deswegen sind es oftmals Frauen. Weil das ja, aber bei True Crime ist das ja... Weil da halt nicht nur ein Mensch, sondern eine Frau... Das auch ja, natürlich, das hatten wir ja letztes Mal auch schon, dass das eigentlich immer ein Zeichen dafür war, dass etwas noch schlimmer ist. Also als Mord sowieso schon, aber Mord an einer Frau, es gibt nicht umsonst halt Frauenmord, auch als spezielles Wort, und Männermord gibt es nicht. Wenn wir hier von den True-Crime-Sachen sprechen, dann, ich meine, wenn es Fälle gibt, in denen Frauen etwas passiert ist, dann... sollte man die auch so berichten, wenn man über sie berichten will. Ob das Unterhaltung ist, da stimme ich Margarete sogar ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte, wenn ich zum Beispiel selber irgendwie so eine Erfahrung gemacht hätte oder Leute, die in meinem Umkreis irgendwie so eine Erfahrung gemacht hätten. Naja. Auf der anderen Seite... hat dazu auch jemand geschrieben auf Twitter, dass halt die Zuschauerstrukturen von diesen True-Crime-Sachen wohl stark in Richtung Frauenübergewicht gehen, was ja auch wieder dann nicht so richtig in Margaretes Ding passen würde, dass da Frauen praktisch vorgeführt werden für Männer, sondern ja, merkwürdig. Ein paar Beispiele. Das Magazin Stern Crime zeigt auf der Titelseite eine nackte Frau, die sich die Hände vors Gesicht hält. Dazu die Worte, die Sklavin. Die Titelstory handelt von einem Professor, der eine drogenabhängige Frau entführt und foltert. Im Heft weitere Fotos des nackten Models vom Titel Brüste, Hintern, na klar, Bildtyp, Kunstfilm, Porno. Aus dem Text, sie ist 22 und keine klassische Schönheit. Sie ist ungebildet, er ist schlau. Schlauer als alle, die er kennt. Es ist, als hätte der Englischprofessor Bill Cathy ein Stück Literatur zur Realität werden lassen. Der Täter wird als geistreich und gebildet dargestellt, ein beliebter, wenn auch schräger Nerd, der Literatur und Meditation liebt. Sein Opfer, die Liebessklavin, auch wenn von Liebe nicht die Rede sein kann. Man erfährt wenig über sie, außer die Sache mit den Drogen. Was allerdings sehr detailliert beschrieben wird, ist die Gewalt, die ihr angetan wird. Fesseln, Blut, eine Kette um den Hals, später dann eine Art Trainingsprogramm mit Kosmetikbehandlungen. Der Täter versucht, sie zur perfekten Frau zu formen. Er verwöhnte sie. Sie war noch nie verwöhnt worden. Später schafft sie es zu fliehen. Ja, ist nicht richtig, vielleicht sowas so darzustellen, aber wenn wir kurz mal die Geschlechter tauschen würden in der Geschichte, wäre es nicht weniger eklig und abartig. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum Frauen hier wieder besonders betroffen sind, aber ich glaube, Margarete kann einfach nicht anders. Wenn sie jetzt einen Artikel darüber geschrieben hat, dass sie diese Formate irgendwie pietätlos und merkwürdig findet und sie die nicht mag, ja, fände ich völlig in Ordnung. Ja, es ist das übliche Ding halt, ne? Wetten wir, wenn die morgen sagen würden, so, pass auf, wir haben den Artikel von Margarete gelesen, wir bringen jetzt nur noch Geschichten über Männer. Dann würde übermorgen der nächste Artikel von Margarete sein, warum wird das Leid der Frauen ausgeblendet? Es ist so frauenfeindlich und tralala. Ne? Also es ist halt eh so, wie sie sich hindrehen, so wird es immer wieder sein. Und auch das, was sie meint, dass irgendwie von wegen, die dann da irgendwelche Brüste dann da auf dem Cover haben oder so. Ja, aber liebe Margarete, ich weiß, du weißt das nicht über Männer oder so, aber im Regelfall finden die das eigentlich nicht so ansprechend dann. Also, ich meine, die Darstellung auf dem komischen Cover mag dann vielleicht irgendwie ästhetisch sein oder so, aber wenn es da um Mord und irgendwelche Dinge geht, das ist nämlich im Gegensatz zu euren Überzeugungen nicht so, dass ich kann es gar nicht verstehen, dass man das extra sagen muss, aber scheinbar muss man es ja, dass irgendwie die Männer irgendwie alle ihre Frauen gerne tot sehen wollen, damit die keine Widerworte mehr geben oder was da irgendwie deine Kollegin da irgendwie vor 2 Wochen irgendwie schon von sich gegeben hat. Also komme ich immer noch nicht mit klar. Also es ist wirklich, da muss man sich wirklich fragen, in welcher Welt diese Leute leben. Ne? Aber das scheinen die wirklich so zu sehen, dass das ein Phänomen irgendwie ist, ein gesamtgesellschaftliches. Weil, ja, ist ja, ich meine, Männer und die hassen ja Frauen, das wir alle wissen, ne? Ist ja Standard, ne? So. Ja, also. Und auch die Frage, warum, wie kann das denn für jemanden spannend sein, sich sowas anzugucken oder entspannen? Margarete, du weißt schon, dass es so eine Belletristik-Sparte gibt, die sich Kriminalromane nennt und dass es eine Filmsparte gibt, die sich Krimis nennt und dass der Mensch am Abgrund irgendwie vom Abgrund fasziniert, aber ich meine. Ja, und ich würde außerdem mal tippen, dass die meisten Leute, die sich das geben, auch Frauen selber sind. Also. Ja, und ich kenne auch niemanden, der sich sowas anguckt und dann sagt, ja, hier ist so ein geile Frauenmörder, wäre ich auch gern. Hey. Coole Typ, ja, Professor. Und genau, ich habe ja in dem Programm gelesen, der ist voll schlau und so. Ja, apropos gelesen und voll schlau, a new survey confirms that most women gamers have faced discrimination. Das ist eine neue Umfrage mit 900 TeilnehmerInnen aus TeilnehmerInnen, also nur Frauen, aus USA, China und Deutschland, gesponsert von Lenovo. So, Frauen sind 41% der Gaming-Community, aber diese Studie hat herausgefunden, dass 77% von denen bereits genderbezogene Diskriminierung beim Spielen erfahren haben. Und jetzt kommt ein Satz, der heißt, diese Erfahrungen reichen von bis. Und da hätte ich gerne mal gewusst, was ihr glaubt, von wo bis wo die so reichen, diese Erfahrung. Von bist du überhaupt ein richtiger Spieler bis kannst du überhaupt was? Diese Erfahrungen gehen von Also von Beschimpfung, also being called names, bis hin zum Mansplaining. Chris, wie krass, oder? Mansplaining. Das nennt ihr Diskriminierung, wenn im Internet jemand sagt, irgendwie, du blöde Kuh? Ich meine, der sagt zum Nächsten halt auch, du blöder Wichser. Und das kommt irgendwie in eurer Studie gar nicht vor. Wie viele Männer sind denn schon irgendwie von irgendwem genannt worden? Was weiß ich wie? Wie viele Männer mussten sich schon von irgendwem, der es angeblich besser konnte, erklären lassen, dass sie irgendwas falsch machen in dem Spiel? Das nur auf Frauen zu beziehen, ist so verlogen. Und Mansplaining zu einer Diskriminierung hochzustilisieren, da fehlen mir echt die Worte. Wirklich. Und 59% der Frauen verstecken ihre geschlechtliche Identität. Das halte ich für ein Gerücht, aber gut. 55% benutzen nicht gegenderte oder männliche Identitäten zum Online-Spielen. Und wie viel Prozent gehen zu Twitch und machen ihren Avatar besonders groß, damit sie Donations kriegen? Twitch hat jetzt extra eine Kategorie eingeführt für Frauen, die in so Pools sitzen. Die dürfen jetzt nicht mehr im normalen Programm, die müssen jetzt in Swimmingpools und Bathing Suits oder so senden. Fantastisch. Unheimlich gut, ne? Sowohl für Spielerinnen als auch für Arbeitnehmerinnen in der Spielebranche spiegeln diese Statistiken die Erfahrungen wider, die wir täglich machen. Die Suche nach Lösungen zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Diskriminierung in der Glücksspielbranche, ach nee, das ist die deutsche Übersetzung, in der Gamingbranche, ist weiterhin relevant. Und diese Studie bietet einen Ausgangspunkt. Nee, tut sie nicht. Ja. Weil er wieder nur gefragt hat, ob jemand gesagt hat, you're a liar oder you suck oder ob ihr den Daily Grind spürt. Ja, und weil der Spiegel diese Woche besonders ergiebig war, noch ein Spiegelartikel, ein Gastkommentar von Caroline Wiedemann gegen Annalena Baerbock kursieren diffamierende Lügen. Sollte eigentlich überheißen, ne? Mit Sprache hast du es nicht so, Carolina, oder? Ja, was ist gegen? Die Leute wollen sie doch fertig machen, die arme Annalena. Es aber gibt gegen überhaupt nichts, Annalena Baerbock kursiert, das ist Blödsinn. Das ist so kein deutscher Satz. Aber. Die sehen das aber so, dass es das gegen sie ist. Ja, das ist das egal, Ziel wir haben jetzt Sterne. Ist so. Nicht nur den Wahlkampf der Grünen zu sabotieren. Sie soll Frauen generell einschüchtern und sie von Macht. Ja, genau, weil wenn du nämlich zu den überzeugten grünen Wählern gehst und denen sagst, pass mal auf, du, die Annalena ist eine Frau, dann sagen sie, oh, jetzt wähle ich die nicht mehr. So läuft das, ne? Der Umgang mit der grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zeigt erneut das Gegenteil, die Beharrlichkeit des Patriarchats und den Einfluss der Maskulinisten auf den politischen Diskurs. Es ist eine Verschwörung. Sie stecken dahinter. Baerbock muss in Interviews nicht nur auf sexistische Fragen antworten, etwa danach, wer sich denn um ihre Kinder kümmern solle, wenn sie Kanzlerin werde. Eine Frage, die einem Mann in ihrer Situation nicht gestellt werden würde. Was die werden im Hamburger Forst ausgesetzt und da können sie und von der Demokratie gesäugt. Was die Verhältnisse in diesem Land widerspiegelt, in dem Väter in heterosexuellen Kleinfamilien im Schnitt nach wie vor weniger als ein Drittel an Fürsorgearbeit übernehmen. Ja, mehr als ein Drittel an mehr als zwei Drittel an Arbeit, ja. Sie ist außerdem Ziel einer Online-Hetzkampagne, wie sie typisch für Maskulinisten, für Männerrechtler im Internet ist. Für Männerrechtler, ja. Caroline, lügst du eigentlich bewusst oder denkst du dir das einfach aus und denkst dir, das prüft schon keiner oder so? Nee, Männerrechtler. Ich glaube, die hat das halt irgendwo wieder gelesen bei Experten, die marxistische Feministen sind oder so. Und das wird dann einfach wieder abgespult, das Programm. Auf deren Foren kursieren Falschmeldungen, die Baerbock politisch delegitimieren sollen. Ja, klar, wer kennt sie nicht, die Männerrechtler-Foren, die die deutsche Politik maßgeblich mit beeinflussen. Ja, weil sie ja alles unter einen, ich wette, auf Nachfrage würden die sagen, das ist dieses Wikimania oder so. Und das bezeichnen die als Männerrechtsforum, hahaha. Etwa die Behauptung, sie habe sich als Erotikmodell ablichten lassen, illustriert mit gefälschten Bildern. Über männliche Politiker werden ebenfalls Lügen im Netz verbreitet. Doch der SPD-Kandidat Olaf Scholz würde nie derart sexualisiert werden. Dam, dam, dam. Ja, weiß ihm wahrscheinlich shit egal wäre oder so. Die Leute versuchen halt einen zu treffen. Das ist dieses Ding, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn man halt ein rotes T-Shirt anhat, dann wird man natürlich beleidigt aufgrund der Tatsache, dass man ein rotes T-Shirt anhat und nicht ein grünes. Und wenn man ein grünes T-Shirt anhat, dann wird man aufgrund der Tatsache beleidigt, dass man ein grünes T-Shirt anhat und nicht ein weißes. So ist das nun mal. Die Leute werden immer aufgrund von dem beleidigt, was sie irgendwie an Eigenschaften mitbringen. Ne? Aber dann irgendwie so zu behaupten, dass andere Leute ja überhaupt nichts dann abbekommen oder so, ja, das stimmt halt nicht. Und dann auf der anderen Seite müsst ihr dann halt wieder, müsst ihr euch dann eingestehen, dass ihr halt die einen Leute unter Welpenschutz stellen wollt, weil ihr dann wieder in der Meinung sind, die halten es halt nicht aus. Ziel der diffamierenden Lügen ist, dass Frauen wie sie sich wieder in die Privatsphäre zurückziehen, wo sie in den Augen der Rechten hingehören. Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus in den vergangenen Jahren und dem Einzug der AfD in den Bundestag gewannen völkische Kräfte an Einfluss. Kräfte, die an eine binäre, hierarchische Geschlechterordnung glauben. Moment, wie kommst du dazu, diese zwei Dinge zu verwursten? Ich glaube an eine binäre Geschlechterordnung, ja, aber ich glaube nicht an eine hierarchische Geschlechterordnung. Daran, dass Menschen von Natur aus in zwei Gruppen aufgeteilt sind, mit je unterschiedlichen Eigenschaften, die einen für das Wichtige, für die Politik gemacht, die anderen dazu zu dienen, im Bett und in der Küche. Ja, Leute, Politik ist nicht wichtig. Sorry. Ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig wie Kochen. Also würde ich fast sogar sagen, weil ich meine, im Endeffekt, wenn jetzt hier morgen irgendwie die Erde bebt oder so, dann brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der uns was kocht. Aber wir brauchen nicht unbedingt jemanden, der eine Sitzung von irgendeinem Ausschuss abhält oder so. Ja, ich meine, wir kennen ja die AfD. Vorneweg ihre bösen Maskulisten wie Axel Weidel oder Bert von Storch, ja, oder ja, Johannes Kota. Ja, aber ich muss eher sagen, also sie hat ja die Weidel insofern ertappt, dass die bestimmt ihrer Frau sagt, sie soll mal zu Hause bleiben oder so und nicht weggehen oder keine Ahnung. Also noch am ehesten. Man kann aus inhaltlichen Gründen die Politik von Annalena Baerbock nicht teilen und das Programm der Grünen kritisieren. Nee, kann man nicht. Also das lese ich aus diesem Artikel raus, dass man das nicht kann, weil es nämlich bedeutet, dass man dann ja einer von diesen Männerrechtlern ist, die alle Leute vernichten wollen. Doch Aussagen wie etwa jene von Oscar Lafontaine, man qualifiziere sich wohl in den Augen der Grünen bereits hinreichend fürs Regieren, wenn man zwei Kinder großzieht, sind sexistisch. Sie befeuern rechte, antifeministische Gruppen. Wer sich davon nicht abgrenzt, macht selbst misogyne und damit demokratiefeindliche Politik. Das ist das, was ihr die ganze Zeit erzählt. Ihr seid die, die der Meinung sind, dass das eher so eine Auszeichnung ist. Wenn man Mutter ist und diese Dinge, dass die Welt ja genesen würde an weiblichen Wesen, ne, dass es keine Kriege mehr gibt und alles. Das ist doch von eurer Seite die ganze Zeit irgendwie, dass die alles dann wieder gut machen und uns ins Paradies führen, wenn wir einfach nur den Frauen das komplette Kommando geben, weil die ja da nicht getrübt sind von dieser schrecklichen, ne, alle Männer wollen ja nur Kapitalismus und Ausbeutung und wenn die in den Wald gehen, dann denken sie sich, das müsste ich alles fällen und verfeuern und gewinnbringend weiterverkaufen oder keine Ahnung, wie was so in eurem Weltbild irgendwie kursiert. Und ich meine, selbst bei den Grünen sind ja die Mehrheit der Mitglieder Männer. Also normalerweise solltet ihr das auch daran schon alleine sehen, dass das alles nicht zusammenpasst irgendwie. Aber ja, also Das ist, wie es immer gerade passt. Die ganze Woche stellt man sich hin und sagt den Leuten irgendwie, ja, hier, das ist eine Frau und die brauchen wir ja auch, brauchen wir extra eine Quote dafür, regen wir uns darüber auf, dass es von denen zu wenig gibt und so. Und dann stellen wir uns aber hin und sagen so, ja, jetzt beschweren sich hier Leute, dass wir einfach nur die Leute nehmen, weil sie Frauen sind. Das ist aber sexistisch, dass ihr das so sagt. Das wollen wir aber nicht, ja. Also müsst ihr euch für eins entscheiden, tut mir leid. Aber was ich am schlimmsten finde, ist dieses Zusammenwerfen von allem. Ja. Also Männerrechtler, Rechte, antifeministische Gruppen, bla bla bla. Ja, ist doch Standard. Das ist doch der absolute Standard. Ich bin ja kein fucking Antifeminist, weil ich Feminismus kritisiere. Wann versteht ihr das endlich? Ich meine, nicht nur Caroline Wiedemann versteht es nicht. Auch dieser tolle Kommentar unter unserem letzten Stream, der versteht es auch nicht. Man muss kein Antifeminist sein, um bestimmte Bereiche der feministischen Ideologie zu kritisieren, vor allem die neueren. Keiner von uns will, dass Frauen an den Herd müssen. Keiner von uns will, dass Frauen irgendwie weniger verdienen. Keiner von uns hier will irgendwie, dass Frauen kuschen und die Klappe halten. Keiner. Wie kann man uns vorwerfen, Antifeministen zu sein? Klar kritisiere ich Feminismus, aber sonst? Komm, ich will den ja auch nicht verbieten. Antifeministen sind sich selbst nicht einig, wie sie sich bezeichnen sollen. Das steht hier ernsthaft. Und schwanken zwischen den Wörtern Maskulinist, Maskulist, Hominist und Aktivist für die Rechte von Männern oder von Vätern. Das sind alles ganz schlimmen Fingern und das hat alles keine Berechtigung. Die wissen nicht, wie sie sich nennen sollen. Ne? Laut Wikipedia ist es eindeutig. Ja, aber das ist ja halt auch wieder, weil die halten. Feminismus ist eine ernstzunehmende Wissenschaft und das Gegenteil gibt's nicht. Es gibt nur Antifeminismus. Ne? Ja, das ist halt auch wieder das Ding. Die halten halt für ihr Ding halt eben für das Ding irgendwie, ne? Was ist dann irgendwie? Und die anderen, die haben auch ihr Ding, ein Ding. Und die können sich dann aber nicht entscheiden, wie sie es nennen wollen, weil das ja nicht mehrere Dinge dann sein können, die sich gegenseitig widersprechen und die sich auch nicht überschneiden. Aber in den Augen von den Leuten hier, die ja nur sehen, ich bin ein Feminist, Team A, und ihr seid halt eben dann die nicht zu diesem Team gehören, also seid ihr dann Team alle, B. Alle hassen mich, aber die nennen sich alle unterschiedlich, die können sich selber nicht entscheiden, wie sie sich nennen sollen. Ja, obwohl das ja eine Gruppe ist, ja genau, weil die hassen mich ja. Sexistische Attacken auf Baerbock. Ich krieg die Tür nicht zu. Ey. Ja, und dann ist sie im Kindoktor. Franziska. Ja, Franziska ist eben kein Doktor mehr und ist auch keine Ministerin mehr. Wer hätte es gedacht? Aber das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund. Ich meine, ich denke mal, das habt ihr alle mitbekommen. Das ist ja auch eine unserer wiederkehrenden Protagonistinnen in unseren wöchentlichen Sendungen. Die Franziska kommt ja ursprünglich aus Berlin, aus Neukölln und war da die Koryphäe und die Nachfolgerin von ach Gott, wie heißt er jetzt gleich? Heinz Buschkowski, ne? Das ist ja auch ein SPD-Mann der alten Schule, der in der realen Welt gelebt hat und der oftmals auch in der Partei angeeckt ist. Und sie hat ihn ja im Endeffekt beerbt und sie hat ihn nicht nur beerbt, sondern sie hat quasi den gesamten Zentristen und konservativen Flügel der Berliner SPD mit entsorgt. Und jetzt, nachdem sie halt zurückgetreten ist, kehrt sie nach Berlin zurück. Und in Berlin ist sie ja sowieso schon mit einem anderen zusammen die Vorsitzende der Landes-SPD. Und die Bürgermeisterwahlen stehen bald an. Und Ja, Preis, das ist immer noch antifeministischer Quatsch, den du hier redest. Der Gutenberg ist doch auch dann später Bürgermeister von München geworden. Nee, Moment. Stimmt gar nicht. Komisch. Zweierlei Maß am Ende. Meinst du, sie ist so groß, ja? Sie ist wirklich, das ist wirklich die zynischste Nummer, die ich seit langem gesehen habe. Also normalerweise macht man so einen Gang nach Canossa halt irgendwie, wenn man eingesehen hat, dass man fehlgehandelt hat und irgendwie das wieder gut machen möchte. Aber halt so, oh, dann trete ich jetzt mal zurück. Hey, wählt mich als Bürgermeisterin. Dafür ja, sollte... Wählt mich als Bürgermeisterin. Also... Ja, ganz Berlin die muss Grünen ich jetzt... werden nicht gewinnen in Berlin. Die SPD hat noch genug Anhänger in Berlin, die halt alle für die Stadt Berlin arbeiten, sage ich jetzt einfach mal böse, dass sie halt auch immer eine gewisse Wählerbasis haben, die sie trotz aller Inkompetenz nicht verlieren werden. Das habe ich mir in Hannover auch sehr gute gedacht. Chancen, Bürgermeisterin zu werden. Ne? Das ist ja auch ein SPD-Bürgermeister im Moment, ne? Oder? Das habe ich mir in Hannover auch lange gedacht, dass die SPD da unbeendbar ist. Aber da deutet jetzt auch alles darauf hin, dass das jetzt sein wird. Und ich meine, der Bürgermeister ist ja jetzt schon grün bei uns. Und wer weiß, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ja, also die Frau Kelani hier, die Journalistin mit vom Tagesspiegel mit dem Geschäftsmodell Antirassismus, die hatte jetzt die Woche über Frau Giffey ist quasi bedauert, dass sie weg ist. Und da dachte ich mir dann auch nur so, also dieses Bundesfamilienministerium ist aus meiner Sicht, zumindest wenn es SPD geführt wird, die reinste Skandal, also da reiht sich ein Skandal an den anderen. Ich erinnere da nur an Frau Schwesig mit Team Gina Lisa, die sich da quasi hinter jemanden gestellt hat in einem laufenden Prozess, wo sogar der Richter noch darauf hingewiesen hat, dass der Druck aus der Politik da schlecht deplatziert ist in so einem Verfahren und sich da quasi komplett mit der solidarisiert hat und dieses ganze Demokratie-Leben-Gedöns, wo nur Scheiße bei rauskommt. Und das ist was diesem Geschäftsmodell Antirassismus enorm auf die Beine geholfen hat hier in Deutschland. Franziska und ihre beiden Vorgänger, die Frau Schwesig und die Frau Barley, genau. Und jetzt macht es ja kommissarisch die Justizministerin, also Frau Lamprecht, weiter bis zum Ende der Legislaturperiode. Auch so ein Ausbund an Demokratie und Kompetenz. Ja, die Frau Helling-Flahr hat dazu im Bundestag diese Woche gesagt, da würde der Bock zum Gärtner gemacht. Oder die Böckin zur Gärtnerin in dem Fall. Dass halt Frau Lamprecht da jetzt das Familienministerium übernimmt und da ging es halt um die Weigerung von der SPD, sich irgendwie zu bewegen, was dieses Wechselmodell angeht. Und ja, fand ich gar nicht mal so schlecht, aber prinzipiell müsste man das eigentlich von früh bis spät nur kritisieren, dieses Familienministerium, und ich verstehe es einfach nicht, warum da wieder außer der AfD sich niemand dran abarbeitet, weil aus meiner Sicht läuft da wirklich alles falsch, was nur falsch laufen kann. Also so viele Scheiße, wie das, was ich gerade aufgezählt habe, dieses Demokratie-Leben-Ding ist ja auch nur ein einziger Skandal, wo Antidemokraten mit gefördert werden, damit sie die politische Bildung machen können, aus meiner Sicht mit der marxistischen Feministin und diesen ganzen Leuten. Ja, Franziska wird uns erhalten bleiben. Das ist jetzt wahrscheinlich das gute Beigesetz. Berlin ist gut. Hört auf zu meckern. So, irgendwie sowas. Ja, das ist ein schöner Artikel von einem, also ein Kommentarartikel von einem politisch sehr hawkisch konservativen eingestellten Autor in Amerika. Und der findet die Annalena Baerbock voll cool. Ne, es ist schon sehr lustig, dass die Kriegstreiber in Amerika, die Hardcore-Kapitalismus Befürworter, die bezeichne ich ja immer als die Hawks. Ne, die sich freuen, wenn irgendwo ein Krieg anfängt, weil die da halt Waffen hinverkaufen können. Und das sagen sie auch ganz offen. Ne? Republikaner in Amerika, solche gibt's halt. Sind auch sehr gut mit den Demokraten immer befreundet und finden die grüne Annalena Baerbock gut. Ne? Das ist schon mal sehr lustig. Ja, und sie wird hier einerseits im Rahmen des Nord Stream 2 und Konflikt mit Russlands wird sie hier sehr positiv erwähnt. Sie hat auch vor dem Atlantic Council eine Rede und eine Question-and-Answer-Runde gehabt, wo sie halt auch einige von ihren Sachen gesagt hat, die sie umsetzen will, wenn sie Kanzlerin als Kanzlerin gewählt werden wird. Ja, speaking in English, Baerbock observed that Germany and the European Union had to be aware that we have other countries like China, like Russia, who are also in a geostrategic fight with us. Indeed, it is historic for such a high-profile German politician to use the word fight when talking about adversaries. A leader finally unburdened of Germany's post-World War II guilt legacy. Juhu, juhu. So richtig. Ein Führer? Ne? Da kriegt man irgendwie so gewisse Vibes. Und, und fingers crossed for Chancellor Baerbock. Ne? Wunderbar. Geil. Also, da habt ihr es. Das ist einfach nur Applaus aus der richtigen Richtung, sag ich dazu. Mein Führer, I can walk. Ja, ja. Hey, weiß ich nicht, haben die noch gute Erinnerungen damals an den Jugoslawienkrieg, dass sie den so einfach mit den Grünen durchgekriegt haben? Oder wo ist die Begeisterung hier? Wissen die, dass die irgendwie... Ich glaube, das ist tatsächlich richtig. Ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch. Aber, ich meine, ja, kann sich jeder ja dazu denken, was offensichtlich zu sehen ist. Die Annalena Baerbock ist halt schon ganz schön, ja. Gut, kommen wir von Annalena Baerbock zu Greta Thunberg. Ja, auch eine alte Bekannte hier in der Sendung. Und die hat sich ein bisschen mit China angelegt. Wir sehen hier die offizielle chinesische Version übersetzt der chinesischen China Daily.com, also Staatspresse. Ja, schwedische Umweltschutzprinzessin, es ist Zeit, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Ne? Und also es gab im Endeffekt eine Mini-Kontroverse, weil die Greta Thunberg hat getweetet so, es ist schon ein bisschen seltsam, dass China immer noch als Entwicklungsland gilt und deswegen im internationalen Warenverkehr bestimmte Vergünstigungen bekommen, während sie gleichzeitig die Umwelt verpesten und bla bla bla bla. Was tatsächlich richtig ist. Und da gab es direkt Gegenwind und da haben sie erstmal eine andere Kampagne gegen die Greta gefahren auf Social Media, wo die ganzen Wumaus halt die staatlich bezahlten Social Media Arbeiter in China halt ganz viel gepostet haben. Und dann gab es wieder eine Reaktion von Greta darauf und das ist wieder die weitere Reaktion darauf. Also das schwelt jetzt halt seit Anfang des Monats so und das ist jetzt von letzter Woche. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist jetzt nichts noch weiteres passiert, aber es ist halt eine richtige staatliche Kampagne gegen Greta Thunberg, die halt tausende Leute quasi dafür bezahlt und Journalisten bezahlt. Und das Ganze ist halt auf einem Niveau, das ist jetzt mal ein chinesischer Artikel, weil in China, da nehmen die noch ein bisschen weniger das Blatt vom Mund. Greta Thunberg, eine schwedische Frau, die von den USA und dem Westen als Umweltprinzessin dargestellt wird, wagte es nicht, etwas über japanische Atommüll und amerikanische Giftmüllabfälle zu sagen. Wachte jedoch am 7. Mai plötzlich auf und begann, China dafür zu kritisieren, die Umwelt zu verschmutzen. Also, ich muss ein bisschen paraphrasieren, weil das ist Google Translate hier vom Chinesischen. Ja, aber hier sieht man direkt die staatliche Propaganda, die da drin steckt. Ja, weil das ist aus dem anderen Artikel, der vorher war, da hat die staatliche Propagandaabteilung halt gesagt, so ja, Greta kritisiert beispielsweise nicht Japan dafür, dass sie das und das gemacht haben und hat ganz viele Talking Points und andere Sachen gesagt, die auch immer die staatliche Propaganda über bestimmte Länder, die China nicht so gewogen sind, sagt. Ne? Und das kann ich dann, wenn es später verlinkt ist, könnt ihr euch doch mal durchlesen, weil die ganzen Formulierungen sind einfach auch sehr lustig und sehr staatlich propagandistisch. Ja, und die ganzen Erklärungen, warum China so gut und so fortschrittlich ist. Chinas Bevölkerung ist doppelt so groß wie die OECD, wie die in der OECD für wirtschaftliche Entwicklung. Schlecht übersetzt, Verzeihung. Ist doppelt so groß wie der OECD-Durchschnitt, sodass die Pro-Kopf-Emissionen viel geringer sind. Ne? Zweitens überträgt die OECD eine große Anzahl umweltschädlicher Industrien nach China oder in ein anderes Entwicklungsland, also die OECD-Länder. So, also die lagern ihre Industrie aus und solche Sachen. Ne? Das war jetzt nicht mal die propagandistischsten Talking Points. Also es ist relativ lang, deswegen wollte ich jetzt nicht das Ganze vorlesen, aber wie gesagt, schaut es euch an. Und die dieses How dare you will ich mal eben schnell reingefügt. Ja. Ja, ja, und wie gesagt, halt nicht irgendwie ein Journalist oder so, sondern das ist. Moment. Das ist im Endeffekt die staatliche chinesische größte Zeitung, die von einem Social Media Blogger das auf ihrer Webseite 1:1 nochmal übernommen hat, weil das halt in China halt, so korrekt ist. So für so viel Aufsehen gesorgt hat. Unter dem Einfluss der Vereinigten Staaten und des Westens forderte Thunberg 1 Million von Studenten auf der ganzen Welt zum Streik auf. Ach so, die genau, USA ausländische Agenten dran. Und so, ne? Ja, da haben wir es doch. Unter dem vollen Druck westlicher Politiker und Medien sind sie zu Idolen vieler junger Menschen geworden. Die AfD hat da bestimmt auch ihre Hände im Spiel. Glaube ich mal. Ja, dann kommen die Talking Points so, ja, wir haben mehr Bäume gepflanzt als alle anderen Leute in der Menschheit. Und solche anderen. Bruder Lee gibt ein kleines Beispiel. Ja, das ist ein sehr geiles Beispiel. Moment mal. In den meisten Teilen der USA ist es verboten, Kleidung zu trocknen, auch wenn sie auf ihrem Balkon trocknen. Ihre Nachbarn werden sie sofort melden. Was ist mit Amerikanern, die Kleidung trocknen? Verwenden sie dann Strom, um es zu trocknen? 300 Millionen Amerikaner haben 88 Millionen elektrische Trockner, die jeweils durchschnittlich 1079 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbrauchen. Ein Trockner entspricht dem Stromverbrauch eines normalen chinesischen Haushalts für ein Jahr. Die Fragezeichen sind halt gerechtfertigt. Das ist die schöne chinesische Propaganda. Genau, die Amerikaner, die dürfen nicht trocknen ihre Wäsche ohne den Wäschetrockner, weil sonst werden sie gemeldet von den Nachbarn. Ihr habt es zuerst gehört. Ja, genau. Wir haben es aufgedeckt. Ja, und dann das tolle Bild mit der Greta Thunberg. Ich kann mich noch erinnern, es gab einen Konflikt. Es gab zwei Bilder. Einmal gab es ein Bild mit ganz viel auf dem Tisch. Und dann haben die Sachen vom Tisch weggeräumt, um das Ganze irgendwie, dass weniger Verpackungen genutzt wird oder irgendwie sowas darzustellen. Und dann haben die das Bild nochmal veröffentlicht. Das gab es als kleinen Skandal. Aber sie meint hier halt. Der Artikel läuft halt unter anderem darauf hinaus, dass die Greta Thunberg halt ganz viel am Fressen ist und deswegen so dick geworden ist. Das ist halt auch so ein Ding, was sich durch den ganzen Artikel immer zieht. So, wo bleibt die Gegendarstellung von Volksverpetzer? Die Chinesen essen ein Stück Fleisch mit Stäbchen und werden zum Ziel der Kritik? Genau, das ist die Kritik an euch. Ihr esst zu viel Fleisch mit Stäbchen. Ja, die Amerikaner sind nicht bereit, einfache Dinge wie das Anfassen und Trocknen von Kleidung zu tun. Also es gab schon einige Hin und Hers und es gab vor einem Jahr, gab es ja schon mal eine kleine Sache, da hat nämlich China behauptet, Greta Thunberg hat gesagt, Chinesen sind Umweltverpester, weil die mit Stäbchen essen und die werfen die Stäbchen immer weg. Was A, tatsächlich der Realität entspricht, aber B, die Greta nie gesagt hat. So, hat sie nie gesagt. Und da gab es früher Faktenchecks, findet man auch noch, wenn man das googelt. Greta versus China, dann findet man das auch noch. Nein, Greta hat nie gesagt, dass die Chinesen ihre Stäbchen wegessen. Und hier wird jetzt der Wald in der Wüste gepflanzt. Genau, der Wald in der Wüste. Ich meine, da einfach nur so kleiner Realitätscheck. Die Wüste Gobi ist fast bei Peking angekommen. Ja, aber die natürlich laut chinesischen Staatsmedien haben die Chinesen die Wüste begrünt und haben da überall Bäume gepflanzt und so, ja. Das ist ja ein Wald. Passiert einfach nicht. Keine Sandstürme in Peking, das ist alles nur Einbildung. Ist ja schon, irgendwann stehen wir da vor den Propagandakameras der Chinesen und sagen, ja, Weltraumaffen können es bestätigen, der Wald ist in gutem Zustand. Die werden ja, für jetzt, Wald ist ja gut, aber was die Chinesen machen, nicht, ist, die bauen... Wenn sie tatsächlich diese Propaganda, ich nenne sie mal Propagandabäume, weil warum sind es Propagandabäume? Weil die Bäume werden hingepflanzt in Gebieten, wo sie dann eingehen, weil sie nicht genug Wasser haben und alles, was sonst noch an Vegetation da ist, geht auch ein, weil die Bäume das Rest Wasser aus dem Boden ziehen und die Nährstoffe, die die karge sonstige Landschaft da hat. Und deswegen feiern die quasi ne, die pflanzen die Bäume und dann feiern die das 5 Jahre und danach haben sie die Wüste vergrößert, noch mehr. Das ist chinesische Nachhaltigkeit. Ja. Chobador Nachhaltigkeit quasi. Und ja, Nord Stream 2 Pipeline. Da hat es gerade eine kleine politische Wendung gegeben. Und zwar hat der amerikanische Außenminister in seiner dafür zuständigen Funktion im Sanktionsausschuss vor dem amerikanischen Kongress die Sanktionen, einige der Sanktionen gegen deutsche Betreiber und deutsche Betreiberfirmen nicht aufgehoben, aber zeitlich suspendiert bis zur nächsten Sitzung des Sanktionsausschusses, die in 90 Tagen stattfindet. Klammer auf, nach unseren Wahlen, Klammer zu. So. Heißt im Endeffekt, die Nord Stream Pipeline kann jetzt weitergebaut werden, ohne dass zusätzliche Firmen, die in Deutschland zumindest angesiedelt sind, Sanktionen fürchten müssen. Zeitgleich wurden allerdings andere Sanktionen verhängt gegen andere russische Firmen, die normalerweise an Wartungsarbeiten der Turkstream arbeiten, aber die jetzt quasi mitarbeiten sollen, dass die Nord Stream Pipeline halt schneller fertiggestellt werden kann im Rahmen dieses 90-Tage-Fensters. Allerdings ist es auch weiterhin so. Also erstmal ist es ziemlich überraschend, dass das aufgehoben wurde. Ja, weil die Amerikaner haben ja uns schon ziemliche Zugeständnisse abgerungen. Ja, ich erinnere nur an die Milliarden für Zuschüsse, dass große Schiffsterminals mit Anlagen ausgestattet werden, dass amerikanisches flüssiges Gas dort quasi abgeladen werden kann in rauen Mengen. Also wir reden da über dreistellige Milliardenbeträge, nicht wenig Geld. Alleine dafür und die Knackpunkte, die Amerikaner ja immer angeführt hatten, sind ja gewesen, dass die Russen sind so böse, wir machen uns abhängig von den Russen. Was so, ne, was man als Argument gelten lassen kann, aber es ist nicht so, dass die Russen so übelst übertrieben marktmächtig sind, dass man wirklich von einer Abhängigkeit sprechen kann. Wenn das so wäre, wäre es jetzt schon so. Also würde man diese Situation nicht verschärfen. So. Und es ist ja de facto nicht so. Alleine durch die Tatsache, dass die Amerikaner jetzt sehr viel Gas in den Markt drücken, dass wir jetzt ja auch abnehmen müssen, weil wir die Terminals für sie bauen. Ja, also das ist halt alles relativ. Dann geht es halt um Polen und die Ukraine, weil das Transitländer sind, wo die Russen Gas durchschießen und die würden halt weniger Einnahmen bekommen. Allerdings haben wir da auch schon Vereinbarungen getroffen, dass zwangsläufig weniger durchgefördert wird oder transferiert wird und b, wenn es da zu Ausfällen kommt, dass die da Gelder gezahlt bekommen. Also die Sache war ja an sich schon geklärt, allerdings wurde trotzdem weiterhin immer Druck gemacht, nein, das darf nicht. Und jetzt heißt es auf einmal, okay, ihr dürft doch. Wir warten jetzt erstmal ab und es wurde damit begründet offiziell, das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre bei zusätzlichen Sanktionen, wäre direkt deutsche Firmen zu sanktionieren, das will man nicht. Man hat das in der Vergangenheit schon gemacht, also ist dieses Argument ein bisschen schwach, aber das ist die offizielle Begründung. Ist alles ein bisschen seltsam, aber der innerdeutsche Streit um die Pipeline geht ja auch noch weiter. Heißt ganz konkret, die deutsche Umwelthilfe hat jetzt schon mehrmals den Bau gestoppt und hat jetzt quasi ein Verfahren verloren. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Und zwar wurde die Genehmigung, die Röhre weiterzubauen, wurde erteilt Ende Mai. Zu Ende Mai. Das ist jetzt gerade vorgestern alles passiert. Und dann hat die Baugesellschaft angefragt, hat gesagt, hallo, Ende Mai. Was heißt Ende Mai? Ist jetzt schon Ende Mai? Könnte man jetzt schon Ende Mai ansehen? Weil der Monat ist ja fast zu Ende. Und das Amt hat gesagt, ja, okay, ist okay, ihr dürft weiterbauen. Und dann hat die deutsche Umwelthilfe hat wieder geklagt und hat gesagt, Moment mal, aber Ende Mai heißt 31. Mai und das Ganze halt damit begründet, dass da ein Vogelschutzgebiet ist, was halt gerade Brutphase hat und die brüten natürlich bis zum 31. Mai und dann hören sie auf zu brüten und dann ist es alles kein Problem mehr. es wird also, die Pipeline wird Stück für Stück weitergebaut, wo man es machen kann, aber muss teilweise wirklich, müssen die Betreibergesellschaften um jeden Kilometer kämpfen, weil es einfach total krass politisch umstritten ist, auf die, und zwar auch anhand von Linien, die halt sehr seltsam sind. Ne? Hier arbeitet die CDU mit der Linkspartei zusammen und solche Sachen. Und der SPD. Und ja, es ist schon ein sehr lustiges internationales Schauspiel, was da alles gerade passiert. Ja, und ich kann es nur immer wieder sagen, die Energiewende ist nur schaffbar mit Gas. Ganz, ganz, ganz viel Gas, weil es ist einfach eine technische Notwendigkeit. Für jede Megawattstunde an erneuerbaren Energien, sprich Solar- oder Windenergie, die ans Netz gehen, muss für die Regelkapazität und für die Grundlastfähigkeit muss im gleichzeitigen Äquivalent Gaskraftwerk gebaut werden. Kohle können wir nicht bauen, Atom können wir nicht bauen. Gaskraftwerk ist die einzige Art, die schnell genug hoch und runter regelbar ist, um das alles zu kompensieren. Also ist die ganze Energiewende halt ein Gas. Und ich erinnere nochmal daran, im Idealszenario 35% erneuerbare Energien im Netz bis 2035. Und ja, muss man alles immer relativ sehen. Ja, also wir brauchen das Gas auf jeden Fall, weil sonst kriegen wir Rolling Blackouts und Brownouts und das will ja keiner. So, das wäre auch nicht der Weltuntergang, aber das brauchen wir nicht. Ich erinnere an die Zeiten in Kalifornien vor einigen Jahren. Enron und ein paar Jahre später hatten die das nochmal. Das ist, kann sein, aber ist nicht so ganz angenehm. Wir haben ja nicht so gutes Wetter wie in Kalifornien. Das würde vor allem im Winter für Probleme sorgen. Combating Ransomware. Ja, kommen wir von Annalena Baerbock und Pipeline-Politik zum World Economic Forum und zur Ransomware Task Force, die dem World Economic Forum entsprungen ist. Wer es nicht weiß, die Annalena Baerbock war ja auch im Young Leader Programm vom World Economic Forum. Deswegen ist das halt alles eine sehr gute Überleitung jetzt. Und in diesem Combating Ransomware Paper, was jetzt gerade auch sehr stark gepusht wird, weil die amerikanische Regierung und die europäische Regierung sehr stark gegen Ransomware vorgehen wollen. Allerdings ist das eigentliche Ziel der ganzen Sache, wie so oft, nicht unbedingt die Ransomware selber, sondern es ist halt die Regelung von Industriestandards auf der einen Seite und von Zahlungsverkehrsstandards auf der anderen Seite. Und es geht halt ganz konkret, hier werden 41 Vorschläge gemacht, aber es geht im Endeffekt um 5 konkrete Punkte. Die Punkte sind, dass ein Framework errichtet werden muss, wo die Staaten Unternehmen vorgeben, okay, das sind die Sachen, die ihr, wenn ihr die IT-Infrastruktur Bescheid machen müsst, ja, irgendwie Redundanz, Backups und so weiter und so fort. Für die Versicherungsindustrie, die muss ganz klare Regeln bekommen, ja, wie sie im Rahmen von ihren Response-Teams Sachen handelt, ja, wenn ein Versicherungsfall eintritt, ja, wenn eine große IT-Firma irgendwie was passiert nach dem Motto, die Datenbank ist verschlüsselt oder wir werden erpresst oder was auch immer, dann passiert ja in der Regel Folgendes: Sie haben eine Versicherung abgeschlossen und dann werden da halt Spezialteams von der Versicherung, das kann halt auch ein Subunternehmen sein, aber die werden im Endeffekt von der Versicherung in die Firma geschickt und übernehmen alles in der Firma und die sind quasi das Emergency Response Team. Dafür soll es auch internationale Frameworks geben, dass die einen Mindeststandard haben, den sie anwenden müssen, damit die Versicherungsindustrie halt an solchen Sachen auch nicht kaputt geht. Und dann, dann geht es natürlich um die Anonymität und die Anti-Money-Laundering-Agenda, die ja sowieso immer auf der Agenda ist. Und da geht es um Cryptocurrencies und andere Zahlungstransaktionswege neben Cryptocurrencies. Und da sollen halt wie überall Anti-Money-Laundering und Know-Your-Customer-Regelungen eingeführt werden. Das läuft halt auch unter dem Thema Antiterrorismus, Anti-Geldwäsche und ja, das wird jetzt halt international auch sehr stark gepusht und ist ein Thema, was jetzt bald aufkommen wird. Auch Ihr habt das ja, denke ich mal, alle mitbekommen mit der Pipeline, die in Amerika passiert ist. Hat jetzt mit dem Artikel nicht direkt was zu tun, aber auch ein bisschen ja, was. Ja, natürlich. Ich meine, ich gucke den ganzen Tag noch Pipelines und was da passiert. Ja, aber das ist nochmal erzählen, was da passiert ist. Warst du hier keiner. Da gab es ja im Endeffekt einen Ransomware-Angriff und eine Pipeline, die von dem Süden Amerika an die Ostküste Amerika sehr, sehr viel Gas, Kerosin und andere Ölderivate verschickt hat. Fast 30% von dem, was da halt verbraucht wird normalerweise. Andauernd. Da hatten die teilweise richtige Knappheit und richtigen Notstand. Ja. Und das Seltsame an der ganzen Angelegenheit war, dass da wurde im Endeffekt ein Ransomware-Angriff nicht auf die Infrastruktur gefahren, sondern auf die Büroinfrastruktur. Ja, also die Verwaltungs- und Steuerungsdatenbanken wurden verschlüsselt und es gab anscheinend keine ordentlichen Backups und allerdings wurde die Versicherungssumme von 5 Millionen US-Dollar äquivalent in Bitcoin wurde relativ schnell bezahlt. Allerdings konnte danach nicht davon ausgegangen werden, dass nicht weitere Systeme beeinträchtigt wurden. Und deswegen wurde die Pipeline halt über eine Woche stillgelegt, bis sie wieder im vollen Umfang Leistung geliefert hat. Und das hat zu einem großen Chaos an der amerikanischen Ostküste geführt und zu apokalyptischen Szenen vor der Tankstelle und solchen Sachen. Also, das auch zum Hintergrund da. Und das Seltsame an der Sache ist einfach nur, dass sie halt sehr schnell gezahlt haben und trotzdem die Pipeline über eine Woche lang stillgelegt haben. Aus Vorsicht. So, ne? Und ja, Ransomware und solche Anti-Ransomware-Sachen werden Thema sein. So, der International Energy Agency Report. Ist der International Energy Agency Report a tipping point for oil investing? Es hat in den letzten Jahren schon einige Trends gegeben, die den internationalen Energie-Großmarkt beeinflusst haben. Und da geht es nicht um die Investments in direkte Commodities, sondern in die Unternehmen und vor allem in die Kosten für Prospektortätigkeiten und für ja, alles, was in der Zukunft liegt. Ja, zukünftige Projekte. Alte Projekte werden ja gemolken, bis sie abgeschrieben sind, dann sind sie immer weiter profitabel. Aber neue Explorationsprojekte werden seit einigen Jahren schon nicht mehr so stark finanziert wie in der Vergangenheit. Goldman Sachs hat beispielsweise vor einigen Jahren schon total aufgehört, in diesen Sektor zu investieren. Und immer mehr Unternehmen investieren halt in den neuen heißen Sektor ESG, Environmental, Societal and Governance. Und für den Energiesektor bedeutet das halt erneuerbare Energien. Von der Verhältnismäßigkeit kann man sich das so ungefähr vorstellen. Die Verhältnisse wie in die traditionelle Industrie, Öl, Gas, Kohle, alles Mögliche investiert wurde für das zukünftige Jahr, waren ungefähr das 3- bis 4-fache von dem, wie es in den erneuerbaren Energiesektor investiert wurde. Und wir reden da halt von Hunderten von Milliarden jeweils. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das jetzt entwickelt hat, ist es so, dass wir mittlerweile fast Parität erreicht haben. Ja, wir haben jetzt 200 Milliarden in den traditionellen Sektor und 189 Milliarden. Ah ne, Verzeihung, wir haben sogar schon eine Umkehrung. 189 Milliarden in den alten Energiesektor und 200 Milliarden in den neuen Energiesektor. Und wie gesagt, vorher war das Verhältnis andersrum. Ja, allein im letzten Jahr waren es 688 im alten Sektor zu 323 im neuen Sektor. So, das sind allerdings noch nicht die kompletten Jahreszahlen, allerdings ist der Trend eindeutig. Es liegt im Endeffekt daran, dass auf Policy-Ebene immer mehr gesagt wird, wir wollen weg von den alten Sachen und deswegen sagen die Banken jetzt langsam auch, wir finanzieren das nicht mehr. Und das wird halt im Endeffekt irgendwann zu einem Punkt führen, wo der Energiesektor, wo man den alten herkömmlichen Energiesektor, die alten Energieträger noch braucht, allerdings kaum noch Kapital auf dem Kapitalmarkt für neue Investitionen da sein wird. Und dann haben wir ein sehr komisches Problem mit unserer Energieversorgung. Und vielleicht müssen wir dann einfach lernen, mit dem Mangel zu leben. Ich wünsche es mir nicht. So, weiterhin ist der internationale Logistiksektor in heller Aufregung. Ja, nicht nur die Corona-Umstellung der Lieferketten, sondern auch andere Naturkatastrophensachen. Ich erinnere nochmal an die ganze Flutung in China, die ja auch sehr lange vorgeherrscht hat und auch für einige Tumulte gesorgt hat bei den Lieferketten. Dann die ganze Corona-Angelegenheit, die Suezkanalkrise, die wir jetzt haben. Und auch solche Sachen, wie ich vorhin erzählt habe, von die Ölpipeline-Sache in Amerika hat dafür gesorgt, dass halt LKWs teilweise nicht genug Benzin hatten, um Lieferketten aufrechtzuerhalten. Teilweise. In sehr geringem Umfang, aber der gesamte Logistiksektor ist in einem totalen Chaos. Ja, ich habe ja schon gesagt, langfristige Lieferkontrakte derzeit abzuschließen ist sehr schwierig. Kurzfristige bekommt man, aber kurzfristige bekommt man halt immer mit einem Aufschlag. Dann gleichzeitig ist die Reliability-Quota gesunken, also quasi die Quote, in welcher Zeit Lieferfristen eingehalten werden können. Ja, das hat was zu tun mit, okay, die Fracht bräuchte normalerweise 2 Wochen, um anzukommen. So, wenn sie innerhalb von 30 Tagen ankommt, kann man noch die gleiche Versicherung benutzen. Aber wenn es länger dauert, dann muss man vielleicht zusätzliche Versicherung abschließen. Es wird alles teurer. Und natürlich, wenn man Verspätung hat, ja, 20 Tage Verspätung hat, dann bringt man auch den ganzen Fahrplan durcheinander. Und alle Schiffe im Hafen müssen anders gewartet, müssen warten teilweise. Ja, es müssen teilweise Schiffe 2 Tage warten, bis andere Schiffe ankommen, bevor sie den Hafen einlaufen können, weil es würde keinen Sinn machen, dass die den Hafen einlaufen, weil die LKWs, die Container von ihrem Schiff runterholen, die kommen halt erst in 2 Tagen an. So, und solche paradoxen Sachen gibt es halt. Es muss gerade zwischen den großen Häfen LKW-Flotten hin und her geschickt werden mit leeren Containern auf dem Landweg, damit die Schiffe weiterfahren können. Es ist wirklich unglaublich, unglaublich, was da gerade passiert. Und ja, das Ganze verzögert halt die ganze Lieferketten. Man hört ja auch immer von der Industrie Klagen, ach, dass uns fehlt dies und das und jenes. Das sind alles nur Einzelsachen. Aber wie lange ist die Suezkanalsache jetzt schon her? 1 Monat? Und das sind immer noch die Nachwirkungen davon. Das war der größte Schock halt. Seitdem hat sich das alles nicht wiederholt. Es gibt jetzt noch Schiffe, die im Suezkanal waren und die noch nicht ihren Endhafen eingelaufen haben, weil die aufgrund der logistischen Feinheiten, die ich gerade erzählt habe, ja, dass sie halt auf ihre LKWs beispielsweise warten müssen. Es würde einfach keinen Sinn machen, dass die in den Hafen anlaufen. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mein Bruder hat mir zum Geburtstag ein Sixpack japanisches Bier bestellt. Und da warte ich jetzt seit über 1 Monat drauf, weil es unbekannt verschoben ist. Ich wette, das ist auch auf so einem Schiff. Ja, das Lustige ist, dass man teilweise nicht weiß, wo es ist, ja, weil nur weil du den Container, weil du beispielsweise mit Maersk oder irgendeiner Firma einen Vertrag hast, dass der Container verschifft wird, heißt nicht, dass es auf einem Maersk-Schiff unbedingt sein muss. Die haben halt auch wechselseitige Vereinbarungen, dass sie halt sich gegenseitig aushelfen auf bestimmten Strecken, um halt die Logistik zu optimieren. Und deswegen weiß man teilweise einfach nicht, wo die Fracht ist, auf welchem Schiff sie gerade ist. Das wissen die Captains auf den Schiffen teilweise auch nicht. Die Versicherungen, die wissen es in der Regel, aber die dürfen es niemandem sagen. deswegen weiß man halt meistens erst, dass die Fracht da ist, wenn der Container im Hafen abgeladen wird, auf den richtigen LKW. Dann weiß man wieder, ach, die Fracht ist tatsächlich da. Ja, es ist halt Chaos. Und normalerweise passiert das gar nicht, weil das System halt wirklich so optimiert ist, dass man weiß, okay, wir haben 14 Tage Lieferzeit, 2 Tage Verzögerung können wir mit einkalkulieren, aber dann wissen wir immer ungefähr ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Und mittlerweile, ja, ne, wie gesagt, 14 von durchschnittlich 14 Tagen 33 auf den Strecken China-Amerika und China-Europa. Ja, krass. Ja, Nostalgie kommt auf. Kommen wir zu einem tollen Thema. Sie sind da. Die Uploadfilter kommen am 7.6. Natürlich heißen sie nicht Uploadfilter und das Wort Uploadfilter kommt nirgendwo vor. Das sind ja nur böse Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass Uploadfilter passieren würden. Und schauen wir uns noch mal ein paar von diesen Verschwörungstheoretikern an von vor 2 Jahren. Nur um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, die ersten 30 Sekunden. Wir wollen keinen! Auf Kölns Straßen gegen Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform. Save the Internet. Die Bewegung wird immer größer, nachdem online bereits knapp 5 Millionen EU-Bürger eine entsprechende Petition unterschrieben haben. Die Demo heute hat Sebastian Worm mit einem kleinen Team organisiert. Heute veranstaltet er schon seine 3. Demo. Diesmal zwar kleiner als geplant, die Botschaft aber klar. Ja. Ja, ja, nur, ne, erinnert euch noch, ne? Das war der große Wirbel um Artikel 13, später Artikel 17 und ja, da hat man nur mit Artikel 13 draufgeschrieben, nur ironisch getragen. Ich erinnere mich an Axel Fotz. Ja, ja, ja. Und jetzt ist es ja so, bis zum 7.6. musste das EU-Recht in Länderrecht umgewandelt werden. Und deswegen hat jetzt es im Endeffekt diesen Gesetzesentwurf gegeben. Das ist alles noch nicht so ganz zusammen. Das ist hier die Version, die vom Rechtsausschuss halt nochmal konsolidiert werden muss. Ja, aber es geht im Endeffekt um die Urheberrechtssache, die uns zu Uploadfiltern bringt. Ja, und es geht im Endeffekt darum, dass die Anbieter von den großen Plattformen, bis jetzt sind das halt noch YouTube, Facebook, diese großen Videoplattformen, die internationalen Äquivalente, sowas wie Dailymotion, zählt auch darunter. Bei Twitter ist es noch nicht so ganz klar, ob Twitter darunter fällt oder nicht, was ich seltsam finde, dass das noch nicht eindeutig geklärt ist, aber da kommt halt dann wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen, die Sache noch verschärfen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt die Situation, dass YouTube eine Datenbank hat, wo die Rechteinhaber denen digitale Muster geben können, und wenn man etwas hochladen will und dann wird dieses digitale Muster erkannt, dann wird der Upload für mindestens eine Woche gesperrt, bis geklärt ist. Es wird eine Woche gesperrt, bis geklärt werden kann, ja, ist da jetzt eine Rechteverletzung passiert oder nicht? Beziehungsweise der Rechteinhaber hat eine Woche Zeit, dann zu sagen, ja, ist da was passiert oder nicht? Und wenn nichts passiert ist, dann wird es online gestellt, aber wie gesagt, 7 Tage wird es gesperrt. Andere Variante ist, wenn man weniger als 15 Sekunden oder 120 Zeichen oder was ist das, 250 Kilobyte Bildmaterial benutzt, dann zählt es genau umgekehrt. Dann, selbst wenn der Rechteinhaber eine Beschwerde macht, dann bleibt es erstmal eine Woche online und wird dann im Zweifelsfall gesperrt, wenn man dann nicht nachgewiesen hat, dass alles Fair Use war. Das sind quasi gerade die Richtlinien, die es gibt, ne? Dann gibt es nochmal diese Ausnahmen. Das Zitatrecht ist normalerweise gewährleistet. Allerdings in der praktischen Handhabung, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ansonsten immer alles strafbewehrt. Ne? Wenn YouTube das nicht macht, dann Strafe, dann Strafe, dann Strafe. Was mir sehr unangenehm auffällt, ist, es wurde sehr gelobt, dass die ganze Sache mit Ausnahmen für Comedy, Pastiche, Parodie, bla bla bla, dass da halt gesagt wurde, okay, das ist jetzt nicht, das muss man jetzt nicht mehr glauben, da muss man keine Prüfung mehr machen, ob das glaubhaft ist, das wird jetzt einfach anerkannt, dass es so ist. Allerdings ist das bei der Strafbewährung immer noch so, dass wenn der Plattformanbieter, heißt beispielsweise YouTube, da einen Fehler macht, dass er trotzdem weiterhin die Strafe zahlen muss. Und vorher war es so, dass da im Zweifelsfall auch der Plattforminhaber straffrei ist. Also wenn man sagt, okay, das ist Comedy, Pastiche, bla bla bla bla bla, dann ist es ja generell davon gedeckt. So, und deswegen hatte man gesagt, der Plattforminhaber, der soll da nicht restriktiv sperren und deswegen wird das nicht strafbewehrt, wenn der da einen Fehler macht. Im Gegensatz zu den anderen Sachen mit Urheberrecht, wenn man einfach einen Film hochlädt oder zu viele Ausschnitte zeigt, ja. Da wird halt sehr stark unterschieden. Und ja, jetzt ist es eben so, dass YouTube im Endeffekt sagen wird, okay, im Zweifelsfall werden wir die Strafe zahlen müssen, deswegen sperren wir einfach alles, weil wir haben keinen Nachteil mehr dadurch, ja, das zu sperren. Die haben jetzt auch schon angekündigt, oder gab es jetzt schon Rundmails, dass sie jetzt in Zukunft auch überall Werbung schalten wollen, also auch jetzt zum Beispiel bei unseren Videos, also wenn ihr dann in Zukunft, also jetzt nicht, haben sie nicht konkret genannt, aber sie haben halt ganz allgemein gesagt, dass sie jetzt sich das Recht vorbehalten, auch bei unmonetarisierten Kanälen, was unserer ja ist, wo es bisher halt keine Werbung gab, dann auch Werbung zu schalten. Also wenn ihr in Zukunft Werbung seht bei unseren Videos, dann wisst ihr, dass wir das jetzt nicht eingeschaltet haben, sondern das ist dann halt YouTube. Dann benutzt ihr bitte Adblocker. Und wenn das der Fall ist, dann können wir ja auch nochmal drüber reden, welche wir empfehlen. Dann sieht man keine Werbung. Dann ist es sehr gut. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache. Wir haben uns ja jetzt gerade einen 30-sekündigen Clip angeguckt von der Tagesschau von vor 2 Jahren. 30 Sekunden. Merkt ihr schon, ne? Das ist halt wirklich der Punkt. Wie soll denn das jetzt in der Zukunft sein? Ja, weil de facto ist es jetzt so, dass es da nichts beispielsweise drinsteht, was uns beispielsweise explizit davon ausnehmen würde. Also ich sehe das so, dass das für uns genauso gilt wie für jemanden, der damit Geld verdient. Es gibt zwar eine Passage für nicht kommerzielle Sachen und sowas, aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht so die Ausnahmen von diesen Regelungen, die ich gerade genannt habe. Ja, vor allem die ganze Sache mit Comedy, Parodie, Pastiche, ja, dass die halt noch diese Sonderstellung hat, worauf man sich im Zweifelsfall immer berufen kann, ja, dass da jetzt quasi der Anreiz geschaffen wird für die Plattformen, ja, ne, es ist einfach so, die haben den Anreiz zu sperren, weil es kostet ihnen nichts, das einfach präventiv zu sperren, und wenn sie dann Fehler machen, dann müssen sie Geld zahlen. So, das ja. sieht mir so schwer im Magen, dass sie das gemacht haben, weil das ist wirklich wie so ein richtiger Mittelfinger. Genau. Und das ist genau das, was die Leute alle nicht kapieren und nicht begreifen, was auch bei dieser Bundestagsdebatte zu dem Ding halt auch wieder keiner begriffen hat und zur Sprache gebracht hat. Da war auch wieder unser Freund dabei, der mit dem guten Anzug hier, Herr Hoffmann. Und er hat wieder das gleiche erzählt, was er immer erzählt. Ja, ja, YouTube, die verdienen ja so viel Geld. Wenn alle sehen, wenn das kommt, dann wird sich keiner beschweren. Ja, warum wohl? Ja, und außerdem halt eben auch so von wegen, ja, jetzt müsst ihr euch alle nochmal entschuldigen, dass ihr die ganze Zeit behauptet habt, wir machen Upload-Filter und es wird alles schlimm. In Wahrheit ist ja nichts davon so gekommen. Also entschuldigt euch mal. Ja, also in der praktischen Umsetzung ist das einfach wirklich knallhart, weil es gilt im Endeffekt ab nächsten Monat. Ja, und ich glaube, es gibt eine Frist bis zum 1.8., dass wirklich die komplette technische Infrastruktur nachweislich da sein muss. Zumindest für diese großen Anbieter, wie ich gesagt habe. Twitter ist noch nicht so ganz klar, ob Twitter überhaupt drin ist. Aber da ist aber wirklich die Frage, wie soll man das denn machen, wenn man als Zitat 15 Sekunden nehmen darf, 120 Textzeichen, 250 Kilobyte Bildmaterial. Ja, das ist schon schwierig. Ja, wie gesagt, das, was wir vorhin geguckt haben, waren 30 Sekunden. Alleine deswegen könnte der Rechteinhaber der ARD, glaube ich, Tagesschau, der könnte sagen, ja gut, ne, sind mehr als 15 Sekunden. Wir benutzen das unter Fair Use. Wir dürfen das auch weiterhin, auch nach dem Gesetz. Aber YouTube sagt, alles klar, ist erstmal gesperrt. Jetzt sagst du, ob das Fair Use ist, und der Rechteinhaber hat eine Woche Zeit, darauf zu antworten. Wenn er nicht antwortet oder du recht hast, das wäre dann aber eigentlich genauso wie jetzt. Zeitpunkt, bist wo er du sicher, sich gemeldet dass hat, spätestens einer Woche wieder freigeschaltet. Bist so. Du sicher, dass du das alles richtig verstanden hast? Weil das wäre ja eigentlich genauso wie jetzt. Jetzt ist es ja quasi auch schon so. Nur dass sie eigentlich jetzt sagen, einen Monat haben die Zeit. Also das war bei der Tatortfolge bei uns. Jetzt so. Steht es im Gesetz, dass sie es offline nehmen müssen. Dass sie es nicht der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Das ist der Unterschied. Ne? Wenn YouTube das machen muss, dann werden die den Teufel tun, das nicht zu tun. Gefällt mir gar nicht. Ja, also es gab da auch keine gute Rede zu. Der eine Punkt. Ja. der, wie gesagt, den Punkt wollte ich nochmal sagen, weil der ist mir zu selten aufgekommen. Es wurde immer nur positiv erwähnt, dass man, dass da jetzt eine eventuelle Nachweispflicht mit dem Comedy-Pastiche nicht mehr drinsteht. Aber die Strafbewehrtheit, meine Güte, schafft doch wirklich, es ist halt genau das Gegenteil von dem, was sinnvoll wäre. Meiner Meinung nach. Weiter geht's im Bundestag. Ja, hiervon werde ich jetzt auch nichts vorspielen, keine Angst. Ich fand das nur lustig, womit sich die Leute so beschäftigen, nämlich mit sich selbst und ihrer Wahlwerbung. Und zwar wollen sie jetzt hier, und das wird ja wahrscheinlich durchkommen, weil das kommt von der Regierung, sie wollen ganz gerne, dass in Zukunft dann Wahlwerbung auch möglich ist bei Leuten, die eigentlich keine Werbung haben wollen. Also wenn du dir jetzt an deinem Briefkasten ein Schild machst, keine Werbung erwünscht oder keine Werbung einwerfen oder was auch immer, da du damit zum Ausdruck bringst, dass du halt keine Werbung haben willst, dann wollen sie, dass die Werbung für Politik dann aber trotzdem funktioniert. Und das sehen dann hier irgendwie sämtlichen Leute, auch Frau Teuteberg und so, dann so, dass das ja schon was anderes ist und dass ja unsere Demokratie quasi davon abhängt, dass die Leute da irgendwie informiert werden, wo ich mir auch wieder so denke, ey, das sind doch mündige Bürger. Und es gibt keine Wahlpflicht in Deutschland. Wenn die Leute davon einfach in Ruhe gelassen werden von dem ganzen Kram und keinen Bock darauf haben, sich damit zu beschäftigen und nicht wählen gehen wollen, dann sollen die das doch meinetwegen machen. Also, ich meine, es sind ja jetzt nicht alle Leute so, also mir würde es im Endeffekt nicht einfallen, mich damit nicht zu beschäftigen, weil ich finde es halt, ich kann halt nicht anders so. Für mich ist das halt interessant und aber dann gehe ich halt auch auf die Webseite von den Leuten und gucke mir das dann irgendwie an, was da irgendwie, da gibt es ja heute genug Wege. Ich brauche ja leider nicht einen Zettel in meinem Briefkasten, um irgendwie zu wissen, was irgendwer meint oder so. Oder ich wohne hier in einer Großstadt, ich kann auch einfach, wenn Wahlkampf ist, an einem Samstag irgendwie in die Innenstadt fahren und mich dann da die Leute dann fragen, was sie wollen und so. Also das ist doch alles ohne weiteres möglich. Ich verstehe halt nicht, aber die stellen das so hin, als würde irgendwie jetzt die Demokratie so unglaublich gestärkt dadurch, dass dann in Zukunft auch Leute, die den Krempel in ihrem Briefkasten nicht haben wollen, dann das da reingesteckt kriegen. Und außerdem hat Frau Teuteberg da auch noch darauf hingewiesen, dass im Endeffekt diese Sache auch so ein bisschen schwammig formuliert ist. Also man daraus auch noch Dinge ableiten könnte, dass man dann quasi auch jemanden nicht wegschicken darf, jetzt, wenn jetzt einer quasi vor deinem Grundstück steht oder so und dir irgendwie sagt so, ja, hier, ich will dir jetzt erzählen, warum du AfD wählen sollst oder so. Nur so als Beispiel. Du kannst auch jede andere Partei einstellen. Dann könntest du dem, also so wie das jetzt im Moment formuliert ist, hättest du halt kein Recht mehr, dem dann zu sagen, so, nee, geh weg, ich will nichts hören oder so. Weil, ja, so wie das halt jetzt formuliert ist, musst du es halt dann in Kauf nehmen, dass die Leute nicht zutexten oder so. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, also ich weiß halt, was sie sich davon halt versprechen, ist meistens nach ziemlicher Quatsch. Also klar, da stirbt natürlich niemand dadurch, dass dir irgendjemand dann so einen Zettel einwirft oder so. Aber auch das wieder so, das ist in diesem ganzen Gerede über Selbstbestimmung, was dann an allen Ecken immer wieder kommt und Rechte. Und wir hatten diese Woche auch hier so eine Debatte über Cookie-Einwilligung und Datenschutz und so im Bundestag, die ich euch jetzt auch erspare. Die war auch total sinnlos, wo sie dann auch, jeder hat sich da überboten mit, ja, und das Cookie, und dann muss ich hier und Cookie und da und Cookie und Cookie und Cookie. Und das ist alles ganz furchtbar und informationelle Selbstbestimmung und so. Und jetzt kommen sie mit, ja, aber wenn wir so einen Werbeprospekt haben, den wollen wir dann schon einwerfen bei den Leuten und nicht irgendwie, dass sie dann da einfach dran schreiben, sie wollen keine Werbung haben. Bei unserer Werbung werden sie ja wohl haben wollen müssen, weil ansonsten geht die Demokratie in den Arsch. Ja, also keine Ahnung, Herr Amthor. Der war da ja der Erste, der es da vorgestellt hat auch noch. Und also, naja, also eine ganz, ganz lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja, und der von der AfD, der Redner, hat im Prinzip darauf hingewiesen, dass die AfD ja auch von sämtlichen, oder nicht von sämtlichen, aber von vielen privaten Anbietern wegen Druck irgendwo ausgeladen wird, ne, was ich gar nicht mal so verkehrt fand, dass man darauf hingewiesen hat, weil das wäre vielleicht eher nochmal so ein Ding, ne, also halt mit den, wenn die jetzt irgendwo einen Raum gemietet haben oder so, dann übt die Antifa da Druck auf die Vermieter aus oder so. für irgendwelche Versammlungen. Ne? Das ist doch eher demokratiegefährdend, als wenn ich irgendwo meinen Wahlzettel nicht einwerfen darf, weil da ein Schild dran ist, keine Werbung. So, ne? Also. Ja. Ja, das war einfach so ein ganz lustiges Bild, was ich bei Twitter gefunden habe diese Woche. Das ist hier so ein Bitcoin-Mining-Aktion in der Moschee im Iran. Und das machen die da wohl in der Moschee, laut diesem Twitter-User hier, weil die Moscheen da im Iran halt gratis Strom bekommen und damit meinen die dann Bitcoins. Dogecoin Akbar. Unglaublich. Das hier ist die jetzt gestartete Kampagnenseite von Herrn Maaßen, wo ihr auch Geld spenden könnt, wenn ihr wollt. Und ich fand das ja einfach ganz drollig, dieses fünf Fragen hier, ne? Weil er ist ja so rechtspopulistisch und so. Ne? Er ist ja ganz schlimmer Finger, wie wir ja aus unseren Medien wissen. Und ich lese hier fünf Fragen an Hans-Georg Maaßen. Was essen Sie gerne, ist die erste Frage. Ich hätte ihn ja erstmal gefragt, wo er wirklich herkommt, aber gut. Und er sagt natürlich Thüringer Rostbratwurst, aber auch Sushi. Rechtspopulismus. Zahler Rechtspopulismus. Wo können Sie am besten entspannen? Wenn ich früh morgens vor dem Sonnenaufgang im Wald und die Natur beobachte, wie sie langsam wach wird. Ja gut, Wald. Da habt ihr es. Der Wald ist Hans-Georg Maaßen approved. Kennt ihr Sushi in Suhl eigentlich? Das war das einzige Sushi-Restaurant in der DDR. Okay. Nee. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Art von Dog-Whistling ist, aber das, ja, random. Sushi in Suhl. Gibt's das noch? Gucken wir nochmal. Keine Ahnung. Ja, und er wandert gerne und geht gern joggen, aber ich meine, das haben wir auch gelernt, dass dieser militärische Drill von den Rechten. Weißt du noch, diese Broschüre über die Kindergartenkinder, wo ja, die Kinder eben auch schon trainieren mussten? Ja, da wollte ich doch gerade drauf hinaus. Nachher macht er seine Tochter noch Zöpfe. Ja, fand ich ganz niedlich auf jeden Fall. Weil auch wieder so, das strotzt nur so vor Rechtspopulismus alles. Ja, und das war von Price. Ja, in Australien gibt es gerade eine Mausplage in mehrere Millionen. Und die sind ja nicht wirklich heimisch in Australien auch. Deswegen vermehren die sich halt ziemlich krass. Und ja, die Regierung versucht halt, der Lage irgendwie Herr zu werden und geht halt mit recht rabiaten Mitteln. Vor allem die Armee wurde schon längst mobilisiert und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Armee mobilisiert werden muss, um irgendwelche Tiere zu töten. Und da wollen die jetzt halt, die wollen halt ein Mittel nehmen, was zwar markterhältlich, marktüblich ist, aber verboten ist normalerweise für Privatanwender, weil das Problem ist, dass halt, wenn halt andere Tiere den Kadaver essen, dass die dann halt vielleicht auch sterben können, weil das kein spezifisches Gift ist, sondern halt so ein etwas ist, was halt das Blut gerinnen lässt oder na, irgendwas macht es mit dem Blut auf jeden Fall. Und dementsprechend gibt es sehr, sehr großen Widerstand in Australien dagegen. Irgendwelche Protestler, die auch versuchen, die Armee davon abzuhalten, irgendwelche Sachen zu sprühen. Gibt es ganz absurde Bilder, wenn man das mal sich anschaut. Einfach Mausplage in Australien oder Mice Plague in Australia. Die haben da wirklich ein großes Problem, ja, weil die Mäuse fressen halt alles weg, Ernte. Und übertragen Krankheiten. Ne? Ist man ja derzeit besonders vorsichtig mit Krankheiten. Übernehmen Lucasfilm und Fox. So, die Mäuse sind weltweit ein Problem. Ja, ja. Ja, wenn man einen Papierkorb voller toter Mäuse ist schon. Ja, danke. Das brauche ich am Sonntagabend. Okay. Tja, und es gab eine sehr große Kontroverse, wo halt eine Peter-Dame sich echauffiert hat und meinte so, ja, wenn man meint, dass man solche Mittel an Tieren anwenden, dann sollte man das mal vorführen, wie solche Mittel auf Menschen wirken würden. Und ja, Peter, Menschen, Freunde, wie immer. Die Menschenplage soll vernichten, sagt Peter, oder wie? Ja. Bevor wir mit den Mäusen weitermachen. Aber können nicht einfach Schlangen holen, um die Mäuse zu besiegen? Und wenn die Schlangen übernehmen, dann einfach Bären. Und wenn die Bären zu viel werden, dann, keine Ahnung, Löwen oder so. Ja, wäre das nicht möglich? Ich glaube schon, ne? Klingt nach einem Plan. Würde ich auch sagen. In diesem Sinne entlassen wir euch in die Woche. Ich wollte noch anmerken, es gab noch eine lustige Entwicklung zum ESC. Ricky Gervais hat wohl gepostet, Hitler is now the second worst thing to come out of Germany. Hashtag Eurovision. Oh ja. Und unsere aus der Missy-Magazin-Kolumne bekannte jüdische Bloggerin hat geschrieben, das sei Gaslighting, Antisemitismus fängt nicht da an, wo jüdische Menschen angegriffen werden, sondern schon bei Tweets wie dem von Ricky Gervais. Okay. Britischer Humor ist nicht bekannt in Berlin, glaube ich einfach. Das ist ein Gerücht. Die britische Gourmet-Küche. Genau. Haben alle noch kein Haggis probiert. Früher haben die britischen Comedians ja noch gemeint, don't mention the war. Von daher. Da fühlt sich die Devora einfach in der Tradition. Ach, unsere Cousins, die Inselaffen, ne? Ich habe gerade mal wieder aus Anlass des Geburtstages von Albrecht Dürer habe ich mir mal wieder die deutsche Monty Python Nummer reingezogen. Albrecht Dürer, sein Leben und seine Zeit. Sehr sehenswert. Mit einem Song von Terry Jones. Leider viel zu früh verstorben. Aber nichtsdestotrotz, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern, lest Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf That Safe Space, kauft das Buch von Judith Sivin Spassert. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Ganz viel. Wie Blank immer. Slate. All diese Dinge. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Exakt. Macht's gut. Ciao.